Bevor Folge 50 von Ach losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir waren zu Gast beim Podcast Zwei Flaschen Wein. Dort haben wir über alles Mögliche geredet. Unter anderem, warum es uns gibt, was wir so in Nürnberg treiben und wir haben uns auch noch ein bisschen besser kennengelernt. Und deswegen hört rein in Folge 30 vom Podcast Zwei Flaschen Wein. Viel Spaß! Sag einfach nichts mehr. Hier, jetzt habt ihr mich so weit. Ja, aber oh je. Ist doch so. Also warum denn? Ist doch so. Wenn du noch klären willst, müssen wir das halt kennzeichnen. Ich nehme hier schon seit 10 Minuten auf. Erklärgrube. Ich doch auch. Deswegen, das heißt ja nicht, dass das alles rein muss, nur weil wir hier aufnehmen. Warum verschwindet ihr eigentlich im Video andauernd? Liegt das an meiner Verbindung oder woran liegt denn das? Ich sehe permanent durch. Ich sehe euch beide auch stetig. Bei mir, ihr verschwindet... Und da steht Verbindung inaktiv, Paketverlust 1%. Aber, also du bist butterweich, läuft alles wunderbar flüssig. Danke, hast du mich gerade fett genannt? Nein. Butterweich ist auch schön. Das Wort sahnig ist mir die Tage wieder über den Weg gelaufen. So, das war tatsächlich was, was ich irgendwie als Jugendlicher benutzt habe, als positives Adjektiv, so im Sinne von cool. Das war voll sahnig. Wow, wirklich? Das hast du wirklich benutzt? Ach, scheiße. Okay. Dann oder hast du aber auch sowas wie cremig. Zum Bleistift. Ist auch, oder? Ich sage ja nicht, dass es gut war und ich sage nicht, dass ich es jetzt noch tue, aber cremig ist auch tatsächlich was, was oft gesagt wurde. Ich finde es super lustig, weil für mich ist das so ein Wort, wo ich mir denke, ja, das schreiben Drehbuchautoren vom Tatort irgendwo rein, wo sie denken so, jetzt benutzen wir Jugendsprache, warte mal, cremig, so spricht die Jugend. Also dann, meine, wirklich, ich meine, finde ich gut. Meine Kinder sagen so Dinge wie, what the fuck, und wenn wir dann sagen, ach, oh, das ist jetzt aber nicht so schön, dann regt sich der Fünfjährige auf. Sag mal, darf ich jetzt nicht mal mehr what the fuck sagen? Und was sagt der Papa dazu? Willkommen in der globalisierten Welt. Ich halte mich da raus. Ich versuche mich da raus zu halten. Klappt nicht immer. Geht es jetzt eigentlich irgendwann mal los? Ja. Seit ich nicht mehr die Herrschaft über den Intro-Knopf habe, fühle ich mich immer so ein bisschen im luftleeren Raum. Und der Dominik grinst dabei und freut sich. Was glaubst du, wie es mir geht? Keine Ahnung. Aber dir ging es ja wenigstens vorher auch schon so. Das stimmt natürlich. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen, Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier haben sich mal wieder zusammengefunden. Bewaffnet mit einer erfrischenden Dose. Das bin dann wohl ich. Der Dominik. Mach hier Werbung für Original Pepsi. Aus der Dose, du Tier. Aus der Dose. Total geil. Das Pepsi Spezi ist übrigens auch sehr empfehlenswert mit dem fantastischen deutschen Namen Schwippschwapp. Ist das aus der Pepsi-Ecke? Das ist aus der Pepsi-Familie. Warum spreche ich plötzlich so? Welcher Dialekt auch immer es war. So Mooshammer-mäßig, so Pepsi hätte auch sein Hund sein können, der Pepsi. Oh Gott, aber der Jürgen, Kollege. Rette uns bitte. Sag bitte auch Hallo, Jürgen. Hallo, Jürgen. Da gibt es nichts zu retten, glaube ich. Und Philipp ist auch noch da. Und wir haben uns zusammengefunden und machen Dinge mit Geschichte und Comedy. Naja, das mit der Community, das überlassen wir anderen, das zu beurteilen. Das stimmt. Aber manchmal ist ja, es ist ja mit die Tragik plus Timing ist Comedy. Von daher, ach, Tragik haben wir genug, Timing müssen wir noch üben, aber... Ja, aber bei 4 Stunden Gespräch ist schon auch irgendwann mal das Timing zufällig okay, oder? Wahrscheinlich. Ja. Na also klar. Rein statistisch, das ist wie mit den unendlich vielen Affen und den unendlich vielen Schreibmaschinen. Ja, und ich meine, hier mit der Audioproduktionssoftware Ultraschall 5, jetzt auch in der Beta-Version, da ist jetzt auch ein Plugin drin, das das Timing besser macht, von daher werden dann die Witze auch besser. Name Dropping. Ist ein Open Source Projekt, das kann man auch mal hier. Wir sind hier schon geführte 30 Minuten im Videochat und ihr habt immer noch nichts über meine fantastische neue Frisur gesagt. Oh, tatsächlich ist die Ecke für mich kaum sichtbar, weil das irgendwie so ein bisschen so ein Pixelbrei vermatscht mit deinem mit deinen Kopfhörern zusammen tatsächlich. Wie hast du mich genannt? Aber wieder kürzer, nicht wahr? Du meinst, ich habe hier so Noise-Canceling-Headphones auf und habe dann eher so den Prinzessin-Leia-Look. Ja, so mit so Schnecken am Ohr. Ja, wobei die Schnecken am Ohr finde ich nicht so arg, aber eben oben das Band um die, wie nennt man das Ding? Das halt die Ohrstücke zusammenhält. Das war jetzt aus der Perspektive bis gerade noch etwas die Frisur vertuschend, aber ja, das sieht doch wieder ordentlich bei dir aus. Also zu mir hat er gesagt vorhin, ich wäre butterweich und zu dir hat er gesagt, du bist Pixelbrei. Du kannst ja jetzt raussuchen, welche Beleidigung schlimmer ist. Aber das hat ja mit euch nichts zu tun, das ist ja nur die Qualität des Videos. Ah, da versucht er sich rauszureden. Ja komm, ich mache mit niemandem zusammen bis Folge 50, die ich so gut finde wie euch. Folge 50? Aber ich finde es vor allem witzig, weil er gerade noch gesagt hat, dass die Verbindung mega gut ist, so ungefähr, und er keine Probleme hat. Und jetzt dreht er sich raus, dass das ein Pixelpreis, den er nur nicht sieht. Also irgendwo hast du hier eine Argumentationslücke. Aber gut, ich will es einfach flüssig glauben. Ist es, aber du bist eigentlich, deine Augen sind scharf, aber oben deine Haarpartie nicht. Das ist ganz komisch. Das ist das beste Kompliment, das ich seit langem gehört habe. Hallo. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich fühle mich langsam ein bisschen geschmeichelt. Ja, das ist doch auch schön. Voll schön. Hat zu dir schon mal jemand gesagt, ja, deine Augen sind scharf, aber dein Haaransatz, sorry, der geht gar nicht. Also eigentlich geht er schon, ja, immer weiter. Der geht gewaltig rein in die Mitte. Ja, da geht er. Ja, was soll ich da sagen? Unter dem Blinden ist der einäugige König. Das stimmt. Wobei, ganz ehrlich, ich habe einfach irgendwann Mitte 20, haben wir mir gedacht, zu Geheimratsecken, nee, einfach keinen Bock und dann einmal runter mit dem Pelz und dann ist Schluss. Also mein Haaransatz hat sich auch gedacht, ciao Leute. Macht's gut. Aber es schränkt einem im Alltag eigentlich nicht so besonders ein, so. Also habt ihr schon mal das Gefühl gehabt, dass ihr diskriminiert worden werdet, deswegen, ich denke nicht. Wegen meiner Frisur? Ja. Yeah. Oh, du glaubst nicht, wie oft mal so nebenbei bei einem Klassenträger die Frisur zum Thema wird. Ernsthaft? Ja, meistens in Form von irgendwelchen mittelmäßigen Witzen. Doch, doch, sehr, sehr oft. Sehr, sehr häufig. Das hätte ich nicht. Das tut mir leid, dass du das durchmachen musst. Ja, mich nervt ehrlich gesagt eher Klimaanlagen, weil das einfach im Sommer dafür sorgt, dass man plötzlich ganz schön Frieden im Kopf. Tatsächlich war das im ersten Jahr meiner oben ohne Periode hatte ich auch das Gefühl, es zieht oft und es passt irgendwie nicht und die Sonne ist zu sonnig, aber das hat irgendwie nachgelassen. Ja, Hitze und Sommer habe ich nicht so das Problem. Ja, und doch, auch nicht Kälte im Winter, weil da kann ich ja irgendwie ordentlich eine Mütze aufsetzen. Aber im Sommer dann irgendwo rein, wo es stark klimatisiert ist, das ist bis heute unangenehm. Also gerade so im Sommer Sport und so, dann merkst du mal, wie viel Schweiß eigentlich von deiner Haarpracht normalerweise aufgehalten wird. Und wenn der dir so ins Gesicht rinnt, das ist Sturzbach. Oh, ich sollte mir mal so ein Stirnband kaufen, so ein 80er-Jahre-Ding. Ich wollte gerade sagen, Jürgen, hast du so ein richtig geiles 80er-Jahre-Stirnband? Weil nicht kaufe ich euch beiden eins. Oh, geil. Ich war tatsächlich schon mal so kurz davor, mir eins zu kaufen. Aber, Alter, ich mache mir jetzt eine Notiz. So, Achtung, ich habe eine leise Tastatur jetzt. Weil nicht nur ihr habt gejammert, sondern auch meine lieben Arbeitskollegen. Jetzt habe ich tatsächlich noch eine zweite Tastatur hier liegen. Oh, für die geheimen Eingaben. Für die geheimen Eingaben. So. Was ich ist auch geil, dass es null geheim ist, weil einfach dein Bildschirm so auf dein Gesicht gerichtet ist und der gerade so geflackert hat, dass es aussah wie ein C460-Ladebildschirm, der sich in deinem Antlitz spiegelt. Also ich habe tatsächlich mir dann mal irgendwann diese Schweißbänder fürs Handgelenk gekauft, aber nach wirklich einer Klettersession in der Sonne nehmen die nichts mehr auf. Also es ist, irgendwann sind die einfach auch voll. Gott, haben wir schöne Themen heute und so ansprechend und schön und gut. Ich habe tatsächlich schon eure 80s Schweißbänder gefunden. Geil. So, das ist, glaube ich, richtig scheiße. Und jetzt ist die Frage, so Hot Pink oder Weiß? Naja, ich glaube, Pink mache ich nicht für euch, oder? Das ist, glaube ich, zu hart. Naja, blankes Pink wäre dann schon wieder zu modern. Das muss schon irgendwie ein Schwarz sein. Blankes Pink wäre zu modern. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich habe tatsächlich hier, die sehen eher aus so blau, weiß, rot gestreift. Also ein bisschen französische Flagge, aber es sieht extrem oldschool aus. Ja, also ich glaube, das werde ich euch mal rauslassen. Fantastisch. Auch rausgelassen habe ich die furchtbarste Überleitung aller Zeiten. Endlich die Folge der Podcast-Pastete mit Jürgen zu Gast und es war wunderschön. Danke nochmal, Jürgen, an der Stelle. Ja, nichts zu danken. Ich warte immer noch auf die Angebote für die Umsetzung. Oh, so gut. Du wirst wahrscheinlich auch einen Link da lassen. Ja, gerne. Ich hätte jetzt eigentlich auf Textilien übergeleitet vielleicht, aber naja, jetzt ist der Zug ist abgefahren. Ja, da kann ich dich nur unterstützen, Jürgen. Tschut, tschut. Und der Zug fährt, oh nein, er fährt zur alten Brücke, die schon eingestürzt ist. Und er fällt in den Bach runter. Mm. Aber Jürgen, aber Philipp, was meint ihr denn? Ich weiß wirklich nicht, von was ihr redet. Könnt ihr vielleicht etwas genauer sein? Mit anderen Worten, wir haben ja schon lange rumgedruckst, damit wir irgendwie mit den Leuten, die uns bisher unterstützt haben, egal ob es ein T-Shirt war oder eine Spende, so ein bisschen Kontakt aufnehmen wollen. Und es ist noch nicht alles komplett in trockenen Tüchern, aber wir werden die nächsten paar Wochen was an den Start bringen, damit wir so einen direkten Draht mit euch haben können, dass wir mal uns austauschen können und dann vielleicht so ein bisschen so eine Art, Jürgen nahm das Wort Supporters Club in den Mund, nein, aufbauen können. Nein, nein. Ich habe eigentlich eine viel geilere Titel im Raum. Ja, ja. Ich habe gesagt, wir laden die Leute ein auf unsere Achterrasse. Das klingt doch geil. Also bitte, das ist ja wohl Supporters Club. Das klingt ja wie so ein dahergelaufener Medien-Podcast. Nee, ich distanziere mich. Also, wie Philipp schon sagt, ist noch nicht so ganz sicher, wie genau wir das ausgestalten. Wir haben schon brillante Ideen, aber unsere Anwälte sind noch dran, die Verträge noch zu finalisieren. Die haben aber mit den Egeln noch so viel zu tun. Also von daher die haben mit den Egeln. Die egeln sich. Aber wer da potenziell interessiert ist, auch auf einen Diskussion wäre zum Beispiel ein Discord-Channel. Das sieht aktuell aus, als wenn es in die Richtung gehen könne. Wer da quasi in der Vergangenheit, willst du es nicht erwähnt wissen, Philipp? Oder? Das ist schon raus, alles gut. Vielleicht wird es auch was anderes schneiden sehen. Nein, du kannst ja schneiden, du hast jetzt ordentlich die Augen verdreht, deswegen dachte ich mir. Ja, ich habe nur gedacht, wir gesagt, es geht in die gesagt, Richtung. Wir sagen nicht den Namen, gut, dann ich schneide wirklich. Es wird dann einfach gepiept und Philipp spricht drüber, Faxabruf. Es geht, das ist viel zu gut, das lassen wir jetzt alles drin, Schluss. Es hieß, dass wir es nicht sagen, dass es so ist, aber dass wir es in der Diskussion haben, aber genau. Wenn ich eins lerne, dass die Welt einfach kompliziert ist, dass Menschen einfach Dinge anders verstehen, dass Menschen einfach Dinge anders haben wollen, es ist, also, ich betone noch einmal, es ist nicht sicher Discord. Mhm. Es ist eine der unzähligen Optionen, die wir aufs Genaueste evaluieren. Aber was ich auf jeden Fall schon sagen kann, wer uns in der Vergangenheit unterstützt hat, wer uns Bücher geschickt hat, wer uns Geld überwiesen hat, wer uns einen Dauerauftrag eingerichtet hat, der möge sich doch bei Interesse bei uns melden. Weil wir wollten jetzt auch nicht einfach irgendwelche Listen nehmen, gerade diejenigen, die ein T-Shirt oder ein Pullover oder eine Tasse gekauft haben bei uns, wollten wir jetzt nicht automatisiert quasi aufnehmen. Da ist ja auch die ein oder andere datenschutzrechtliche Frage im Raum. Kommt doch einfach proaktiv auf uns zu und dann schauen wir mal, wo wir uns treffen. Und das wird eine pfundige Sache, gell? Genau. Und damit wir euch wiederum kontaktieren können dafür, schreibt uns an welche E-Mail-Adresse, Jürgen? Ja, die darf sich jetzt der Dominik noch live ausdenken. Oh. Bin ich mal gespannt, und wie kreativ er ist. Der Dominik, Jürgen ein. Dominik hat nämlich gerade noch so rumgetönt, er ist ja im Marketing unterwegs. Jetzt bin ich mal gespannt, wie locker er jetzt eine gute E-Mail-Adresse raushaut. Ist ja eigentlich relativ offensichtlich, oder? Ist es das? Sonnen auf der Achterrasse. Mit Bindestrich ohne etwas. Ohne Broadway. Bindestrich. Und dann Punkt und und was ist unsere Top-Level-Domain? Das weiß ich immer nicht auswendig. Dominik weiß einfach nicht zu enttäuschen. Also, Sonnen auf der Achterrasse mit Minus dazwischen. @das-a.ch. Ich hoffe, wir packen den Link auf die Mailadresse in die Shownotes. Auf gar keinen Fall. Okay, gut. Das ist ja auch eher so was Elitäres, ne? Also so ein bisschen Herausforderung muss schon dabei sein. Mhm. Ganz wichtig uns aber dabei, die Leute, die da drin sind, kriegen vielleicht irgendwann mal Vorab-Infos und ähnliche Sachen. Aber wir produzieren jetzt nichts, was dann nur die Leute dort kriegen und ähnliches. Also wir bauen hier jetzt keine Paywall auf und ähnliches. Ja, genau, das wollen wir nicht machen. Also wir haben uns überlegt, wir haben ja schon mal in der Vergangenheit über Werbung nachgedacht und haben da auch schon was ausprobiert und haben uns eigentlich jetzt entschlossen, wir finden Werbung eigentlich passt nicht so richtig gut zu uns. Und deswegen würden wir gerne eher so auf diesen freiwilligen Unterstützer Spirit, der ja bei uns sowieso schon da ist, so ein bisschen aufbauen und sagen, okay, wir versuchen den Leuten so ein bisschen was zurückzugeben. Das ist jetzt nichts Großes, nichts Tolles. Wir machen keinen Bonus-Content, den andere nicht kriegen. Das ist nicht in unserem Sinn. Aber wir möchten die Leute trotzdem so ein bisschen das Gefühl geben, okay, wer uns in irgendeiner Form unterstützt hat oder noch unterstützen wird, der kommt in so einen Diskussionskanal und da machen wir dann vielleicht mal eine Themenabstimmung oder vielleicht gibt's mal, keine Ahnung, wir können uns da ja alles Mögliche ausdenken, ne? Vielleicht gibt's mal einen Extra-Feed für Bonusfolgen und normale Folgen oder irgendwas, ja. Das Autogrammstunde mit Dominik. Huhu. Man kann uns zu Kindergeburtstagen dazu buchen. Vielleicht posten wir da auch das Foto von Dominiks Hintern aus Folge, was war's? 7, 4, 5? Irgendwann sehr, sehr früh. Solche Dinge werden da passieren. Also meldet euch bitte bei uns an der E-Mail-Adresse, wenn ihr in der Vergangenheit schon mal irgendwas finanziell, sachlich oder auch sonst irgendwie in unsere Richtung geworfen habt, dann nehmen wir euch da gerne mit auf. Und alle anderen, ja, vielleicht solltet ihr mal drüber nachdenken, damit anzufangen. Es gibt nichts über passiv-aggressive Aufforderungen. Ja. Das ist meine große Stärke. Und bis das passiert, sage ich jetzt nichts mehr. Und halt die Luft an. Ja, schön. So, jetzt, wenn wir schon an dem Punkt sind, möchte ich mich gerade mal noch bei Rina und Christoph bedanken, die sehr, sehr großzügig waren in den letzten Wochen. Natürlich auch bei allen. Rina oder Rina? Irina, hör mir doch mal zu. Irina, Mensch. Ich hab Rina verstanden, dachte mir schon, das wäre ein spektakulärer neuer Name. Nein, Irina. Jetzt hast du mir mal wieder mitten in den Satz gegrätscht und ich habe den Faden verloren. Ich wollte mich noch bei allen regelmäßigen Spendern bedanken. So, genau. Sollen wir die könnten wir auch irgendwann mal wieder vorlesen. Die könnten wir tatsächlich mal vorlesen. Aber dann vielleicht knackt man dann die 5-Stunden-Marke, denn das sind ein paar. Chirp, chirp. Also dann nicht, machen wir mal eine Bonusfolge an einem Freitag, wo wir nur alle regelmäßigen Spender vorlesen. Oh ja, und das war's. Das gefällt mir. Die große Huldigung. Das wäre großartig. Was wir noch haben, und das ist jetzt für alle, auch für die Leute, die uns nicht unterstützen wollen, wir haben eine neue Webseite. Die ist richtig, richtig, richtig super. Die ist richtig. Sehr puristisch, aber richtig super. Und die Grafik von der Aktion ist einfach der Hammer im Hintergrund. Und das war tatsächlich ja der Auslöser des Ganzen, ne? Und dann ich bin ja tatsächlich selten so richtig stolz auf Dinge, die ich tue, aber ich bei dieser Webseite, mit der bin ich schon sehr, sehr glücklich. Und weißt, was man da auch machen kann der Webseite jetzt? Ich schon. Aber ja. Außer mir glaube ich keine. Ja. Liebe Leute, wenn ihr auf die Seite geht und ihr scrollt ganz nach unten, dann findet ihr so einen hübschen Mikrofon-Button und wenn ihr da drauf klickt, dann könnt ihr da was in euer Mobilgerät oder auch euren Rechner sprechen und dann nochmal anhören zur Probe. Und wenn ihr dann auf den passenden Knopf drückt, dann kriegen wir das auch und können es zum Beispiel entweder anhören, wenn ihr sagt, ihr wolltet uns das einfach nur so zuschicken, oder wir packen es auch mal in der Folge rein. Das heißt, ihr könnt hier auch Dinge tun mit uns. Das wäre ja total verrückt. Das ist so ein bisschen Gästebuch 3.0, oder? Ja. Aber ich freue mich voll auf diese Möglichkeit. Also ich finde, das ist so richtig schön niederschwellig quasi. Jetzt kann man teilnehmen an einem Format wie 8. Das ist, ja, ich bin glücklich. Um mal aus dem Nickkästchen zu plaudern, der Kollege Kraus war schon sehr enttäuscht, dass quasi keine Audio-Entries bisher da waren, bis er dann quasi sich hat aufklären lassen, dass wir das auch noch nirgendwo erwähnt haben, das Feature. Du musst die Geschichte aber auch ganz erzählen. Ich habe euch mehrfach gebeten, dieses Feature auszuprobieren und es war trotzdem keine Audionachricht da. Moment, von mir ist eine das stimmt doch nicht. Ja. Philipp hat es so ausprobiert. Nach dem dritten Auffordern. Ich habe die Chatprotokolle, ich kann das beweisen. Innerhalb von 2 Stunden muss man halt dazu sagen. Habt ihr jetzt schon Zeit? Das mache ich sonst immer. Jürgen, nochmal, meine Oma liegt im Sterben. Lass mich. Wow. Gib mir mal 2 Minuten. Eieieiei, das geht ja schon wieder gut los. Ich muss mich auch noch bei Ulrike bedanken und die weiß genau wofür. Dankeschön. Was auch immer. So, und jetzt habe ich noch einen Dank, und zwar an Anja, die mir nämlich, ich kann euch jetzt das Buch schlecht zeigen, aber die hat mir ein Buch geschickt, mal wieder. Anja hat ja schon das Buch für die Kneipenfolge geschickt. Ach, ich halte euch einfach die Rückseite falsch rum in die Kamera, dann könnt ihr überhaupt nichts erkennen. Das ist der Finanzbuchverlag. Mhm. Interessanterweise. Das Buch ist von Julian Nebel, der auch schon in anderen Geschichtspodcasts mit genau diesem Buch zu Gast war. Ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, jemanden einzuladen, aber es ist ja egal. Die Geschichte ist trotzdem schön. Jetzt dachte ich, dass die heutige Folge auch darauf wieder basiert. Aber dem ist nicht so. Du hast dich einfach nur bedankt. Nein, dem ist schon so. Fragezeichen. Dem ist schon Ausrufezeichen. So. Oh. Dem ist schon so. Okay, alles klar. Dem ist schon so. Aus dem Finanzverlag. Und dann wurde das Geld erfunden. Das finde ich ja noch interessant, aber eher sowas wie, und daher kommt die Bilanzierung. Oder das Wort, der Rubel rollt, das geflügelte Wort. Oder gibt ja vielleicht noch andere schöne Dinge, die man da erklären könnte. Ich glaube, die Geschichte des Geldes ist auch nicht nur eine Geschichte voller Missverständnisse, sondern sicherlich auch mal was, wo viel Musik drin steckt. Ich hatte da auch mal ein Kinderbuch so. Ich weiß gar nicht, ob das nicht sogar hieß, was kostet die Welt? Also wo es so um Geld geht, welche Funktion das hat und wie viel Geld überhaupt auf der Welt unterwegs ist und was Banken machen und so. Ich hatte mal ein Kinderbuch ein Pixi-Buch, da ging es um die Internetwerbung. Das wurde damals zur Republika verteilt. What? Ja, das war sehr schön. Da waren irgendwie zwei Kinder, ich weiß nicht mehr genau, Lina und irgendwer oder Lisa sogar, weiß ich gar nicht, entdecken die Internetwerbung. Das war super. Okay. Klingt sehr falsch. Das war eine super schöne Aktion zur Republika. Also fand ich sehr witzig. Ah, ach so, das war so Werbung im positiven Sinne. Kein aufklärendes Kinder klickt nicht auf jede Werbung und nicht alles, was da steht, ist immer wahr. Ja, schon so ein bisschen. Aber ich fand es auch ganz lustig. So der Papa des Protagonistenkindes, dessen Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Anton, glaube ich. Eins hieß Anton. Aber der Papa, der arbeitet auch noch wieder Dominik im Marketing und der muss dann so ein bisschen erklären, was so Werbung ist und so und bla. Und dann kommt ein Zirkus in die Stadt und wie das da so mit Werbung funktioniert. Und dann geht es um Elefanten und Luftballons. Also irgendwann driftet es irgendwie komplett ins Absurde. Aber es ist eine sehr schöne Idee, hat mir gut gefallen. Ich bin die Tage wieder über Barbie-Hacker-Memes gestolpert. Kennt ihr die? Hm. Es gab mal so eine Barbie, weil Barbie hat ja heute alle möglichen sehr schon modernen Berufe. Und es gab eben auch eine, ich weiß gar nicht wann, ich denke so in den 2000ern rum, so eine, Programmierer-Barbie. Und dem lag auch so ein kleines Heftchen bei, das so ein bisschen Story erzählt. Und ich weiß es nicht en Detail, aber es muss halt so ein bisschen sein, dass Barbie dann halt doch eher die hübschen Frontend-Sachen macht, während irgendwie der männliche Programmierer die richtige Technik im Hintergrund macht, wo ich auch wieder gedacht habe, so. Also unter Barbie und Hacker hätte ich jetzt andere Dinge verstanden. Achso. Ja. Sekunde. Aber das haben natürlich dann wieder Leute auf links gedreht, haben diese Comic-Bildchen genommen und dann immer so Bildunterschriften dazu gemacht, wo halt so Barbie vom Rechner sitzt und lacht und halt sowas drunter wie, ja, irgendwie du dummer Kacknoob, irgendwie so, nur dumme Kacknoobs benutzen die Distribution, irgendwie du hast ja keine Ahnung, wie kann man nur irgendwie Emacs benutzen, natürlich benutzt Barbie irgendwie VI. Also so ganz, ganz nerdige, ganz, ganz nischige Humorsachen, eben mit so einer Pop-Ikone beladen, das fand ich sehr lustig. War sehr kurzlebig also, und ist natürlich in 0,nix ist der Witz dann dahin, aber also ganz drauf. Also was ich tatsächlich am schönsten gefunden hätte, wenn man mal schaut, wie hier wirklich so Emanzipation der Jobs und mein erster Gedanke war tatsächlich Metzger. Ich meine, wie geil wäre das, wenn du eine Barbie-Puppe hättest, die den Metzgerberuf ausübt. Das wäre doch mal ultimativ feministisch, oder? Also bei Barbie und Hacker ist mir ein Herr eingefallen mit dem Namen Klaus Barbie, der auch den Beinamen trägt, der Schlechter von Lyon. Also könnt ihr ja gerne mal googeln. Da hat Hacker nochmal eine ganz andere Dimension. Das war einer von den ganz schlimmen Nazis. Oh doch, das habe ich schon mal gelesen. Oh Gott, das ist ganz schlimm. Also Klaus Barbie. Ich habe einen. Klaus Barbie steht auf meiner Themenliste und das war mir zu geschmacklos bisher. Das ist schon hart. Okay. Das ist schon sehr hart. Aber um in die witzigere Gefilde zu führen, was ich sehr gerne anschaue, ist auf YouTube gibt es einen Channel, der heißt Dead Meat. Und da wiederum gibt es ein Format, das heißt Kill Count. Und die gehen quasi Horrorfilme durch. Und sehen quasi, wie welche Leute in diesen Horrorfilmen sterben. Und das ist sehr humoristisch aufgearbeitet. Also wer wie ich ein Schisser ist, der die Filme nicht gucken will, sich gleichzeitig aber fasziniert für das Thema, dem sei das empfohlen. Ey, jetzt muss ich dir noch einen Podcast empfehlen an der Stelle. Das ist mir nämlich das letzte Mal, hast du das schon erwähnt, dass du nicht so gerne Horrorfilme guckst. Und es gibt aber einen, wie heißt der, ich glaube Scaredy Cat. Ja, das habe ich schon mal hier gedroppt, oder? Die Scaredy Cat Horror Show. Das sagt mir jetzt wirklich gar nichts. Genau, sozusagen, dass ein Typ, der auf Horrorfilme steht, lädt einen anderen ein, der die nicht erleiden kann und gibt ihm immer Anweisungen. Ja, aber das sind die beiden von Reply All. Ja. Genau. Beziehungsweise jetzt ja, genau. Nicht mehr, aber. Oder Pause oder. Ja, ja, es ist aber ein sehr schönes Format. Ich glaube, ich habe es woanders mal gedroppt. Ich glaube, es war gar nicht hier. Ja, also. Egal. Ah, ja, okay, aber das schauen wir tatsächlich mal. Ich habe ja auch mal, weil du sagst cool, Kill Count, danke. Ich habe ja auch mal echt überlegt, ob ich mal in der Zeit, als ich noch über Videospiele geschrieben habe, ob ich mal ein Bewertungskriterium für Videospiele einführe. Und zwar die Zeit, wie lange es dauert, bis du die erste virtuelle Person tötest. So, wie lang unterschiedlich. Hm. Unterschiedliche Spiele, wie lange sie sich Zeit lassen quasi, weil oft ist ja so ein elendslanges Tutorial oder oft geht es auch gar nicht darum, Leute zu erschießen, dann ist natürlich besonders lang, aber sehr, sehr viele Spiele halten dich sehr, sehr lange hin und das habe ich mal überlegt, als Bewertungskriterium einzuführen, aber irgendwann habe ich mir dann gedacht, nee, einfach nee. Das ist jetzt der letzte Gedanke, den ich dazu gerade noch loswerde. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, bei diesem Format, was ich anschaue, ist mir jetzt beim Thema Emanzipation wieder aufgefallen. Ist euch bewusst, dass in den Jurassic Park Filmen immer nur Männer ums Leben kommen? Ja. Jetzt habe ich gedacht, dass in den Jurassic Park Filmen Dr. Drosten mitspielt. Weil das ist tatsächlich echt, das ist total witzig, weil das ist tatsächlich so, die machen dann auch immer den Kill-Count, wie viele insgesamt gestorben sind, wie viele Frauen und wie viele Männer. Und sind dann immer sehr dafür, dass auch Frauen ums Leben kommen, weil das ja eigentlich auch ein Zeichen der Emanzipation ist. Warum dürfen es immer nur Männer sein, so? Fand ich eine sehr interessante Logik. Habt ihr dieses Bild neulich von Jeff Goldblum, heißt er, glaube ich, gesehen, was der schon alles in Filmen bekämpft hat? Und deswegen trauen wir ihm jetzt auch mit dem Coronavirus und dann ein Bild von Dr. Drosten, der halt einfach 1:1 genauso ausschaut. Nein? Nein. Moment, ich werde das mal ganz kurz in unseren Slack-Kanal droppen. Ist das schlecht? Haben diese schlechte Brille noch drauf retuschiert? Ich musste lachen. Ich muss immer noch lachen. Das ist gut. Das ist so schön harmlos. Die Ähnlichkeit ist durchaus vorhanden, ja, sag mal so. Ja. Aber ich wusste gar nicht, dass der in Man in Black, welcher Teil von Man in Black war denn das, wo der mitgespielt hat? Ich glaube nicht, dass das Man in Black ist. Ach, nein, das ist Independence Day. Ja, das ist genau. Ah, stimmt. Stimmt. Okay, alles klar. Wollt ihr euch noch, Jürgen, was wollt ihr noch, euch noch irgendwas von der Seele quatschen? Ansonsten würde ich jetzt mal. Wieso? Weil ihr dann sterben werdet? Das war jetzt sowieso. Ich schaue zu viel Horrorfilm-Zusammenfassungen. Ja, das weiß. Es gibt nämlich auch einen Horrorfilm, wo quasi der komplett virtuell spielt, so nur in so Chaträumen. Und das wäre doch. Gibt es schon einen Podcast-Horrorfilm? Dass du quasi halt dann eine Aufnahme ist und dann auf einmal so eine Präsenz ist und dann darfst du nicht irgendwie aufhören zu podcasten, weil sonst stirbst du oder so. Ich fände das wäre doch mal cool. Das wäre dann so ein True Crime Podcast. Ja. True Life Crime. Ja. Aber deine Fragestellung hat mir tatsächlich diesen Vibe gegeben, Jürgen. Ich stell mir gerade vor, Speed 12, du musst weiter podcasten. Aber ich habe nichts mehr zu sagen. Du podcastest weiter, sonst explodiert. Ja, aber gut, das hält ja viele Leute trotzdem nicht auf. Nee. Adelheid Spitzeder wird am 9. Februar 1832 in Berlin geboren. Was ein Name. Dominik, du sahst jetzt aus, als entweder müsstest du niesen oder du wärst komplett entsetzt. Ich bin komplett entsetzt, dass es eine Adelheid ist. Dann passt. Wir werden sie in Zukunft auch anders nennen, aber dazu gleich mehr. Adi? Ist auch ein bisschen früh. Adi! Ihr Vater Josef und ihre Mutter Betty sind ein italo-französisches Künstler-Ehepaar, also so Schauspielerei, Gesang, so ein Kram. Und die Mutter, die war tatsächlich 1818 schon in Wien in der Ausbildung bei einem Kollegen von Mozart. Also der hat sie schon für die Bühne ausgebildet. Also durchaus auch welche mit, wie soll ich sagen, Rang und Namen. 1830 kam die Mutter dann für ein Engagement nach Berlin und dort hat sie den Josef kennengelernt und dann haben die geheiratet. Und der Josef hat aber so ein bisschen Altlasten mit in die Ehe eingebracht. Und zwar hat er in erster Ehe schon 10 Kinder gezeugt. Aber es sind, what the ja, es ist nicht so schlimm, es sind nur 6 durchgekommen. Und auch Gott die Frau ist dann zusammen, ich weiß gar nicht, ob zusammen mit dem letzten Kind, aber auf jeden Fall bei der Geburt des letzten Kindes ist die Frau dann verstorben. Also, genau. Aber da hatten wir es immer schon mal davon, dass dieses Motiv von der bösen Schwiegermutter aus Märchen so ein Ding ist, weil wahnsinnig viele Frauen früher bei der Geburt gestorben sind. Und dann suchst du dir halt aus Zusammenlebzweckgemeinschaft einfach eine neue Partnerin. Und das ist dann die Schwiegermutter? Eine gute Partie. Stiefmutter. Ach so. Habe ich Schwiegermutter gesagt? Oder zumindest. Ich meine, wenn, dann meinte ich. Jetzt habe ich das auch nur gehört. Sorry. Also, Nee, habe ich bestimmt falsch gesagt. Ist es eigentlich ein deutliches Zeichen, dass ich mir zu viel Gedanken über Geld mache und das Geld nicht reichen könnte, wenn ich tatsächlich gerade mal überschlagen habe, wie krass das ins Geld geht, wenn du zu viel Beerdigung zahlen musst? Ja, auf der anderen Seite gibt es aber dann ja auch viel Kindergeld. Ich glaube, beides gab es nicht zu der damaligen Zeit. Es gab keine Beerdigung. Weder Kindergeld noch ernsthafte Kosten für eine Beerdigung. Ich glaube, da haben sie halt einfach, die Nachbarn haben irgendwo hoben und dann reingeschmissen. Ja, wird ein bisschen eine Standessache gewesen sein noch, was du dir leisten kannst. Ja, ich weiß tatsächlich nicht, wie gut er situiert war, bevor er die berühmte Künstlerin dann geheiratet hat. Das weiß ich nicht. Aber sind 6 Kinder durchgekommen oder 6 Kinder gestorben? 6 Kinder sind durchgekommen. 4 Kinder sind gestorben. Also, okay, ich, ja. Naja, es ist. Irgendwann hätte ich da keinen Bock mehr. Es ist halt auch, ja, wahrscheinlich trotzdem noch eine überdurchschnittliche Quote, also 60%. Ich glaube, je nach Zeit und Ort waren da die Zahlen deutlich, deutlich schlechter. Mhm. Naja, also. Ist ja auch das bestimmt etliche. Kurz nach oder schon vor der Geburt oder bei der Geburt gestorben. Ja, also überhaupt. Und unser guter alter Freund, die Tuberkulose, war ja auch noch da. Oh ja, die hatten wir schon lange nicht mehr. Überhaupt so 9 Geburten hintereinander zu überleben, ist ja auch überhaupt schon, glaube ich, wahrscheinlich schon fast ein Rekord. Ja. Adelheid hat jetzt also so eine kleine Volleyballmannschaft an Geschwistern. für ein festes Engagement am Hoftheater zieht die Familie Spitzeder im Jahr 1833 nach München um. Und das ist dann ja vor allem finanziell ein ziemlich lohnenswerter Schritt. Also Hoftheater, das da geht was. Kann schon was. Spricht die Deutsch? Sind die Spesen inklusive? Spricht sie Deutsch? Ja, sie spricht Deutsch. Es geht aber nicht lange gut, weil der Vater dann plötzlich verstirbt und das ist tatsächlich dann, ja, es schwingt dann relativ schnell um von, ach, die sind eigentlich ganz gut situiert, so zu, oh, die nagen am Hungertuch. Und das traurige Schicksal von Betty Spitzeder und den 7 Geist-Kinderlein rührt den damaligen König Ludwig I., wie ihr sicher wisst, der Opa von König Ludwig II., also der erfährt davon und der ist dann so mitgenommen, dass er beschließt, dass er zumindest den 3 Jungs von den Kindern die Ausbildung finanziert. Mhm. 2 kommen dann auf eine Militärschule und einer darf dann irgendwie am Kunstseminar wird er ausgebildet, was auch immer das dann genau bedeutet. Nicht schlecht. Die Schwestern, die kommen jetzt nicht alle so gut weg. Josephine wird beim Vorbeigehen an einer Baustelle von einem herabfallenden Brett getroffen. Sie bricht sich dabei die Beine und trägt einen verkrümmten Rücken davon. Die Caroline folgt den Eltern in die Fußstapfen und schauspielert am Hoftheater in Neustrelitz. Und die Schwester Henriette verlobt sich sehr früh und wandert 1848 nach Amerika aus. Und die nimmt dann so tragisch verunfallte Schwester, die jetzt schwer vom Leben gezeichnet ist, die nimmt sie mit und die findet dann auch in Amerika dann tatsächlich so ganz romantisch. Die große Liebe und einen Mann fürs Leben. Oh, also, wie schön. Wenn da mal eine Familienfeier zusammenkommt, die haben sich was zu erzählen. Da ist was geboten, ja. Ich habe mir ernsthaft, wie kann man denn von dem Brett getroffen werden und sich die Beine dabei brechen? Weil kommt nicht ein Brett von oben? Es fällt jetzt nicht auf den Kopf? Wie kann man das, also wie kann man denn naja, sich die Beine brechen? Naja, stell dir mal vor, das wäre so ein Balken von so einem von so einem Fachwerkhaus von der Größe her und das fällt zu Boden und das dann in deine Richtung. Das reicht ja auch, um dir einfach alles zu brechen. Also sie hat ja auch, der Rücken ist ja auch in Mitleidenschaft gezogen und ich glaube, wenn das mit das genug spricht Wucht, auch eher für Philipps These. Mit Wucht von oben kommt, kann das schon sich nach unten so weit durchschlagen, dass oder so. Dabei die Beine auch schwer verletzt. Wenn nicht, suche ich dir mal ein YouTube-Video raus, da findet sich sicher was, um dir das mal zu demonstrieren. Ja, stimmt, nicht YouTube, Reddit. Naja, also die Jungs. Georg, der kommt an die Militärakademie und dann vor Gericht, also als Gerichtsschreiber. Ah. Und Gustav nimmt einen Posten in Augsburg in der öffentlichen Verwaltung an. Er wird aber nur 26 Jahre alt. Und Wilhelm findet eine Anstellung als Graveur und führt ein langes, glückliches Leben. Was passiert mit dem mit 26? Ich weiß es nicht. Es okay. Geschwister sind auch völlig irrelevant. Ich weiß gar nicht, warum ich euch... Ich finde es einfach... Generelles Statement von Jürgen Kraus. Geschwister sind irrelevant. Man muss auch einfach das mal... Das ist einfach Schwachsinn. Seine Schwester ist ein eben solches Content-Genie, wie er es ist. Man muss auch manchmal einfach über die nebensächlichen Dinge reden. Also, nach einer missglückten Kürzestehe mit einem Fabrikbesitzer zieht Betty Vio, also die Mutter hat dann wieder ihren Mädchennamen angenommen, und die zieht dann nach Wien und Adelheid ist tatsächlich das einzige Kind, das sie begleiten darf. Ich meine, die Jungs sind eh versorgt und die Halbschwestern, die kommen dann bei einer Tante unter, die wiederum mit dem Stallmeister von Prinz Karl von Bayern liiert ist. Ist kürzest eher, dass er wahnsinnig schnell geschlossen oder wahnsinnig schnell wieder zu Ende ist? Sowohl als auch. Mhm. Also die... Ja, aber, ja, ciao. Da ich diesen Ausdruck noch nie gehört habe, bin ich jetzt schon interessiert, wie kurz die war. Weil ich meine, sonst würdest du ja, Kurzehe ist ja ein bestehender Begriff, aber wenn du eine Kürzestehe daraus machst. Also ich glaube, es waren wenige, wenige Monate. Also wenige Minuten. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber sie haben sich beide von dieser Hochzeit einen finanziellen Vorteil versprochen und haben dann irgendwie gemerkt, ja, nee, doch nicht. Okay, ja, also gut. So richtig schön romantisch. Total. Ich würde sagen, wenn du so unter zwei Tagen bleibst, versuchst du es ja in der Regel eher zu annullieren, oder? Wobei ja, ich jetzt nicht weiß, wie es damals war. Das weiß ich auch nicht, wie das damals war. Und es waren auch nicht zwei Tage, also es war ein bisschen länger war es schon, aber jetzt nicht so richtig lang. Naja. Adele, das ist jetzt der Spitzname von Adelheid. Sie wird von allen nur Adele genannt. Adele, ja, das ist so ein Glanzschüssle, ne? Adela. Das ist ein Glanzschüssle für Leute, die das Fränkische nicht so... Adele. Die geht jetzt in Wien auf eine kirchlich organisierte Mädchenschule. Die ist in der Nähe vom Wiener Elysium. Das habe ich noch nie gehört. Wisst ihr, was das ist? Das habe ich schon x-mal gehört, aber ich kann es ehrlich gesagt nicht genau zuordnen. Helf mir. Das ist so ein großes Kellergewölbe und ja. da haben die damals schon so eine Art Erlebniswelt irgendwie aufgebaut, also mit so Malereien an Decken und Wänden. Und da konnte man so von Raum zu Raum über die Kontinente quasi reisen. Und zwischen diesen Räumen fuhr eine unterirdische Pferdeeisenbahn. Also was ich mir komplett spektakulär vorstelle. 1833 oder so. Also okay. Klingt wie so ein richtig cool gemachtes Museum eigentlich, sag ich mal. Ja, ist ziemlich abgefahren. Ich glaube, man kann das heute auch noch besichtigen. Ich weiß aber nicht, was da jetzt genau drin ist oder gezeigt wird. Und Wien ist sowieso gerade so der Dreh- und Angelpunkt irgendwie in Europa. Ne? Also 450.000 Einwohner ist es in der Zeit eine der größten Städte Kontinentaleuropas. Mhm. Die Zeit in der Schule tut Adele ganz gut, vielleicht auch, weil sie zur Lieblingsschülerin der Mutter Oberin wird. Und sie hat aber auch, vielleicht ist es auch ein bisschen so ein Mitleidsding, weil sie hat auch so eine kränkelnde Seite. Also sie ist ziemlich oft krank und sie hat manchmal auch so ein bisschen so wilde... sie ist manchmal auch einfach so ein bisschen wild. Also ein bisschen wild halt. Also sie befolgt nicht immer alles und flippt manchmal ein bisschen aus und ist ein bisschen wütend mitunter. Und ist sie ein Werwolf? Nee, das nicht. Aber also sie, wie gesagt, die Oberin, die schließt sie irgendwie in ihr Herz aus irgendeinem Grund, aber so richtig gut in der Schule ist sie eigentlich nicht. Sie kann mit 12 kann sie auch noch nicht richtig lesen. Und Adele ist auch so jetzt nicht das typische Mädchen, also sie umgibt sich jetzt nicht so gern mit anderen Mädchen, sondern spielt eigentlich lieber mit Jungs und das ist in der Mädchenschule auch vielleicht so ein bisschen blöd. Ich wollte sagen, das stelle ich mir schwierig vor, wenn du in der Mädchenschule bist. 48. Also für die Pausen und so. Ja, vielleicht ist sie deswegen auch die Lieblingsschülerin der Mutter Oberin, weil sie vielleicht sich lieber mit der dann abgegeben hat. Ich weiß es, so genau weiß ich es nicht. 1844 kehren Betty und ihre Tochter zurück nach München und das ist genau rechtzeitig, um die Münchner Bierrevolution mitzuerleben. Das hatten wir ja schon mal kurz, also die Zeit, in der die Münchner auf die Straße gehen, um gegen die Bierpreiserhöhung zu demonstrieren und mit großem Erfolg, die dann nach dieser Revolution gestoppt wird. Da gab es ja in Nürnberg auch mal so. Es gab es in mehreren Städten, ja. Mhm. Ich kann da tatsächlich auch empfehlen, mal Oktoberfest auf Netflix anzuschauen. Hat jetzt nichts direkt mit der Bierrevolution zu tun, aber fußt, glaube ich, auf wahren Begebenheiten. Und da geht's im Grunde auch so 1800 irgendwas, als ein Nürnberger Brauer nach München kommt und da versucht, aufs Oktoberfest zu kommen. Und da relativ... Sinne von dort auszuschenken. Ja, ja, genau. Und das ist ja alles so, die kennen sich alle und das ist alles so eingeschworen und der ist dann relativ rücksichtslos, sich da irgendwie einzukaufen und einzumorden und alles. Ist so eine amerikanische Bullshit-Komödie, ich glaube mit Will Ferrell, wo ich jetzt kurz überlegt habe, wie heißt es, glaube ich, Bierfest oder? Ja, ich auch überlegt. Nein, die meinen. Also ich habe das auch nicht, das war plötzlich auf Netflix da, ich habe das nicht kommen sehen, ich habe nichts davon gehört und das ist für eine deutsche Serie sehr, sehr krass gemacht auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht uneingeschränkt super, aber kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Netflix weiß, was du sehen möchtest. Hat mich nicht ganz so aufgeregt wie Tribes of Europa, aber das ist ein anderes Thema. Mit 16 landet Adele auf einer Schule, deren Schwerpunkt die gesellschaftliche Ausbildung von Töchtern ist. Und ich weiß nicht, wie da dann die Fächer aussahen, ob dann so Lächeln und Smalltalk vielleicht irgendwie dabei, keine Ahnung. Aber finde ich spannend, dass es eine Schule gab, die den Schwerpunkt auf die Ausbildung von Töchtern gelegt hat. Mit 18 ist sie dann schon etwas freier und kann sich aussuchen, was sie lernen will, nach eigenen Angaben. Und da sage ich jetzt mal, die kann man vielleicht auch mit Vorsicht genießen. Aber nach eigenen Angaben komponiert sie in jener Zeit erfolgreich Musik und lernt unter anderem Holländisch, Dänisch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch zu sprechen. Respekt. Aber natürlich auch fließend, oder? Nein, freilich. Selbstverständlich. Für welches Instrument komponiert sie denn? Das weiß ich nicht. Kann sie selber spielen? Alle. Das weiß ich nicht. Wie viele? Alle. Du, wie gesagt, das war hier so nach eigenen Angaben. Ich glaube mal erst einmal davon nix. Also ja, die war wahrscheinlich schon irgendwie so ein bisschen Sprachtalent. Sie ist ja in so einer Künstlerfamilie groß geworden mit international oder europäisch bunt zusammengemischten Eltern und Großeltern. Von daher, ein bisschen was kann sie bestimmt. Aber ob die jetzt wirklich so viele Sprachen fließend gesprochen hat, das... gibt keine Zeugen dafür, sagen wir es mal so. Und ihre Schulzeugnisse. Eher unwahrscheinlich. Und ihre Schulzeugnisse, die sprechen ja auch eher mangelnden Fleiß zu als zu viel Fleiß. Naja. Ja, wobei, das kann schon sein, dass so ein Savant halt einfach sprachbegabt ist und dann viele Sprachen spricht, aber in der Schule halt nichts reißt. Also, das an kann sich schon. Ist das schon vorstellbar, ja. Ja, schon, aber dann hörst du es meistens von anderen Quellen und jetzt nicht nur in eigenen unbestätigten Aussagen zufolge. So. Egal, es ist auch gar jetzt nicht so dramatisch wichtig, ob sie jetzt Sprachen gesprochen hat oder nicht. Das ist beim US-Sport tatsächlich ganz witzig, weil irgendein Football-Team war es, glaube ich, die haben auf Twitter gepostet, dass sie, keine Ahnung, einen Spieler neu verpflichtet haben oder einen Trainer neu verpflichtet haben und so weiter und so fort. Und hat jemand drunter kommentiert so, das glaube ich ja niemals ungefähr und außerdem habt ihr die Source vergessen. Und dann hat der Account, also der offizielle Account, so, the source is us, the actual team. So, mega geil. Ja, manche haben das mit dieser Medienkompetenz nicht so erfunden. Ja, es war viel beherrlich. Mit 19 lernt Adele auf einem Offiziersball das Tanzen kennen und lieben. Allerdings nicht die Männer. Und das war mehr oder weniger der Grund, warum sie da hingeschickt wurde. Aber sie findet Tanzen ganz cool, aber hat jetzt keinen Bock auf Guys. Sie erkrankt dann noch an der Pockeninfektion, kommt da aber mit viel Glück relativ unbeschadet durch. Also bleiben auch keine richtigen Narben zurück, was jetzt auch nicht so normal ist. Also die meisten werden von Pocken relativ entstellt. Und als sie da das so ein bisschen ausgeheilt hat, fängt sie an zu singen. Also tritt so ein bisschen in die Fußstapfen der Eltern. Aber interessiert sich denn für Mädels oder ist er allgemein eher asexuell unterwegs gerade? Das wollte ich euch jetzt noch nicht so arg sehr auf die Nase binden, aber die Hinweise häufen sich. Ich verstehe. Adele will jetzt Schauspielerin werden. Also sie hat jetzt so die Bühne ein bisschen für sich erkundet, ja, findet das irgendwie ganz cool und die Eltern sind da ja sicherlich auch ganz, ganz offen dafür. Und sie hat dann auch in Coburg 1856 ihren ersten Auftritt in einem Gastspiel. Und das lief, glaube ich, so okay. Und versucht dann in München auch eine Anstellung zu finden, also ein festes Theaterengagement. Und sie darf aber eigentlich überall nur so in die Zweitbesetzung und nur so quasi Reservebank, weswegen sie dann nach Brünn umzieht. Und dann auch wieder, Vorsicht, nach eigenen Angaben, so richtig durchstartet, was ihre Schauspielkarriere angeht. Also In Brünn ist sie dann sogar so gut, ja, dass sie sich den Neid der anderen Schauspieler zuzieht und deswegen dann quasi Brünn hinter sich lässt, weil das will sie denen ja jetzt auch nicht so richtig zumuten. Mhm. Es geht dann weiter über München nochmal kurz nach Nürnberg, wo sie ebenfalls in ihrer eigenen Erinnerung stürmisch gute Kritiken erhält. Bei einer Aufführung ist sie regelrecht on fire, ja, und das sogar wörtlich. Also ihre Haube fängt wohl an irgendeiner Kerze auf der Bühne Feuer. Ach du liebe Zeit! Was jetzt für sie glücklicherweise keine ernsten Folgen hat, aber dankbar von der Lokalpresse aufgenommen wird. Mhm. Nach einem Jahr Nürnberg geht es weiter nach Frankfurt, wo sie wieder mal, Zitat, Furore macht. Aber die kommt rum, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja. Und dann so langsam setzen auch die Star-Allüren so ein bisschen ein. Ja? Also statt an der letzten Aufführung in Frankfurt dann von Kabale und Liebe teilzunehmen, täuscht sie eine Krankheit vor und amüsiert sich dann so ein bisschen, wie sie beobachtet hat, wie sehr alle dann ins Rudern und Schwitzen kommen, um die Aufführung irgendwie zu retten. Also auch so ein bisschen. Okay. Ja, ich weiß nicht. Aber ein gewisses Talent ist auf jeden Fall da, weil wie Philipp schon sagt, so, sie wird jetzt auf jeden Fall gerne genommen. So, immer wenn sie weiterzieht, hat sie auf jeden Fall schnell eine neue Spielstation. Das ja. Also komplett talentfrei würde das sicherlich anders aussehen. Ja, das stimmt. Es folgen dann glänzende Erfolge in Bern, wo sie weit über ihren Verhältnissen in einem Hotel wohnt und dort auch einen kleinen Berg Schulden anhäuft dann. Und deswegen auch relativ schnell wieder und vielleicht auch ein bisschen überstürzt die Stadt verlässt. Hm. Und, ja, und die Schulden zusammen mit der Stadt hinter sich lässt quasi. Sie landet dann kurz in Mainz, dann am Tegernsee, dann wieder in München und es ist quasi überall das gleiche Bild. Ein großer Erfolg und viel zu wenig Geld und Schulden. Jetzt muss ich euch aber doch mal da in die Richtung fragen, wäre das auch mal so ein Traum für euch, wenn ihr wirklich mit irgendwas völlig durch die Decke gehen würdet und hättet wirklich einfach das Geld? So ein, ich wohne im Hotel, dauerhaft, euch gehört ein Stockwerk, sozusagen Roomservice in allen Zimmern. Wäre das ein natürlich Ding, was ihr wollen würdet? Selbstverständlich, ja. Ich glaube auch. Geiles Hotel. Also ich finde Hotels ja oberätzend. Aber ich glaube, wenn du in einer gewissen Preisklasse in einem Hotel einsteigst, dann hat es mit Hotel nichts mehr zu tun. Und Ich bin mal in Berlin, bin ich abgegradet worden auf eine Suite, die irgendwie im Hochhaus in Berlin war, mit Hammerblick, mit zwei Badezimmern. Du musst niemals mehr das Klo selber putzen, musst dich nicht ums Essen kümmern, gar nichts. Also ja, bedingungslos ja. Also wir sind auch mal in New York von THQ in dem Vier-Sterne-Hotel einquartiert worden, was völlig absurd war, weil wir alle in so abgerissenen kurzen Hosen da irgendwie rumgestapft sind zwischen den ganzen schick angezogenen Leuten. Und es war auch ein Wahnsinnszimmer und ein Wahnsinnsservice. Also habe ich sehr, sehr positiv in Erinnerung. Aber habt ihr dann nicht das Gefühl, dass das so eine gewisse Austauschbarkeit und Anonymität trotzdem mit sich bringt, ob man das jetzt mag oder nicht? Also so ein Hotel an sich einfach. Ja, aber ich finde Austauschbarkeit und Anonymität mitunter ja auch ganz gut. Aber also ich weiß jetzt nicht, ist ja jetzt nicht so, dass wir, ich lebe jetzt auch nicht meinen Wohneigentumstraum. Also weißt du, keine Ahnung, wenn ich jetzt eine Millionen-Villa hätte, die mir alle Träume schon erfüllt, in bester Lage, würde ich sagen, ja, naja, du hast recht, aber am Ende des Tages. Aber den größten Unterschied. Jürgen, ich spreche ja schon von einer hochpreisigen Hotel. Den größten Unterschied macht ja nicht die Wohnsituation an sich, sondern das Bedienstetenpersonal. Und ja, was du auffahren müsstest, um einen Hotelstandard zu erreichen. Das, ja, wobei, ehrlich gesagt, ich glaube, ich hätte dann lieber ein kleineres Haus, aber diesen Service trotzdem. Na, also, ich rede jetzt immer von dem, du bist irgendwie Rockstar und hast jährlich 2-stellig Millionen Einkommen. Ach, ich würde auch dann mir was kaufen, wo ich mit dem Moped durchs Wohnzimmer fahren kann und so. Also, klar würde ich so einen Schmarrn cool finden dann. Klar ist das irgendwie platt und flach und nicht nachhaltig und, aber, wenn Geld wirklich keine Rolle spielen würde, dann hätte ich, glaube ich, auch ganz komische, neue, verrückte Ideen. Ein eigenes Produktionsstudio. Ja. Wichtiger wäre wahrscheinlich der Helikopterlandeplatz. Ja. Und ich habe halt immer nie so recht verstanden, warum so ein Lindenberg zum Beispiel so auf diese Hotelwohnerei so steht. Weil für mich Hotel immer so ganz viel so Austauschbarkeit, Anonymität und eigentlich so das Gegenteil von Heimeligkeit hat. Das hat schon auch irgendwie was. Aber gerade so Kettenhotels, was ist denn die Alternative? In anderen Preiskategorien fühlt sich immer an, ich wache morgens auf und weiß nicht mal, in welcher Stadt ich bin. Aber wenn du viel unterwegs sein musst, was sich jetzt die Frage ja so ein bisschen impliziert hat, ja, dann was ist denn dann die Alternative? Kriegst du doch Moment. Ich habe ja davon geredet, dass du dauerhaft irgendwo in einem Hotel bist. Ja, darum ging es ja nicht, genau. Ach so, dass du dann auch keinen... Wenn du unterwegs bist, bin ich völlig bei dir. Ach so, okay. Aber ja, okay, dauerhaft. Ich meine, dann würde ich mir wahrscheinlich schon auch was Eigenes anschaffen und mir da den Arsch pudern lassen. So, das kann schon auch sein. Aber falls Paris Hilton jetzt zufällig zuhört und mit ihrem Daddy spricht, so, ich wäre prinzipiell dabei, das zumindest mal auszuprobieren, okay? Du bist so ein Guter, der sich zur Verfügung stellt. Danke. Paris Hilton. Kennt heute auch keiner mehr, oder? Nee, doch jetzt wieder. Grad. Jetzt wieder? Hä, wieso, was macht die jetzt gerade? Ah nee, nicht Paris Hilton. Ich bin jetzt gerade bei Britney Spears im Kopf. Was macht die jetzt gerade? Auch da bin ich raus. Da hat der Vater wohl, so habe ich es verstanden zumindest, hat die Vormundschaft bekommen, weil sie nervlich einfach irgendwann sehr starke Probleme hatte. Und jetzt sagen ganz viele Leute, Britney Spears wurde damals so von dieser Medienmaschinerie verheizt und schlecht mit ihr umgegangen. Und man solle ihr ihre eigene Möglichkeit, über die eigenen Finanzen zu entscheiden, wieder zurückgeben. Also das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessanter Fall. Also wer immer da nicht im Bilde ist, was da alles passiert ist und wie die Lage ist und sich aber annähernd interessiert von dem, was du jetzt sagst, das ist wirklich extrem faszinierend, was da abgeht und in welchen Familienverhältnissen und Rechtsverhältnissen das Ganze passiert. Ja, du möchtest das jetzt aber nicht weiter ausführen. Naja, aber am Ende des Tages hat sie... Also es ist tatsächlich Britney Spears, aber sie hat ja im Prinzip einen Zusammenbruch gehabt so, und daraufhin wurde sie auch hochoffiziell quasi, wurde ihr Vater als ihr Vormund quasi eingesetzt. Ist das nicht schon länger her? Ja, das ist schon ewig her und das ist ja genau der Punkt so, dass halt dieser, eigentlich sie jetzt von der Psyche her schon so stabil ist seit einer Zeit, dass sie das jetzt eigentlich wieder übernehmen könnte, aber ihr Vater ist halt nicht in dem vollen Ausmaß ihr geben möchte. Und ja, das ist auch sowas, arme, reiche Kinder, am Ende des Tages geht es da halt einfach um viel Geld und man sagt zwar, es ist alles zu ihrem Besten, aber die Vermutung, dass Papa Spears halt einfach die Millionen genauer abzwacken möchte, unterdessen ist zumindest im Raum. Man muss aber deutlich dazu sagen, dass als er es initial sich genommen hat, war sie wirklich komplett lost. Also es ist echt traurig, wie jemand, der halt quasi so reich sein kann, so berühmt, so beliebt. Sind wir wieder beim Thema halt irgendwie, wir sind alle von unseren Emotionen nicht gefeilt und egal wie berühmt und reich wir sind. Aber die war echt am Arsch, die Britney Spears, was richtig traurig ist. Aber ich würde jetzt zumindest die Möglichkeit im Raum stehen lassen, dass das tatsächlich für ihre Gesundheit auch zuträglich sein könnte. Ja. War es auch. Also ja. War es tatsächlich auch. Aber das ist ja auch der Punkt, wo ich sage, sie ist jetzt genossen zu einem 80%, 90%, 100%, wer kann es beurteilen, keine Ahnung. Und jetzt könnte sie wieder wesentlich mehr Kontrolle über ihr Leben. Also die kann über ihr Geld nicht verfügen, weil das halt erstmal Papa hat. So, also ich würde mal sagen, gibt. Und sie ist halt 40 Jahre alt, die Frau, weißt du? So. Drei mittelfränkische Podcaster können das, glaube ich, ganz gut beurteilen. Von daher, gebt Britney die Million zurück. Der Erfolg, ja, für Adele ist ein bisschen kleiner als der für Britney und er ist sogar kleiner als der Erfolg, den sie sich selbst bescheinigt. Naja, aber du musst die Inflation noch reinrechnen und die Wertsteigerung, und wenn sie das damals in Bitcoins eingelegt hätte. Das auch. Das hat mir ja neulich aufgeregt. Hat sich jemand die Mühe gemacht, eine Webseite aufzusetzen, wo du reinrechnen kannst, wenn du dir vor 10 Jahren eine PlayStation gekauft hast? Da platzt mir echt der Kragen. Ich hab dann echt mal nachgeguckt. Ich habe Höchststand, ich habe mal 15 Bitcoin besessen. Dominik nimmt einfach nur noch. Steigert aus, gib mir bitte ein visuelles Signal, wenn ihr nicht mehr über Bitcoin redet, weißt du, und was ich alles verpasst habe. Weißt du, was 15 Bitcoin heute wert wären? Ich habe jetzt tatsächlich den Kopfhörer abgesetzt, ich verstehe nicht mehr, was ihr sagt. Bitte gib mir ein visuelles Signal, wenn es nicht mehr um Bitcoin, Alphabet, Amazon, Tesla, all diese Aktien, kannst du Dominik mal kurz muten? Wenn es darum nicht mehr geht, dann bin ich auch wieder dabei, okay? Dominik, wenn du das jetzt später bei der Ausstrahlung hörst, 15 Bitcoin sind heute ungefähr 600.000 Euro. Ich habe mir keine PlayStation davon gekauft, aber ich sehe das. Es geht jetzt weiter, Dominik. Ich glaube, ich werde sauer auf dich sein beim Anhören dieser Aufnahme. Kann das sein? Warum? Ich habe mich nur mit dem Zukunfts-Dominik unterhalten. Das finde ich so schön bei hier der eine Podcast, den ich höre, der macht quasi kein Bing-Geräusch, wenn er nachträglich was editiert, sondern er spricht Bing ein. Sehr gut. Falls wir das jemals machen, dass wir quasi editieren, Philipp, finde ich das schön, wenn wir das auch machen würden. Einfach kein künstliches Geräusch wie jeder andere, sondern ein eingesprochenes Bing. Ich hatte immer so ein ganz kurzes Ding, so dieses Anfangsgeräusch vom Intro hatten wir immer genommen, so als Trainer. Ja. Aber da hat es so selten passiert. Immer. Wir hatten einmal, glaube ich. Und ich habe irgendwo mal was rein editiert, wo ich aber auch kurz davor oder danach selber gesprochen habe. Deswegen habe ich so Sprachsynthese benutzt, um das einzufügen. Eigentlich müsste man ja das Brrrr müsste man ja eigentlich verwenden. Das ist eine gute Idee. Aber naja, wie vorhin schon gesagt, ich werde mir jetzt dann im Nachgang noch das Klingelingeling von Klaus und Klaus als Telefonklingelton einrichten. Das ist einfach zu bescheuert, wenn das Telefon Klingelingeling macht. Und wenn dann der Eiermann dran ist. Ich werde wahrscheinlich immer rangehen mit, hallo, bist du der Eiermann? Also, Adele. Sie lebt, als wäre sie ein Star. Ja? Über ihren Verhältnissen hat Privatangestellte in noblen Hotels, also genau das, was Dominik gerade hier beschrieben hat oder was Philipp gerade hypothetisch uns quasi aufgemalt hat. Sie ist aber auch großzügig und extravagant. Also sie gibt immer irgendwie viel Trinkgeld und sie ist eigentlich auch so, sie sitzt nicht auf ihrem Geld, das sie nicht hat. Ich bin ein gnädiger Gott. Sie ist auch irgendwie... Also sie wird als herrlich beschrieben, sie ist laut, sie legt keinen Wert auf figurbetonte Kleidung, sie pafft Zigarre, sie wird oft sehr männlich in der Wirkung beschrieben, was jetzt vielleicht auch das Gleiche sein kann wie herrlich, das würde ich jetzt gar nicht mehr ausschließen. Es kann aber auch sein, dass das ein bisschen daher kommt, dass ihr Lebenswandel, in dem sie auch Brust an Brust mit meist jüngeren und meist auch kostspieligen Lebensgefährtinnen zubringt, daran einen entscheidenden Anteil hat. Nach einigen kleineren Gastspielen in Karlsruhe, Hamburg und Berlin landet sie schließlich wieder zurück in München, komplett mittellos. Und naja, ja, komplett mittellos ist sie nicht. Sie hat 1868 haben wir jetzt und sie steht in München mit ein paar alten Theaterkostümen im Gepäck, einer Kaffeemaschine, 6 kleinen Hunden und einer Emilie Stier. Den Großteil ihrer Garderobe... Also Emilie Stier ist eine Freundin? Von ihr? Das ist eine von diesen kostspieligen Lebensgefährtinnen, ja. Ach so, ich habe gedacht, okay, eine sehr kostspielige Kaffeemühle. 6 Hunde? Ja. Kann auch sein, what the actual fuck? Kann auch sein, dass sie sich die dann erst in München zulegt, aber ich glaube, sie hatte sie schon dabei, ich bin nicht ganz sicher. Das ist aber auch ein bisschen stressig. Sie musste einen Großteil ihrer Garderobe verkaufen, um sich das Ticket überhaupt nach München leisten zu können, was so ein bisschen die Diskrepanz zu ihrem Lebensstil ist. Und jetzt hockt sie da in der bayerischen Hauptstadt, pleite und mit 3 Problemen. Kein Job, kein Geld, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Da waren sie wieder, meine 3 Probleme. Und auch keine Springböcke, aber das nur am Rande. Grüße gehen raus zu Otto. Mit Sack, Pack und monatlich 50 Gulden Unterstützung, die sie von Frau Mama noch bekommt, zieht Adele dann in den deutschen Hof. Wie absurd eigentlich, dass du so viel Geld verdienst, so bekannt und berühmt bist und dann bei deiner Mutter ankommst mit, ich brauche mal ein bisschen Taschengeld. Also das mit diesem so bekannt, so berühmt, so viel Geld... Ja, also wie gesagt, das ist nach eigenen Angaben. Sie hat sicherlich da was verdient, ja. Sie war sicherlich auf vielen Bühnen auch gestanden und hat gespielt, ja. Sie hat aber wahrscheinlich in fast 11 von 10 Fällen mehr Geld ausgegeben, als sie eingenommen hat. Würde ich jetzt mal sagen. Also, sie hätte jetzt natürlich auch die Möglichkeit, wieder nach Hause zu Mama zu ziehen. Sie müsste dann aber ihre Lebensgefährtin quasi zurücklassen oder irgendwie auf die Straße setzen. Und das kommt für sie nicht in Frage. Sehr gut. Also leiht sie sich lieber von dem alten Freund, einem Friseurmeister, ein bisschen Geld, sodass sie zumindest mal eine Zeit lang über die Runden kommt. Ja, ich glaube, sie hat es einfach auch nicht gelernt, sparsam mit dem Geld umzugehen. Denn auch jetzt geht sie noch jeden Abend essen. Gibt gerne dem Hotelpersonal viel Trinkgeld und die Kohle ist im 0,0 wieder weg. Sie geht dann wieder zu ihrem Friseur, leiht sich nochmal Geld. Und es geht dann so ein paar Mal so zu und also es wird dann beschrieben mit, er steht irgendwann selbst am Rande der Mittellosigkeit. Mhm. Also sie leiht sich von dem schon mit der Zeit dann richtig viel Geld. Und um sich die Schulden dann so ein bisschen zumindest im Ansatz zurückzuzahlen, also komplett kann sie sie gar nicht begleichen mehr, aber um sie im Ansatz zurückzuzahlen, leiht sie sich woanders dann Geld, also eine noch höhere Summe. Mm. Und um den Kredit zu begleichen, leiht sie sich wieder woanders Geld und am Ende landet sie bei, sorry, das ist jetzt klischee-mäßig, aber es ist einfach so, sie landet dann bei jüdischen Geldverleihern, denen sie irgendwann eine Menge Geld schuldet. Naja, das kam ja auch daher, dass das oft die einzige Möglichkeit war, Geld zu verdienen, weil damals schon, oder was heißt damals schon, weil ja immer wieder Antisemitismus Leute dazu gebracht hat, beziehungsweise dazu geführt hat, dass die Berufe nicht ausführen durften oder halt einfach nicht eingestellt worden sind und ähnliches. Und was machst du dann? Naja, du machst halt das, was sonst keiner macht, beziehungsweise das, womit du überhaupt Geld verdienen kannst, und das war dann oft Geld verleihen. Ja, und ich meine, das Dumme an Klischees ist, dass die halt auch in vielen Fällen einfach leider auch wahr sind. So, ne? Ach, Entschuldigung. Einen wahren Kern haben, ja. Aber was ich viel krasser finde, weshalb zum Geier ihr Friseur so unfassbare Summen leiten. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie gut betucht der war. Ne? Vielleicht waren die Summen relativ klein und es ging einfach mit ihm relativ schnell. Hatte sie unfassbar schönes, volles Haar und hat er quasi, war sie seine Haarmuse. Warte mal, ich schlag das mal kurz nach. Bitte, bitte lass mich dieses Haar weiterschneiden. Warte mal, hier war doch irgendwo, war ein Bild von ihr. Oder sie hat ihr Haar irgendwann verpfändet. Schüttel dein Haar für mich, wildes Mädchen, schüttel dein Haar. Ne? Tatsächlich sieht sie sehr herrlich aus auf diesem Bild. Also es ist schon eine Frise, ne, die sie hier hat. Ja, lockige. Ein bisschen wie der Haare. Junge Rudi Völler. Okay, dann will ich das glauben, dass das der Grund war. Aber vom Bild, das du uns jetzt gezeigt hast, also diese, wie nennt man diese Darstellung, so ein Porträt? Oh, hier habe ich noch eins. Das ist ein sehr strenge Gesichtszüge. Das zeitlich besser passt, zeitlich. Ne? Oh, da finde ich, hat sie also trotzdem markante, aber deutlich weichere Gesichtszüge. Das stimmt. Da war sie auch noch jünger. So, sie braucht jetzt irgendwann tatsächlich Kreditvermittler, damit sie überhaupt noch jemanden auftun kann, der ihr Geld leiht. Ja, also sie ist jetzt mittlerweile selber überall durch und jetzt muss sie irgendwie Leute finden, die für sie Leute finden, von denen sie sich noch Geld leihen kann. Das endet dann in so ganz skurrilen Deals wie, okay, es gibt Leute, die leihen ihr Geld, aber nicht in Form von Geld, sondern in Form von irgendwelchen schlechten Ölgemälden oder minderwertigen Zigarren, die sie dann verkaufen muss, um überhaupt irgendwie Geld zu haben. Also ganz, ganz schräg. Aber sie ist an einem Punkt angekommen, wo man eigentlich aufhören sollte, noch weiter zu verschulden. Ja, oder weitermachen, weil es ist ja eh schon. Gerade wurscht. Eh schon, okay, wurscht. Alles klar. Also dem Wirt in dem Hotel, in dem sie wohnt, dem wird das Treiben irgendwann auch so ein bisschen zu bunt, ja. Und er setzt sie dann auf die Straße und sie landet dann gerade ein paar Häuser weiter in einem anderen Gasthof, der den Spitznamen Österreichischer Hof trägt, also vom deutschen Hof in den österreichischen Hof. Und sie lernt dann quasi und freundet sich da ganz schnell mit dem Wirtsehepaar an. Also sie sind dann wirklich sehr, sehr dicke. Und sie übernimmt später sogar Patenschaft für eines der Kinder von denen. Also das ist dann wirklich ein gutes Verhältnis. Und, schön. Aber sie ist jetzt natürlich logischerweise so langsam in einer wirklich verzweifelten Situation. Ne? Also die ich wollte sagen, die wäre gern wieder blank. Ja, die Kreditgeber, die stehen Schlange. Neues Geld ist nicht in Sicht. Also die denen sie Geld schuldet, nicht die ihr noch Kredit geben. Und sie sitzt dann so eines Abends irgendwie in einem ärmeren Viertel Münchens an der Isar und unterhält sich mit einer Zimmermannsfrau. Also kommt da irgendwie so mit der ins Gespräch. Ich weiß nicht, ob die da wäscht oder irgendwie, weiß ich nicht genau. Aber die unterhalten sich da so ein bisschen. Ne? Die ist hochschwanger und hat auch jetzt irgendwie nicht so geile Laune. Und dann, wie es halt so ist, ne, dann beschwert man sich so ein bisschen über Gott und die Welt. Und sie reden über die Schlechtigkeit auf der Welt und alles sind so geldgierig und alles ist so schlecht, ne? Also es ist hauptsächlich die Zimmermannsfrau, die so ganz schlecht redet, weil die Adele sich nicht so ganz, also sie ist nicht so ganz ehrlich, ne? Sie sagt, ach ja, sie ist jetzt hier zwar so alleine als Frau, aber sie schlägt sich eigentlich ganz gut durch, ne? Sie kommt gut über die Runden, sie sorgt für sich selber und das ist so ganz ohne Ehemann, der das alles bezahlt. Und das findet diese Zimmermannsfrau schon auch irgendwie bemerkenswert. Ich meine, das ist auch ein wahrer Kern, ne? Irgendwie schlägt sie sich ja tatsächlich alleine durch. Nur ihre Schulden lässt sie so ein bisschen in dem Gespräch unter den Tisch fallen. Und die Zimmermannsfrau ist dann natürlich neugierig, ne, und möchte wissen, was die genau eigentlich macht und wo das Geld herkommt, das sie da so selbstständig verwaltet. Und das kann Adele ihr jetzt aber nicht einfach so verraten. Ne? Also sie ist jetzt, natürlich hat sie da auch ein gutes Geschäft laufen und da kann sie nicht einfach so irgendwie verraten, wie das funktioniert. Und die Zimmermannsfrau ist davon eigentlich ziemlich beeindruckt. Ja? Da sitzt jetzt so eine Frau, die kommt offensichtlich aus gutem Hause. Ja, das sieht man ja auch an. Und sie ist selbstständig, hat keinen Mann, kommt trotzdem über die Runden. Und sie wirkt so viele Hunde. Und sie wirkt auch so gar nicht abgehoben. Also sie wirkt schon auch wie eine vom einfachen Volk. Ja, obwohl sie ja eigentlich mehr so ja, Schickeria vielleicht und Bonzentum so ein bisschen ausstrahlt, ja. Aber es ist so, die ist ganz angetan von unserer Adele. Und die gehen dann auseinander und diese Zimmermannsfrau denkt noch lange über dieses Gespräch nach. Und noch am selben Abend kommt sie dann zusammen mit ihrem Ehemann in den österreichischen Hof und besuchen sie. Und bequatschen die Spitzederin so lange, bis die ihnen verspricht, dass sie Geld im Namen der Zimmerleute gewinnbringend anlegt. Also die sind so angetan von dieser Frau und dass die so durchkommt und dass die offensichtlich irgendwie gut mit Geld umgehen kann und irgendwie für sich selber sorgen, dass die sagen, okay, wenn du das so gut kannst, vielleicht könntest du ja so nett sein, ne, und auch das für uns so ein bisschen erwirtschaften, so ein bisschen einen Gewinn erwirtschaften. Das ist aber nicht schön. Und das ist aber nicht schön. Diese Zimmersleute, ne, die sind kurz vor der Geburt von ihrem Kind und die sind jetzt auch nicht so dicke, die haben es nicht so dicke und die könnten das wirklich gut brauchen, ja, jetzt wo dann bald das Kind kommt. Oh Gott. Und Adele lässt sich jetzt so ein bisschen bitteln und betteln und findet das jetzt auch gar nicht so toll, aber sie lässt sich irgendwann dann breitschlagen, so als Freundschaftsdienst, ne? Und dann sagt sie, okay, alles klar, ich verspreche euch beiden 10% Zinsen auf euer Geld. Sie betont aber, das ist wirklich wichtig, dass sie keine Sicherheiten oder irgendwas bieten kann. Klar, sie ist irgendwie eine Privatfrau und nichts ist sicher im Leben. Aber sie verspricht ihnen 10%. 10% sind. Aber 10% im Jahr, sind, ne? Sind drin. Im Monat. Im Monat! Ja, hui! Aber das ist halt auch ein typischer Fall von, ich habe halt schon wieder extremes Mitleid initial mit den armen Leuten, die jetzt offensichtlich ja ihr Geld verlieren werden. Ich meine, das ist ja jetzt schon offenbar. Aber wenn ich halt so dumm bin, dass ich denke, dass ich 10% im Monat kriegen werde, dann bin ich halt irgendwo auch selber schuld. Du, so. Ich muss da auch, und ich habe die Story hier schon mal im Podcast erzählt, und Entbehrliches hat sie neulich nochmal erzählt. Es gab ja diese Abzockmasche in Albanien. Wenn du halt nicht so bewandert bist mit Geld und halt nicht weißt, dass das ein unseriöses Angebot ist und dass dann dein Weg mal in diese Finanzgeschichte rein ist, das Erste, was du hörst, warum sollst du erst mal glauben, dass das Abzockerei ist? Also es ist ja jetzt auch tatsächlich, und bei Abzockerei stellt man sich ja gerne vor, dass da jemand dich anruft und dich so lange bequatscht, bis du einfach ihm schon Geld gibst, dass er die Fresse hält. Ne? So ein bisschen stelle ich mir Abzockerei vor, im klassischen Sinn. Und das ist ja jetzt hier ein bisschen anders. Ja, also die sind einfach angetan von dieser Frau und glauben, die kann gut mit Geld und okay, da ist sie vielleicht auch nicht ganz ehrlich, aber sie würden sie quasi wirklich, wirklich gerne und dringlich um diesen Gefallen bitten, ja, dass sie doch bitte, bitte, bitte ihnen, weißt, das arme Ehepaar mit der schwangeren Frau, die so dringend brauchen können, könnten sie da nicht was tun. Ja, und wie gesagt, sie besteht darauf, sie kann keine Sicherheiten bieten und das ist auch deswegen ja was sie jetzt, das würde sie ja so niemandem eigentlich anbieten, aber weil die beiden so nett sind und ihr jetzt schon so schnell so ans Herz gewachsen sind, lässt sie sich breitschlagen und nimmt das Geld an. Aber es sagt wenigstens ehrlich, keine Sicherheit. Sie ist da relativ ehrlich eigentlich, ne? Also sie verspricht jetzt 10% Zinsen, verzichtet auf Gebühren und sie einigen sich darauf, dass sie das Geld für 3 Monate bei ihr anlegen. Und das heißt, sie kriegen ein Drittel und oder ne, 30%. Genau. Und als Zeichen, dass Adele sich da jetzt nicht irgendwie bereichern will und dass es wirklich ein Freundschaftsdienst ist, ne, ein Dienst unter Freunden, zahlt sie die Zinsen für die ersten beiden Monate direkt wieder aus. Also sie nimmt 100 Gulden entgegen von den beiden, verschwindet kurz auf ihr Zimmer und kommt mit 20 Gulden zurück. Ist doch fantastisch. Also 2 Monate Zinsen schon mal direkt. Also hast du schon mal so schnell dein Geld vermehrt? Ja, also wenn ich auf YouTube gehe und kriege da so Werbung von Leuten, die sich immer bei anderen Leuten bedanken, dass sie in die Gruppe gekommen sind, um da Geld zu verdienen, ich glaube, da habe ich das schon mal gesehen irgendwie. Ja, also ich habe gestern, vorgestern, weiß gar nicht, kennt ihr Mehmet E. Göker? Nee. Das ist so ein Typ, der so, der, ja, der verdient Geld damit, dass er andere Leute anschreit, für ihn quasi Geld zu verdienen. So ungefähr. Und sollten wir hier Namen nennen? Ne, ja, das ist, also das ist schon ein bisschen bekannt, ne? Und der verkauft so Versicherungsoptimierung für Krankenversicherung irgendwie. Das ist das Produkt quasi. Aber die rufen den ganzen Tag Leute an und bequatschen die halt, ihre Versicherung zu wechseln. Und der war irgendwann, ich weiß gar nicht, ob er im Gefängnis war, aber der war halt irgendwann schon mal verurteilt, mehr oder weniger. Und der ist jetzt aber wieder aufgetaucht. So, der ist scheinbar wieder da. Ich weiß nicht, jetzt hat er sicherlich ein total einwandfreies Geschäft. Also ich möchte da niemandem zu nahe treten. Steuerung F. Natürlich. Steuerung F auf YouTube. Das ist sehr, sehr spannend. Naja, also die beiden sind super happy, ne? Also boah, sie haben jetzt hier quasi die Zinsen vorab schon bekommen. Das ist doch ein super Vertrauensbeweis, ja? Und fröhliche Verabschiedung. Und Adele sagt jetzt noch so, pst, ja, ist vielleicht ganz gut, wenn es unten bleibt. Aber naja, gut. Also wenn es unbedingt sein muss, können sie das auch weitererzählen. Adele ist zufrieden. Ja, sie hat 80 Gulden in der Tasche, sie kann ihr Zimmer bezahlen, sie kann die dringendsten Gläubiger zumindest mit einer Anzahlung jetzt mal so ein bisschen auf Abstand halten. Was sind denn so 80 Gulden damals? Das kann ich dir jetzt gerade an der Stelle nicht sagen. Später habe ich mal eine inflationsbereinigte Rechnung. Müssen wir mal kurz an der Stelle. Nee, jetzt aber so ein vierstelliger Betrag auf jeden Fall. Heutzutage. Also ich glaube, das ist schon mehr, deutlich mehr als ein Monatsgehalt, würde ich mal sagen. Okay. Okay. Da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster. Nee, kann ich nicht, der Rollo ist zu. Aber fast lehne ich mich da aus dem Fenster. Also, ist natürlich klar, diese wundersame Geldvermehrung, sowas kann fast nicht geheim bleiben. Ne? Noch dazu, wo Adele A, eine Frau ist, was sehr, sehr bemerkenswert ist in diesem Business. Und B, vornehm gekleidet ist, aber im Herzen eine von den einfachen Leuten ist. Ja, keine von denen da oben, ja, und keine von denen, also nicht aus diesem Bankenwesen, so Banken misstraut man ja per se eigentlich, ne, ist ja heute noch so, also Banken. Und klingt auch erstmal sehr unbürokratisch, wie sie es macht. Genau, also sie ist Pöbel, ja, und von daher hat sie schon einen Vertrauensvorschuss, mehr oder weniger. Und Adele muss jetzt eigentlich nichts weiter tun und innerhalb dieser 3-Monats-Frist stehen weitere Anleger bei ihr auf der Matte. Also Dominik, mitschreiben, immer sagen, aber sag's vielleicht nicht jedem weiter. Das ist die ultimative Marketingmasche. Aber hallo. Das ist ja. Gleich also, aber sagt niemand. Verknappung. Oh ja. Wir haben jetzt da innerhalb dieser 3-Monats-Frist einen weiteren Zimmermann, eine Geflügelhändlerin und einen Dienstmann. Und sehr, also wirklich sehr widerstrebend nimmt Adele auch von denen Geld entgegen. Gleiches Spiel wie vorher, gleiche Konditionen. Zack, die Flagg, hat Adele aus dem Nichts quasi 320 Gulden in der Tasche. Nicht schlecht, nicht schlecht. Langsam und gehen wir in Richtung Jahresgehalt. Als die 3 Monate dann wirklich zu Ende sind, zahlt Adele natürlich problemlos dem freudigen und hochschwangeren, immer noch hochschwangeren Zimmersleut-Ehepaar die verbleibenden 110 Gulden aus. Also die sind jetzt nicht direkt überrascht, aber denen fällt, glaube ich, schon so ein bisschen Stein vom Herzen, ne, dass das alles gut ging. Und dass sie jetzt wirklich ihre versprochenen 3 Monate, 30%, hat funktioniert. Nicht schlecht. Und irgendwie beflügelt sie das und sie sind angetan und von Adele komplett überzeugt, wie soll ich sagen, verzaubert. Und sie bitten sie jetzt, die 130 Gulden neu investieren zu können. Das hat geklappt, nochmal alles auf Rot. Genau, also heißt, ja, sie nimmt das Geld entgegen, gibt 26 Gulden zurück und der Rest wandert wieder in ihre Tasche. Hat jetzt schon 344 Gulden. Kann es so einfach sein? Nein, kann es nicht. Skaliert das? Ja, doch, kann es. Genauso einfach ist es. Also sie braucht keine schlechten Leumünder, deswegen fließt erstmal jetzt einiges von dem Geld dann an ihre Kredithaie. Nicht Kredithaie. Ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, an ihre Geldgeber. Das sind schon seriöse Geldgeber. Kredithaie sind nochmal eine andere Liga, glaube ich. Aber sie zahlt da jetzt quasi einiges von diesem Geld zurück. Und auf der anderen Seite, Zitat, es mehrten sich die freiwilligen Geldleiher nach und nach ins Unendliche, sodass ich es in der Folge mit einer wahren Kreditlawine zu tun bekam, welche mich förmlich betäubte, jedoch sich weder dämmen noch sonst wie aufhalten ließ. Also, die Leute rennen ihr die Tür ein. Also und die bleibt immer bei den 10%. Ja, also sie ändert jetzt erstmal nichts und das Ding explodiert. Sie kann innerhalb von kürzester Zeit, kauft sie ein Grundstück im Wert von 2700 Gulden also ein Grundstück mit einem kleinen Häuschen in Oberföhring. Bezieht es nicht mal selber, aber kauft es mal. Sie zahlt einiges an Schulden zurück und sie behält noch einen großen Teil an Geld als Barvermögen, weil es ja immer mal wieder Leute auch geben kann, die ihr Geld zurück wollen. So, auch unterwegs. Also ihr habt es jetzt schon begriffen, ne? Es ist ein Schneeballsystem. Ja? Es ist, Moment. Ist es die Geburt des Schneeballsystems, frage ich mich. Es ist höchstwahrscheinlich, da können wir am Ende nochmal kurz drüber reden, es ist höchstwahrscheinlich eines der ersten, also es ist definitiv eines der ersten, es ist höchstwahrscheinlich sogar das erste echte Schneeballsystem der Welt. Von Ponzi hat bis dato noch niemand was gehört. Der kommt, ich weiß nicht, nochmal knapp 100 Jahre später, das Ponzi-Scheme. Aber das ist ein feststehender Ausdruck, den ich kenne, aber wer ist denn Ponzi tatsächlich? Charles Ponzi, das war einer, der genau sowas gemacht hat. Das ist nach einem voller Herrn Absicht benannt. Genau, aber der hat es quasi bekannt gemacht, weil er es halt absichtlich durchgezogen hat. Sie schlittert ja jetzt ein bisschen so hier rein, habe ich das Gefühl. Wir reden darüber dann nochmal am Ende. Ponzi ist aus einem anderen Grund dann nochmal bekannt. Du klingst wie meine Mutter. Da reden wir daheim drüber. Genau. Wenn die Mikrofone aus sind. Beruhige dich. Da reden wir zu Hause drüber. Da reden wir zu Hause drüber, in aller Ruhe. Genau. Rege dich jetzt nicht auf. Schneeballsystem. Das geht so lange gut, klar, solange neue Leute rankommen. Ja, und deswegen geht Adele jetzt drei schnelle Schritte. Erstens, sie spannt ihre Freundin Emilia ein, um überhaupt der Flut an Leuten und Geld irgendwie Frau zu werden. Ja, also um irgendwie damit überhaupt verwaltungsmäßig klarzukommen. Zweitens, sie führt ein Wechselsystem ein. Also sie stellt quasi so eine Art Schuldschein aus, wo dann das Auszahlungsdatum und die Zinsen draufstehen, weil sie sonst einfach komplett den Überblick verlieren würde. Und EDV ist ja noch nicht. EDV ist noch nicht und solche Wechsel, ich meine, das ist a real thing, ja, da sind eigentlich Steuern drauf fällig, aber das bremst sie jetzt an der Stelle mal erstmal nicht. Und der dritte Schritt, sie fängt eigentlich jetzt schon sehr, sehr früh an, so ein Bonussystem einzuführen. Also sie arbeitet erstmal mit diesen Zimmerleuten und dann schnell noch mit einigen weiteren, auch da so psst, geheim halten. Aber Sekunde, ja, wenn du jemand empfiehlst, dann kriegst du was. Genau, die hat dann schnell quasi so ein Level 2 an Leuten, die dann neue Anleger ranschaffen und dann halt 5% von diesen Zinsen quasi, die sie den anderen dann abzieht, aber die dann auszahlen. Ja, du, ich wollte jetzt an der Stelle so ein bisschen organisch im Podcast noch unterbringen, wenn ihr echt mal Bock auf so eine Kochkiste habt, da hätten wir ja so ein Angebot für euch, wenn ihr nämlich den Code ACH eingibt. Dann kauft euch das Kram selber, das macht viel mehr Spaß und ist gesünder und ökologisch nachhaltiger. Danke. Gab es nicht auch so mit Schokolade und Briefen und Schokolade mal so ein Schneeballsystem irgendwie, als wir Kinder waren? Das klingt aber super. Ich glaube, da gab es nur sowas Ähnliches. Den Kuchenteig, den kenne ich halt. So. Den Hermann. Aber das ist, glaube ich. Den Hermann. Ja, der hatte ich in meinem ungefähr 2 Monate alten Fiat. Habe ich mal meine Cousine mitgenommen und sie hat mir zum Dank einen Hermann-Teig geschenkt, der mir dann am Rücksitz ausgelaufen ist und irgendwie den ganzen Sitz versaut hat. Ich hatte mal so eine Kefir-Kultur und das ist eigentlich, das ist ganz geil. Allerdings, du ballerst dir halt ziemlich viel Zucker rein, weil der frisst halt Zucker. Also sprich, du lässt den halt sozusagen, also du setzt ihn an, der frisst dann Zucker und du machst halt wie so ein Schwarztee mit Zucker drin, der frisst so etliches vom Zucker auf, dann trinkst du das und das ist halt so essigartig. Aber im Endeffekt ballerst du dir trotzdem ziemlich viel Zucker dabei rein. Mein Hauptding war aber, der wuchs halt wie blöde. Und am Schluss hatte ich einfach so ein... Mei, die werden so schnell groß. Nee, war das Kefir? Nee, Kombucha meine ich gerade. Kefir hatte ich auch mal. Aber Kombucha, und das war am Schluss ungelogen... ich weiß gar nicht, was ungefähr so groß ist, also so ein, naja, fast so, wie so ein, also man misst so Dinge auf den Fußballfeldern. Ja, dann würde ich sagen, so ein 128, nein, Quatsch, so von der Größe her wie ein Laptop, ungelogen, war dann einfach dieses Kombucha-Ding. Viel früher schon abschneiden müssen und sagen, hier die Hälfte überlebt nur noch, den Rest tue ich weg oder gebe ihn weiter und so. Also ich wollte jetzt gerade noch ergänzen. Die Entstehungsgeschichte von der Blob. Ja, total. Und das Harte war halt auch, dadurch, dass der so groß war, hast du dem halt irgendwie in eher irgendwas Flachem hingestellt, hast den über Nacht hingestellt und am Tag drauf war das halt mega durchgezogen schon. Also irgendwie, da musstest du nicht mehr lang warten. Das war dann auch irgendwann einfach nicht mehr managebar und dann setzte der auch leicht Schimmel an. Von daher habe ich es dann da gelassen und wie gesagt, das war auch einfach zu viel Zucker, das ist nicht gut. Ich wollte jetzt gerade noch ergänzen, dass ich die Sache mit dem Hermannsteig damals eine sehr, sehr nette Geste fand. Ja, das war gar nicht das Problem, weil ich weiß, es wird zugehört. Schöne Grüße. Aber dass der mir natürlich meinen Sitz versaut hat, da war ich allein selbst dran schuld und das hat mich doch sehr geärgert. Ja, verständlich. So, Ihre Unternehmung schwillt schneller an als ein blaues Auge, das dir ein Kreditei verpasst. Ja, also an einem Sonntag stehen 50 Leute in dieser Wirtshausstube. Ja, sie ist ja immer noch in diesem österreichischen Hof und die kommen längst nicht mehr nur aus dem unmittelbaren Umkreis, sondern langsam auch von richtig weit her. Aber Sekunde, kommen die Leute hier jetzt, die 50 Leute mit, ich will mein Geld zurück oder ich will's anlegen? Ich will's anlegen, hallo. Diese wundersame Geldvermehrungsmaschinerie ist in Rekordzeit zur gefragten Institution geworden. Ich habe das Gefühl, die Frau hat wie diese, da gibt's doch diese Magierkurbel, wo du so ein Stück Papier reintust, dann kurbelst du und auf der anderen Seite kommt aber ein Geldschein raus, dass sie so ein Ding gebaut hat und dann einfach allen sagt, guckt her, kein Problem. Aber weil du jetzt auch gerade gefragt hast, Philipp, ob die Leute ihr Geld zurückhaben wollen, so ist für mein Verständnis, ist es jetzt eine limitierte Aktion oder ist es infinit? So, weil ich meine, in dem Moment, wo du jeden Monat 10% kriegst, wird A, unsere Rechnung sehr schnell nicht mehr aufgehen und B, das niemand freiwillig kündigen. Das skaliert, genau, das ist ja der Punkt, glaube ich. Das skaliert ja so schön. Warum sollst du dein Geld abziehen, wenn du es gerade nicht brauchst? So schnell viel mehr Wert wird es bei dir zu Hause auf jeden Fall nicht. Also ich glaube, dass die Leute, die kommen ja alle aus dem relativ einfachen Volk und die haben keine so langen Anlagehorizonte. Ja, da geht es nicht darum, Geld wegzubunkern und zu vermehren, sondern da geht es darum, mal aus dem bisschen, das sie haben, vielleicht ein bisschen mehr zu machen kurzfristig. Und die Konditionen sind relativ konsistent. Also 3 Monate, klar, der eine oder andere legt es dann nochmal an, aber ich glaube, viele lassen sich das tatsächlich auch auszahlen und benutzen das oder legen nur einen Teil wieder an oder wie auch immer. Also das ist, glaube ich, unterschiedlich. Aber es spricht sich halt wahnsinnig schnell rum und es eskaliert quasi gerade so richtig. Ja. Und der absolute Clou daran ist, sie macht niemandem gegenüber falsche Versprechungen. Ja. Sie bleibt stets bescheiden, sie quatscht niemandem das Geld aus der Tasche. Sie wartet einfach nur, dass die Leute zu ihr kommen und Geld auf den Tisch legen. Das ist genial, ja. Und gerade so zufriedene Kunden sind ja auch einwandfreies Testimonial, sagt man heute, ne? Dominik, du bist im Marketing, du musst es... Du willst es jetzt noch betonen. Du zugibst, dass du auch Schneeballsysteme machst. Taktik. Du hast auch angefangen. Naja, also sie verfeinert jetzt ihr Angebot. Ja? Wer sein Geld auf 3 Monate anlegt, bekommt die Zinsen für die ersten beiden Monate sofort ausgezahlt. Wer sich nur auf 2 Monate binden will, kriegt immerhin die Zinsen aus Monat 1 gleich ausgezahlt. Und wer es jetzt nur für 4 Wochen anlegen will, der bekommt erstmal gar nichts. Aber das verstehen die Leute ja auch. Ne? Also klar. Das sollte klar sein. Es muss ja erstmal arbeiten. Und sie fängt jetzt dann auch so langsam an. Eine Frage hätte ich jetzt aber gleich. Was sagt die den Leuten, was die damit macht? Oder irgendwie, oder ist das der magische Vorhang? Ist Nix. Das der, Hex, der Hex. Zylinder, hinter Hex, dem die Dinge passieren und die Leute sind nur froh, dass das Kaninchen aus dem Zylinder kommt? Ich glaube, das will gar niemand so genau wissen. Also ich, ganz ehrlich, ich glaube, dass die da nichts groß zu sagt. Sie fängt jetzt tatsächlich langsam an, mit diesem Geld zu wirtschaften. Also ist ein guter Zeitpunkt für die Frage, weil sie auch natürlich zum Schluss kommt, hey Moment, irgendwie vielleicht muss ich ja wirklich auch anfangen, Geld zu vermehren, damit das Ganze funktioniert. Und sie auf der anderen Seite fängt sie jetzt an, nämlich Geld zu verleihen. Ja, für 20%, was ein horrender Zinssatz ist, was aber deutlich weniger ist, als so richtige Wucherer in der Zeit nehmen. Also und sie leiht es hauptsächlich an Offiziere und Menschen, die einen Ruf haben, ja, was damit quasi auch die Sicherheit ist. Also sie leiht nur an Leute, die einen Ruf zu verlieren haben und die wirklich Ansehen verlieren können, wenn sie die Kredite nicht mehr bedienen. Ich weiß, dass Dominik gerade eine Dose geöffnet hat, aber in meinem Gedanken habe ich nur gerade überlegt, wie großartig wäre es, wenn er statt so einer Dose Getränk jetzt einfach so ein Knack- und Backbrötchen-Ding aufgedreht hätte in dem Moment. Das wäre das Geräusch und er fängt jetzt an, so Brötchen zu machen oder so Croissants. Oder Geld zu vermehren. Vielleicht ist es da auch ein Knack- und Backding drin. Tatsächlich ist die Liste, die mir der Jürgen vorhin per E-Mail geschickt hat, jetzt angekommen. Das habe ich jetzt bei der Gelegenheit gesehen und war sehr irritiert von der Headline Lüste. Die Lüste. Also, wir haben jetzt wieder hier ein bisschen Klischee-Alarm, ja, beim Geldverleihen. Die Leute vertrauen ihr nämlich, weil sie genau keine von diesen typischen Wucherern aus dem oft auch jüdischen Umfeld ist, sondern eine fromme Christin, eine von ihnen. Ja, das sind dann wieder die Vorbehalte, ganz klar. Genau, das ist jetzt so ihr Qualitätskriterium und sie ist auch noch ein bisschen billiger als viele andere. Also auch das ist jetzt was sehr, sehr gut funktioniert. Und so langsam entwächst dieses ganze Unternehmen jetzt der Wirtsstube in diesem österreichischen Hof, ja. Es kommt auch immer wieder vor, dass die Geldanleger dort von Kartenspielern und Zechern belästigt werden. Oder andersrum, was auch so ein bisschen merkwürdig vielleicht ist. Aber auch wie würd es doch irgendwie sein muss für die Wirte dort irgendwie, dass da immer laute Leute hinkommen, hey, will man Geld anlegen. Ja, können wir hier nicht in Ruhe kaddeln oder irgendwie hier Bier trinken? Nein, ich will Geld anlegen. Ich glaube, die Wirte verdienen an der Stelle auch okay. Ja gut, das ist doch etliches am Publikumsverkehr, die werden auch Durst haben. A, das und B, wird sie sicherlich da ja auch ihr Zimmer wahrscheinlich etwas teurer bezahlen. Also knickrig und knausrig war sie ja noch nie. Von daher glaube ich, dass das gar nicht so das Problem ist. Aber tatsächlich ist hauptsächlich auch so ihr Zimmer jetzt das Problem. Da türmen sich die Geldsäcke so. Ja. Die bräuchte einen Geldspeicher so. Ja, also ja, und was macht man da jetzt? Ja, man dreht einfach auf 11. Ja, also du kaufst jetzt die Wirtsstube auf und schmeißt einfach die Geldsäcke irgendwo in der Ecke rein. Sie mietet jetzt erstmal zwei Zimmer an. So, okay, vielleicht 10,5 erstmal. Sie mietet zwei Zimmer an, sie lässt jetzt Emilie quasi, wird abgestellt, um alle Einzahlungen zu übernehmen und sie selbst stellt quasi die Wechsel aus. Also so ein bisschen Arbeitsteilung. Sie kommt jetzt auch dann dazu, das Geld an den Friseur endlich komplett zurückzuzahlen. Ja, also hey, Friseur ist gerettet, sehr gut. Und an Weihnachten, wir sind im Jahr 1869, schmeißt sie ein Riesenbankett für 12 Leute. Also da fehlt es an nichts. Wir sind jetzt in der Zeit, wo Industrialisierung schon irgendwie so ein bisschen angerollt ist und auch die Eisenbahn, ne? Und wo Leute. Und Leute, ja, auch mal mit dem Zug zur Arbeit kommen. Also wie soll ich sagen, der Einzugsbereich von so einer Fabrik, der ist schon ein bisschen größer, als er noch wenige Jahre vorher war. Und das ist jetzt was, was sehr, sehr entscheidend dazu beiträgt, dass sich die Kunde von Adeles Privatbank ganz schnell auch bis nach Dachau, nach Ingolstadt, nach Augsburg und noch weiter trägt. Da kann man mal in den Zug hüpfen. Kann man mal in den Zug hüpfen. Und so wird, für 10% hüpfe ich auch in den Zug. So wird jetzt dann. Kein Fan von öffentlichen Verkehrsmitteln. Im Monat. Im Monat ist super. So wird jetzt dann auch ein Zeitungsverleger auf das Ganze aufmerksam und der arbeitet für die Münchner Neuesten Nachrichten. Und die Neuesten, wie geil auch einfach, die haben sich in Konkurrenz zu den neuen Nachrichten gegründet und denken sich, haha, denen schlagen wir ein Schnippchen. Ich glaube, früher hat das echt so funktioniert. Und also der schreibt erstmal noch einen kritischen, aber jetzt nicht ganz so dramatischen Artikel und er prägt darin aber den Namen jetzt für dieses Unterfangen, das bisher noch keinen Namen hat. Es ist jetzt die Dachauer Bank. Und der Begriff, der trägt sich relativ schnell dann jetzt auch weiter und landet dann auch bei der Polizei. Ja, aber der kommt nur jetzt aus diesem Presseartikel? Der entsteht in diesem Presseartikel, genau. Mhm. Und also es wabert jetzt quasi schon, also es ist längst schon nicht mehr irgendwie auf einen kleinen Kreis an Menschen begrenzt. Nein, es ist explodiert und jetzt kommt auch die Polizei langsam dahinter, dass da irgendwas läuft. Und vor allem, weil auch sich einer, der das Ganze so ein bisschen suspekt findet, sich bei der Polizei beschwert. Und wenn die Polizei so eine Beschwerde kriegt, muss sie dann natürlich hinschauen und die statten jetzt Adele einen Besuch ab. Und diese polizeiliche Untersuchung verläuft überraschend unspektakulär. Ja, also es kommt raus, sie verspricht niemandem irgendwas, was nicht wahr wäre. Es hat sich noch niemand über einen geplatzten Wechsel beklagt. Und sie hat zwei Zimmer voller Geld. Ganz genau. Sie hat ganz offensichtlich ein riesen Bar- und Sachvermögen. Also, oh Gott. Hey. Schaut gut aus, ja. Also keine. Ja, klar, wenn da jetzt 10 Leute kommen, kann ich auszahlen, kann ich sofort machen, kein Problem. Keine. Und mit dem Taschenrechner hinstellen ist zu der Zeit auch nicht so. Ja, nachrechnen tut da niemand. Also ich möchte dir jetzt nicht die Illusion rauben, aber es gibt ja keine Bücher. Also die Zahl der Schuldner ist unbekannt. So, wie willst du das verifizieren? Ja, gut, aber mal ganz ehrlich, es ist ja auch andersrum so. Du kannst ja nicht einfach, oder keine Bank hat ja auch so viel, jetzt blöd gesagt, ich meine, ja, damals war es noch ein bisschen anders, aber. So Bargeld, eine Bank hat doch nicht allzu viel Bargeld da. Das ist ja genau das Problem, wenn du irgendwo so einen Run auf eine Bank hast, weil die Leute sagen, oh Gott, ich habe gehört, die Banken haben kein Bargeld mehr, dann wird es dadurch ja wahr. Ja, heute, ich glaube, früher war das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders. Ich meine, heute sind die ja irgendwie anders abgesichert dann über halt andere Banken und die EZB wahrscheinlich dann ultimativ oder zumindest die Deutsche Bank dann im Hintergrund, die Deutsche Zentralbank. Aber ich denke, früher war das wahrscheinlich schon so, dass die Banken auch ihre eigenen Sicherheiten dann wahrscheinlich im Tresor hatten oder so. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen. Aber also ist klar, also eine oberflächliche Untersuchung und mehr ist an der Stelle einfach auch nicht erforderlich, ergibt, okay, hier ist nichts zu beanstanden, es gibt keinerlei Konsequenzen. Und Nee, ich will es andersrum sagen. Du kannst ja kaum ihr einen Strick draus drehen, dass sie jetzt zwar etliches an Geld da hat, aber nicht die komplette Summe, um alle wieder auszuzahlen. Weil der Logik nach investiert die das ja irgendwie oder macht irgendwas mit dem Geld, das sich mehrt, keine Ahnung. Und wenn die jetzt sagen wird, ich spekuliere mit Grundstücken, wenn das jetzt wahr wäre, wir wissen, das ist nicht der Fall, dann wäre ja das Geld auch gerade nicht da, weil es gerade irgendwas tut. Ist schon komplett klar, aber die Polizei kommt ran und sie fragt, okay, wie viele Leute kriegen denn überhaupt Geld von Ihnen? Und sie kann vielleicht eine Antwort geben, vielleicht auch nicht. Und dann schauen die, okay, es sind zwei Zimmer voll Geld da, ja, okay, müssen wir jetzt glauben, ja, dass das passt. Wird schon passen. Dass das passt. Und es ist jetzt sogar so, dass Adele jetzt im Gegenzug denjenigen anzeigt, der sie bei der Polizei gemeldet hat. Ja, und Selber. Ja, es ist ja irgendwie dann quasi so, was, wie nennen wir das dann, Verleumdung? Keine Ahnung. Die Nachrede, Verleumdung. Und unter Tränen fleht dieser Herr sie dann an, dass er seine Anzeige zurückziehen darf. Und Adele ist auch an dieser Stelle großzügig. Sie lässt Gnade walten und widmet sich wieder ihren Geldgeschäften. Dominik, du hast gewunken. Hatte das? Ach so, nein, ich will es erlauben. Habe ich quasi eine Handgeste gemacht. Eine abfällige. Sehr gut. Also man könnte das jetzt oder man hätte das jetzt als Warnschuss verstehen können. Hätte. Aber nicht unsere Adele. Hätte, Fahrradkette. Moment, ich glaube, bei Adele sind schon alle Sachen abgefahren. Die Frage ist jetzt, wie geht der Rest der Welt damit um? Ja, nein, jein, vielleicht. Also Adele nimmt es tatsächlich ein Stück weit als Warnschuss auf und sie geht jetzt, also sie versucht sich jetzt schlau zu machen, ob es für Geldleihen oder auch für Geldverleihen irgendwelche gesetzlichen oder gewerblichen Auflagen gibt. Guter Zeitpunkt, das mal zu machen. Und zweite Frage, schläft ihr eigentlich ruhig nachts? Ja. Okay. Da hat die, glaube ich, keine Schwierigkeiten. Es stellt sich raus, es gibt jetzt keine so klare Antwort, ja. So, sie ist irgendwie keine richtige Bank. Sie ist irgendwie privates Geld leihen und verleihen. Da gibt es keine festgeschriebenen Regelungen. Demnach gibt es auch keine Auflagen und ein Gewerbe ist es eigentlich auch nicht. Also Klare Gesetzeslücke. Fazit ist, passt schon. Machen wir weiter. Kannst schon machen. Konstruktion. Ein Feuer im österreichischen Hof ist jetzt nicht mehr als eine Randnotiz wert. Sie hat ja ihre Geschäfte eh da schon so ein bisschen rausverlagert. Ja, Hauptsache das Geld verbrennt nicht alles. Ja, sie zieht jetzt mit Geldsack und Pack zurück in den deutschen Hof, wo man ihr mittlerweile sehr, sehr wohlgesonnen gegenübersteht und sie gerne wieder aufnimmt. Adele senkt jetzt den Zinssatz auf 8%, einfach weil sie es kann, und hat immer noch keine Schwierigkeiten, neue Anleger aufzutun. Ich will es nochmal betonen, wir reden immer noch von monatlich. Das ist einfach ein Irrsinn. Die Sparkassen im Umkreis fangen jetzt an, sich zu beschweren, weil ihnen die Anleger davonlaufen, also vor allem die Kleinanleger. Angeblich macht eine Münchner Sparkasse 1870 alleine wegen Adele 50.000 Gulden Verlust. Also was Verlust heißt, es kommen angeblich quasi so viele Anleger, die zusammen 50.000 Gulden von dieser Bank abziehen. Okay. Um sie bei Adele anzulegen. Wir sind vorhin, also 50.000 Gulden ist also wirklich eine immense Asche Geld. Ist viel Geld. Also es ist richtig drecksviel Geld. Viel Geld. Ja. Und das ist jetzt auch kein Wunder, weil ihr habt es jetzt gerade schon ein paar Mal bemerkt, wir reden von absurden Prozentsätzen an Zinsen. Diese Sparkasse zahlt im Jahr 4% Zinsen, was heute ein wünschenswerter Wert wäre. Aber 4% im Jahr versus jetzt 8 im Monat. Also da wäre meine Entscheidung auch jetzt relativ deutlich. Wenn sie rein auf diesen Zahlen basieren müsste, wäre sie auch relativ deutlich. Ich bin jetzt ein bisschen irritiert, weil in dem Buch, das ich dazu gelesen habe, stand, dass sie die Leute bei Adele jährlich auf deutlich über 60% Zinsen damit kommen, was aber nach meiner Rechnung sind es eigentlich weit über 150%. Also ich bin nicht ganz sicher, wie sich das dann umrechnet, weil so mit Zins und Zinseszins müssen es eigentlich viel mehr sein, aber ich weiß gar nicht, ob die Zinseszins überhaupt. Ich glaube, sie berechnet den Zins hauptsächlich auf den Basiswert. So hat sie es ja bei den Zimmersleuten auch gemacht, ne? Sie hat ja dreimal 10% von 100 Gulden quasi ausgezahlt und nicht im ersten Monat 10% von 100, im zweiten 10% von 110 und so weiter. Also es ist eigentlich kein Zinseszins. Vielleicht hängt es damit auch zusammen. Also ich kann es nicht, ich komme der Rechnung nicht hinterher. Da könnt ihr euch jetzt raussuchen, was stimmt. Also es ist auf jeden Fall klar, es ist astronomisch viel mehr als in der Sparkasse. Yeah. Punkt. Adele hat jetzt sogar Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Die Tagelöhner arbeiten nun nämlich nicht mehr als Tagelöhner, weil sie als Kreditvermittler in Adeles Dienst viel mehr verdienen. Sehr gut. Und München hat sowieso irgendwie schon Vollbeschäftigung in der Zeit. Du kriegst quasi keine Handlanger mehr für irgendwelche niederen Aufgaben in München. Gibt sich keiner mehr her für. Die Münchner neuesten Nachrichten berichten jetzt zunehmend negativ über Adele Spitzeder und die Dachauer Bank, was aber das verpufft. Bratwurst, ist völlig hat, egal. Aber es, wo ja, ist die Kritik jetzt dann? Weil sie quasi naja, den anderen schadet. Und weil einfach nicht klar ist, was mit diesem Geld passiert. So, also irgendwer, der mal zwei Sekunden nachdenkt, kommt drauf, dass dieses Geld auf der anderen Seite nicht gedeckt ist, weil sie jetzt nicht irgendwo groß Grundstücke besitzt, ein Gewerbe betreibt, irgendwas macht und weil sie so viel mehr aber anbietet als eine Sparkasse, die irgendwie mit diesem Geld, also es ist klar, jemand, der ein bisschen schlau ist und da mal hinguckt, das kann nicht funktionieren, das stimmt irgendwas. Ich wollte sagen, du verdoppelst, also du mehr als verdoppelst ja dein Geld pro Jahr. Das ist einfach absurd viel. Und das ist absurd und die Leute damals, die waren da klar noch nicht so bewandert in diesen Dingen, ja, und haben das auch nicht so weit gerechnet und wir auch, ja. Aber jemand dann in der Zeitung, der dann schon mal da vielleicht irgendwie, also die können jetzt auch nicht genau sagen, was da läuft. So, das ist gar nicht der Punkt. Aber sie sehen das kritisch und berichten kritisch und sagen, das müsste sich mal einer anschauen, so ungefähr, ne? Also, ja. Aber ich meine, solche Geschäftsmodelle haben wir ja selbst heute. Und ich werde den Teufel tun, jetzt irgendwelche Firmen zu nennen. Hatten wir doch auch immer wieder, dass es dann hieß, also, dass dann irgendwann einfach rauskommt, so, ja, das stimmt halt hinten und vorne nicht. Und immer mehr Investition hinein hat das Ganze in so eine Investitionsblase und Spirale nach oben getrieben, ohne irgendeine Nachhaltigkeit. Und irgendwann, als die Bilanzen auf den Tisch mussten oder irgendwelche Sachen labern, ist das Ganze halt einfach geplatzt wie so eine Seifenblase. Also ich wollte es euch erst später sagen, ne, aber also dieser Eintrag über Schneeballsysteme auf Wikipedia, der hört und hört nicht auf. Also den habe ich tatsächlich auch schon mal überflogen. Der ist fantastisch. Jedes Land, jede Epoche, jede Story, also es ist wirklich auch heute noch. Und es ist halt die alte Mär, dass die Gier einfach den Verstand überschreibt. Auch das. Der Madoff, der letzte große Feind in den USA war, der auch ein Milliardenunternehmen hatte und irgendwie, weiß ich, wie lange das jetzt her ist, 10 Jahre oder so, da quasi dann vor Gericht war, habe ich mal einen extrem interessanten Artikel über diesen Prozess gelesen, weil der halt auch tausende Anleger, die dann alles verloren haben und dann halt zusammenklagen waren und vor dem Gericht oder vor dem Land, wo er quasi in den USA da vor, Bundesstaat in den USA, wo er quasi vor Gericht stand, gab es so eine Regelung, dass der Verurteilte darf nochmal von jedem einzelnen Nebenkläger darf ihm nochmal die Meinung tröten, so. Und dann war quasi dieser Artikel war quasi so. ein Best-of der Dinge, die ihm dann an den Kopf geschmissen wurden, cool. So. Inklusive sehr vieler Christen, die natürlich ihn der Höllenqualen und dergleichen gewünscht haben. Aber absolut fantastisch, ja. Sehr schön. Der wurde dann auch irgendwie zu 150 Jahren im Knast verurteilt, ja, keine Ahnung. Seid ihr denn mal betrogen worden? Also ich habe tatsächlich überlegt, was ich diesbezüglich habe. Ich kenne viele Menschen. Mir hat am Freitagabend erst jemand erzählt, dass er quasi Telefoniebetrug, Sparkassenbetrug, 5.000 Euro verloren hat. Am Freitag hat mir das jemand erzählt. Super hart. Auch ein typischer Fall von, naja, im Nachhinein hat man sich schon gewundert, warum der Typ von der Sparkasse jetzt irgendwie das und das haben will, weißt du? Aber halt auch die Fake-Nummer von der Sparkasse haben auf alle Kontobewegungen halt zugreifen können und so weiter und so fort, weißt du? Und im Nachhinein bist du immer so schlau, dass du es dann merkst, so, meine Eltern haben mal irgendwie investiert, irgendwie Gold oder sowas, eine Goldminie, glaube ich, oder Gas oder irgendwie sowas, wo du auch im Nachhinein denkst, so, naja, die 10.000 Mark hätte der halt vielleicht einfach lassen sollen, so, das klang zu gut. Aber ich habe tatsächlich das Einzige, was ich jemals hatte, in der Powerplay, ich bin ja ein Zeitschriftenkind und Computerspielzeitschriften, und ich habe die Powerplay gelesen, das war noch Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da war eine Anzeige von einem Store, quasi von einem Geschäft. Und die Spielepreise dort waren so krass günstig. Also es war halt wirklich so 30% günstiger, als was du halt normalerweise zahlen würdest. Und du musstest aber mit Scheck zahlen. Und dann habe ich halt meinem Vater gemeint, hey Papa, halt krass hier, ich hätte gern diese drei Spiele, das ist so günstig, können wir das mit Scheck zahlen, ausnahmsweise. Und dann hat er sich das angeschaut und ich meine, mein Vater ist jetzt auch eine vertrauensvolle Person, hat sich da jetzt auch nichts dabei gedacht, hat es jetzt vielleicht auch nicht in die Gänze hinterfragt, weil wenn der Sohn sagt, das passt, dann wird es schon passen so ungefähr. Und am Ende des Tages waren es halt dann nur 100 Mark, aber dann kam der Scheck eines Tages quasi zurück mit Staatsanwaltschaftsschreiben. Und da, die haben halt quasi diese Betrüger, haben damals einfach eine Seite in der Powerplay, ich glaube Videogames oder Powerplay, irgendwas in der Art geschalten und es war halt einfach komplett fake. So, und das wird heutzutage jetzt auch nicht mehr so leicht gehen seitens des Internet, aber damals ging es halt, ja, war sehr interessant. Ich glaube eher, dass es viel einfacher ist, weil du halt nicht mehr einen Scheck in die Post stecken musst und so Kram, sondern weil du halt mal eben was rüber überweist oder per PayPal machst und so. Und klar, gibt jetzt mehr Instanzen, dass du es dir auch wiederholen kannst oder so. Aber ich glaube, geschwindigkeitsmäßig, dass du mal eben was los wirst, das geht viel schneller als früher. Also war das eine ernst gemeinte Frage? Soll ich die noch beantworten? Selbstverständlich. Also mir fallen spontan tatsächlich mehrere Dinge ein. So, das Wort von, Bitcoin darf nicht vorkommen. Nee, da habe ich jetzt keine, wüsste ich jetzt nichts. Aber doch, ich kann was zum Thema Bitcoin sagen. Ich kenne jemanden, und das möchte ich jetzt nicht sagen, wer genau, das ist irrelevant, aber ich kenne jemanden, der sich von einer falschen Microsoft-Hotline bequatschen hat lassen und dann der Computer verschlüsselt wurde und Bitcoin erpresst. Also das hört man öfter. Ich hatte auch mal einen Arbeitskollegen, dessen Großeltern so an der Haustür von so falschen Handwerkern quasi irgendwie dann übers Ohr gehauen wurden, die dann da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie da die Story war, aber auch mit so einer Art Enkeltrick quasi da dann irgendwie Geld rausgeholt wurde. Ich wurde einmal bei eBay, hat einer mir die Ware nicht geschickt, also das kann aber natürlich viele Gründe haben. Und einmal hatten wir tatsächlich, und das war auch sehr peinlich, weil es einfach ziemlich dumm von uns war, aber da waren wir noch sehr jung und waren mal auf Gran Canaria im Urlaub und dann sind wir da so an diesen Geschäften vorbei und da gab es so ein Elektronikgeschäft und das hatte viele Kameras im Schaufenster und ich habe mich damals schon so ein bisschen für Kameras interessiert, hatte null Durchblick. Also Fotokameras? Waren tatsächlich Filmkameras. Mhm. Und da war gerade so, da gab es noch viele, die auf digital auf Film quasi aufgezeichnet haben, so, das wusste ich und so eine lag da auch und da habe ich mir, das kam mir wahnsinnig günstig vor und dann habe ich mir die im Internetcafé haben wir dann recherchiert, ja, was die denn so kostet zu Hause auf eBay und dann war die da halt, keine Ahnung, Faktor 3 oder 4 teurer und dann habe ich gesagt, ey, alles klar. Faktor. Jetzt gehen wir da rein, nehmen so ein Ding mit oder zwei und verkaufen die zu Hause auf eBay, so ist ja easy, ja, einfach für das Geld ist der Urlaub schon halb wieder finanziert. Und dann sind wir in diesen Laden und haben uns dann aber so bequatschen lassen in digitale Kameras, die auf Speicherkarte aufzeichnen. Und ach, die sind ja so toll und es ist viel einfacher als diese Bänder und bla und hier diese Bildqualität und ta. Und haben dann am Ende zwei von diesen Kameras mitgenommen, die zu Hause dann plötzlich nur noch, ich weiß nicht, in die andere Richtung, Faktor 3, weniger wert waren. Ich glaube, eine davon existiert noch irgendwo, weil die auf nicht mal auf eBay irgendwer haben wollte. Also das war ein ziemlicher Reinfall. Da hat mich mal jemand ordentlich und absichtlich mit Anlauf betrogen und ich habe es mit mir machen lassen, weil ich einfach. Aber mit einem Lokalgeschäft ist das schon krass, weil du kannst ja jederzeit wieder da reinmarschieren. Aber in einem Urlaubsort halt geschickt, kommst du nie wieder zurück. Ja, genau. An dem Urlaubsort und das war dann auch nicht das Angebot, das mit Schildchen im Schaufenster stand, sondern das ist halt das Angebot, das dir dann nur offensichtlich als Tourist unterbreitet wird. So, ne? Ja, so läuft's. Wo war man eigentlich? Palim, Palim. Ja, ja, also die neue Dachauer Zeitung, die neuesten. Münchner Zeitung ist, die neuesten Münchner Nachrichten sind sehr, sehr kritisch. Und plötzlich sind wir eine Bank. Und das Ganze macht aber nichts. Also die Leute kommen in Scharen immer noch. Und die schleppen jetzt nicht nur Bargeld an, sondern auch Wertpapiere. Und Adele denkt sich jetzt, ja, die irgendwie alle so im Hotel lagern, das ist irgendwie auch blöd. Und sie fragt jetzt tatsächlich ihren Friseursfreund nochmal an, stellt die Frau von dem ein und nutzt seinen Salon als Lager jetzt für Geld. Wertpapiere und Bargeld. Innerhalb kürzester Zeit. Friseur und Geldanlage. Leute, haltet euch fest, weil jetzt habe ich dann den inflationsbereinigten Wert heute dabei. Innerhalb kürzester Zeit lagern dort 1,8 Millionen Gulden. Natürlich. Inflationsbereinigt heute 24,5 Millionen Euro. Boah. Ist nur das Geld, das sie aus, auch das passt jetzt hier nicht mehr ins Hotelzimmer, das lage ich mal beim Friseur. Wahnsinn. Mein Geldfriseur. Auf Anraten von irgendeinem Rat, ich weiß nicht, Stadtrat oder irgendwas, meldet sie jetzt doch dann ein Gewerbe an. Dann können wir langsam mal anfangen. Um diese Wechsel dann wenigstens zu versteuern. Ne? Also habe ich ja vorhin gesagt, diese Wechsel sind eigentlich schon steuerpflichtig und das meldet sie jetzt auch offiziell an. Und ja, es ist irgendwie so eine Scheinlegitimation irgendwie. Ne? Trotzdem, jetzt häufen sich so langsam ein bisschen die Gerüchte um diese Person. Ne? Also klar, yeah. Je berühmter jemand wird, irgendwann kommt einer und sagt, hey, na, irgendwas. Ja. Es macht jetzt so ein Gerücht die Runde, dass sie zum Beispiel in Hamburg Schulden hat, dass sie vielleicht auch bei den Juden noch Schulden hat und in anderen Städten. Und ja, das ist ja auch irgendwie so ein bisschen was dran. Ich weiß nicht, ob sie das alles inzwischen beglichen hat. Aber es wird dann auch so ein Inspektor losgeschickt und der findet aber irgendwie nichts Handfestes, ja. Und aber trotzdem, diese Gerüchte werden immer mehr und jetzt gibt's 1870 plötzlich dann so eine Welle. Also manchmal ist es ja einfach so, ne, das braucht dann nur irgendwie ein paar Leute und plötzlich geht so eine Bewegung los, ne. Und die gehen jetzt alle zu Adele und sagen, ey, komm, Geld zurück. Wir glauben nicht mehr daran. Ich muss an der Stelle noch einhaken, weil du jetzt dieses Thema überprüfen und Steuern aufgebracht hast. Und zwar höre ich im Moment einen Podcast von der Band Element of Crime. Die besprechen all ihre Alben. Irgendwie erinnere ich mich da an einen anderen Podcast, den ich auch gut finde, von meiner anderen Lieblingsband. Egal wie. Da hatten sie gesagt, ja, so in so bei den ersten Alben, da haben sie immer nur, oder der Kopf der Band, Sven Regener, hat dann immer gesagt so, ja, ich habe allen gesagt, es gibt nur eine Regel und die heißt, legt immer was beiseite, dass wenn die von der Steuer kommen, dass ihr die zahlen könnt, weil sonst ist Mist. Und das, weil das ist halt auch ein Ding, dass wenn du Geld verdienst, eigenständig, beziehungsweise selbstständig, musst du ja da Steuern abdrücken. Und so eine Faustregel, die ja viele Leute sagen, die da erstmal anfangen, ist, ja, die Hälfte legst du auf Seite wegen Steuern und vielleicht noch Versicherungen und so Krams. Und das ist absolut richtig, weil es gibt ganz viele Künstler, die haben so ihr erstes Engagement, verdienen Geld und du sagst, oh ja, cool, irgendwie, jetzt kann ich meinen normalen Job kündigen. Und irgendwann kommt die Steuer vorbei und sagt, ja, wir hätten gern hier noch die Hälfte. Du, das ist aber nicht nur, das ist kein Künstlerphänomen. Ich meine, nee, ich war da ja in so Kreisen Gastro unterwegs. Ist ganz schlimm wohl. Ja, bei vielen, die sich halt jung und vielleicht auch ein bisschen überstürzt manchmal selbstständig machen. Ne? So. Und dann Firmenwagen und hast du nicht gesehen und dann. Ja, das muss gar nicht so weit gehen, aber viele schätzen das wirklich irgendwie auch falsch ein. Mhm. Und also ich habe auch immer in meiner Selbstständigkeit, ich habe komplett 50% von dem, was ich eingenommen habe, auf die Seite gepackt, wohl wissend, dass das zu viel ist. Also um aber auch immer so ein bisschen Rücklagen zu haben. Aber dann hast du Puffer, ne? Klar. Genau, und um davon meine Steuer zu zahlen und habe mich dann gefreut, dass davon was übrig blieb. Genau. So, das ist keine unvernünftige Sache. Also ich habe jetzt auch schon gelesen, 30% sollte man so für alles irgendwie zurücklegen, aber das scheint mir fast ein bisschen zu wenig. Ja, aber ich sag mal 50, dann hast du die Versicherungen und so Kram noch mit. Bei 50 ist safe, wenn du vom Rest gut leben kannst, dann ist 50 eigentlich ziemlich safe. Genau, also ich habe es ja gerade gesagt, es braucht manchmal nicht viel, ne, um irgendwie so eine Bewegung zu starten. Und jetzt stehen da plötzlich irgendwie, keine Ahnung wie viele, aber ein ganzer Haufen Leute, die sagen, hey, Kohle her. Und Adele fängt jetzt an auszuzahlen. Und es werden tatsächlich relativ viele Leute. Also ihr Barvermögen schmilzt dann auch sehr, sehr schnell dahin. Komisch. Und irgendwann ist sie an dem Punkt, wo sie sich selber eigentlich nur noch so ein paar Tage Liquidität attestiert. Sie überlegt jetzt sogar, diesen Gutshof vom Anfang wieder zu verkaufen, ja, um wirklich diesen totalen Zusammenbruch zu verhindern. Was absurd ist, ne? Weil es sind ja wirklich wahnsinnige Summen irgendwie da. Ja, aber macht der dann überhaupt noch irgendwie das Kohlfett? Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Also ist er auch wirklich an dem Punkt erwähnenswert. Sie macht jetzt überhaupt keine Faxen. Sie bezahlt auch Leute aus, die eigentlich noch nicht das Ende ihrer, das ist ja auf eine gewisse Laufzeit eigentlich angelegt und dann ist der Wechsel noch nicht fällig. Und sie macht aber da keine Anstand. Sie bezahlt alle aus. Und das ist dann wiederum was ihr komplett den Kragen rettet. Also es kommt dann wieder in die andere Richtung ein Punkt, wo die Leute feststellen so, hä, das war jetzt überhaupt kein Problem. So, vielleicht ist die ja gar nicht, vielleicht kann man der ja doch trauen. Und zack, dreht sich das Ganze plötzlich wieder um. Und die Leute rennen ihr wieder die Türen ein. Aber ihre, wie ich die richtig verstanden habe, Partnerin und der Friseur, beziehungsweise die Frau des Friseurs, sind die im Bilde, dass das nicht nachhaltig ist und eigentlich das ist, was es ist, ein Schneeballsystem? Boah, das ist eine schwierige Frage. Also ich gehe mal davon aus, dass ihre Lebensgefährtin davon sicherlich sicherlich weiß oder auch eine Ahnung zumindest hat. Die Friseurin, würde ich jetzt mal sagen, wahrscheinlich ist die nicht tief genug in diesen Finanzen drin. Mhm. Das glaube ich nicht. Und vielleicht, ja, vielleicht ist es auch einfach nicht klar. Ja, vielleicht ist es auch einfach für uns jetzt klar, mit so viel Abstand und unserem Wissen, dass das logisch sein muss. Aber sie hat offensichtlich einen großen Geldstrom, der offensichtlich immer in ihre Richtung fließt, und auf der anderen Seite fließt halt Geld weg. Also was soll da jetzt nicht funktionieren? Ja, weil ich wollte sagen, weil das fühlt sich ja jetzt für uns schon ein bisschen an wie, ist das Scarface, ich weiß gar nicht mehr, wo sie irgendwann anfangen, das Geld nur noch abzuwiegen, weil Zählen dauert zu lang. Ja, ja, also es ist wirklich, ich meine, wir haben ja jetzt die Summen gerade mal schon genannt, es sind absurde Summen da irgendwie, die da aber auch zack, von innerhalb von Tagen, ja, wenn ich, oder Wochen vielleicht, dann plötzlich irgendwie sich anhäufen oder verschwinden, ja. Eine kurze Zwischenfrage an der Stelle. War Geld damals auch schon Papiergeld oder nur Münzen? Ich weiß es wirklich nicht. Ja, ich glaube, es waren tatsächlich, glaube ich, bei Gulden, das war schon Münzgeld. Ich glaube, mit der Mark waren das dann wahrscheinlich erstmals auch Papiergeld. Ich bin mir selber jetzt nicht sicher. Ich habe mir, das ist eine super interessante Frage und habe ich mir in meinem ganzen Leben noch keine Gedanken gemacht. Aber ja, du hast recht, so, das finde ich total bemerkenswert. Das würde mich jetzt mega interessieren, weil zum ersten Mal Scheine eingeführt wurden. Weil das müssen ja auch so säckeweise dann auch an schwerem Material sein. Ja, ja. Also jetzt schauen wir noch mal kurz die Geschichte der Banknote. Gesetzliches Zahlungsmittel, kann man das hier auf die Schnelle irgendwo rauslesen? Ja, weil, also, wenn wir jetzt da ein bisschen auch eingehen, dann kannst du ja auch sagen, so die ersten Geldscheine oder auch so Schuldscheine waren ja auch, oder zumindest in Teilen getrieben durch die Kreuzzüge, dass du irgendwo in der Heimat Geld jemand mitgegeben hast, der dann irgendwo dort vor Ort war, und dann hat man sozusagen einen Brief transportiert, in dem drin stand, naja, da hat jemand was eingezahlt, damit du es da wieder kriegen kannst, beziehungsweise andersrum. Von daher war das ja auch schon so eine Art Geldschein, weil es ja wie so ein IOU war, also so ein Schuldschein, der dann aber eher institutionalisiert eingelöst werden konnte. Und dann hast du ja eigentlich irgendwann den Übergang, dass du eigentlich so Dinge eigentlich gar nicht mehr einlöst, sondern einfach nur noch von A nach B weitergibst, und dann hast du den Geldschein. Aber das Problem ist natürlich auch, du musst es ja irgendwie einigermaßen fälschungssicher und vor allem auch robust genug bauen, dass das irgendwie die täglichen Strapazen und alles aushält. Also ja, es ist tatsächlich auch komplizierter, weil der Übergang fließend ist. Ne? Also kann ich jetzt auf die Schnelle gar nicht beantworten, weil dieses ganze Wechselsystem ja auch eine Art, wie Philipp jetzt gerade schon gesagt hat. So ein Übergang in den Geldschein ist. Ja, ja. Aber es ist schon auch so, dass Leute lange, lange, lange Zeit diesem Papiergeld sehr misstraut haben. Und, ja, glaube ich gerne, kannst du nicht draufweisen und so. Genau, deswegen sich das schon lange gehalten hat mit diesen Münzen. Und ich würde jetzt mal sagen, dass das so das noch eine Zeit war, wo es womöglich was Ähnliches gab wie Scheine, aber da eigentlich noch die Münzen geruled haben. So, also die Stimmung. Ich hab ganz kurz mal hier geschaut. Fünf Minuten nix und dann fällt er mir ins Wort, sobald ich ansetze. Und sehe hier, Gulden gab es wohl Scheine anscheinend. Auch hier, wie es hier heißt. Ah, okay, das sind jetzt zwar Faksimile, aber 1870 nachgebildet, Notgeld in Preußen, oder hier Banknote Hessen 1855. Also hier steht die Reichsbanknote 1875. So, also es war schon auch so eine Zeit des Umbruchs gerade. Mhm. Also, die Stimmung dreht sich wieder ins Positive. Die Leute kommen jetzt wieder, Geld ist wieder, spielt keine Rolle, Geld kommt wieder einfach daher. Und auch wenn die Presse jetzt einmal mehr negativ über sie berichtet, trotzdem läuft es eigentlich wieder für sie. Und sie nimmt jetzt aber diesen Presseartikel zum Anlass und bläst zum Gegenangriff. Also sie schaltet jetzt in verschiedenen Zeitungen Anzeigen, ja, mit Stellungnahmen, ja. Also verteidigt so ein bisschen ihre Sache und besticht auch den ein oder anderen Redakteur, beziehungsweise versucht gerade in den neuesten Nachrichten den Redakteur zu bestechen. Der lässt sich aber nicht bestechen. Was dann aber passiert ist, dass einer von Adeles treuen Fans diesem Redakteur auflauert und ihm eine Ohrfeige verpasst. Eine Frage hier zwischendurch. Wie lange machen wir diese Sache jetzt schon? Wie lange sie schon betrügt, meinst du? Naja, also wann ging das mit dem Friseur los? Mit diesen Zimmermannsleuten? Jetzt scroll ich nochmal ein bisschen. Moment. Ja, das geht noch nicht so wahnsinnig lang. Also ich würde mal sagen, so 68 ungefähr, und jetzt sind wir im Jahr 70. Also schon 2 Jahre. Ungefähr. Also vielleicht knapp 2 Jahre, würde ich jetzt schätzen. Naja, aber so ein Schneeballsystem, das muss ja immer enden. Also. Ach du, wenn du das erste Schneeballsystem am Start hast, weißt du nicht, dass es enden muss. Adele stellt jetzt diesen Ohrfeiger zum Dank direkt als Wechselstempler ein. Was ist denn ein Wechselstempel? Naja, halt jemand, der da auf dieses Papier noch einen Stempel macht, damit es irgendwie offizieller ist. So, ich glaube, es ist eher auch so ein Ausdruck ihres Dankes, ihrer Dankbarkeit. Sag mal, wie heißen eigentlich diese Stempel, die es früher bei der Post gab, die fast so hammerförmig waren, wo immer erst ins Stempelkissen geschlagen wurde und dann auf den Brief und es war so ein richtiges Pusch, Pusch. Ich glaube, die heißen Stempel. Stempel, ja. Naja, also hatten keinen speziellen Namen. Also wenn da irgendwo draußen Stempel-Nerds unterwegs sind, ich wäre interessiert dann, wie sowas im Fachjargon heißt. Alles klar, ich mach da mal so lange weiter. Ja. Gern. Ungefähr in der Zeit nimmt jetzt es wird dann wirklich über die Zeit zum Zeitungskrieg und das nimmt jetzt gerade seinen Anfang. Also diese Redaktion der neuesten Nachrichten erhält elends viele Drohbriefe von einfachen Leuten. Und Adele spendet jetzt wahnsinnig viel Geld an andere Redaktionen, sie gibt Kredite an Zeitungsverleger. Und sie gründet die allerneuesten Nachrichten. Aber sie kauft ein paar bestehende Blätter auf, die so am Rande des Bankrotts stehen und hat dann plötzlich ihre eigene Zeitung. So, und gute Presse, komisch. Und gute Presse. Also tatsächlich so die Stimmung in der Presse, die gleicht sich jetzt gerade so ein bisschen aus. Komisch. Von Psst geheim ist jetzt nichts mehr übrig, ne? Im Gegenteil. Also die Adele ist jetzt sehr bekannt inzwischen. Geht es jetzt mal auf 7,5% runter oder bleibt man bei den 8%? Nö, wir sind schon bei 8% noch. Oh, also ihr Unternehmen gedeiht prächtig. Es gibt jetzt dann so eine lautstarke Trennung eines Nachts von ihrer Lebensgefährtin Emilie. Und das ist dann tatsächlich auch der Punkt, wo dieser Wirt des Deutschen Hofs einmal mehr sagt, so geil war das jetzt eigentlich doch nicht, die wieder hier reinzulassen. Und jetzt hat sie aber genug Geld, sich einfach ein feudales Anwesen in der Nähe des Hofgartens zu kaufen. Hat sie jetzt mehr oder weniger Geld als vor diesem Run? Das weiß ich nicht genau, aber der Punkt, wo sie jetzt dann mehr hat, der kommt, glaube ich, relativ schnell. Aber ob der jetzt schon erreicht ist, weiß ich nicht. Aber sie kauft jetzt ein sehr, sehr feudales Häuschen in einer sehr, sehr guten Gegend. Und sie hatte auch jetzt schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt so an die 20 Angestellte. Also Bedienstete, Kontrolleure, Wachen und jetzt in der neuen Firmenzentrale, dann hat sie auch einen eigenen Raum zum Geld zählen und sie hängt dann in den Fluren, hängt sie viele Zeitungsausschnitte auf. Aber witzigerweise nicht aus den positiven Nachrichten, sondern die negativen. So als Zeichen von wegen, ja. Transparenz. Ja. I'm still standing. Ja, mir kann keiner was. Ja. So, ich stehe da drüber, ja. Und vor was soll sie auch Angst haben? Ja, sie bezahlt mittlerweile 50.000 Gulden im Jahr an Steuern. Also sie ist ja sicherlich jetzt auch nicht unbedingt auf der Abschussliste der Stadt damit. Nee, ich wollte sagen, ich glaube, die ist sehr gern gesehen, in dem Bezug zumindest. Und es ist jetzt auch so, dass sie diesen ganzen Andrang an Leuten, der immer mehr wird. So, sie muss dem irgendwie noch irgendwie Herr werden und sie führt jetzt so ein System ein mit bestimmten Uhrzeiten für Auszahlung und Geldannahme, mit Laufwegen, mit Schildern und so in verschiedene Räume und also ganz komplexes System. Und am Anfang des Tages ist es dann so, dass um 4 Uhr morgens schon die Leute vor ihrer Tür Schlange stehen, um Geld einzubezahlen oder abzuholen. Und manch einer steht da 10 Stunden. Bis er sein Anliegen durch hat. Also, aber ganz ehrlich, ich würde mich auch mal 10 Stunden hinstellen dafür, dass mein Geld einfach im Jahr mehr als verdoppelt wird. Aber hat sie zu irgendeinem Zeitpunkt mal überlegt, ob sie, also von ihrer Karriere als Künstlerin ist man ja jetzt schon sehr viele Jahre quasi entkoppelt. Gab es da mal irgendeinen Moment, wo sie überlegt hat zumindest, ob das jetzt was ist, womit sie quasi ihren Lebensunterhalt für immer verdienen will? Oder hat die Lawine sie quasi von Tag 1 an dann mitgenommen und sie hat sehr schnell ihren eigentliche Passion dann aufgegeben? Also kann ich jetzt heute irgendwie, keine Ahnung, 150 Jahre später schwer beantworten. Auf mich macht es den Eindruck. Weil davon wird keine Rede mehr sein. So. Ja, auf das mich macht es den Eindruck, okay. dass sie schon ziemlich überrollt wurde, aber okay. sie das sehr, sehr schnell begriffen hat, was da abgeht und wie sie damit umgehen kann. So, und wie sie das System dann auch ausreizt. Also sie hat ja dann sehr, sehr schnell auch Schritte unternommen, die das Ganze noch zu einem viel größeren Wachstum gebracht haben. Ne? Yeah. Das skaliert. Okay. Ja, von wegen, eskaliert nicht, ne? Ihr Spötter. diese extremen Wartezeiten, also sie schafft es auch immer, eigentlich negative Dinge ins Positive zu wandeln, ne? Also diese extremen Wartezeiten gelten als Qualitätskriterium, ja. Man kann froh sein, wenn man der Spitzeder sein Geld geben darf. Ich wollte gerade sagen, das machen so manche Schuhhersteller heute. Ja, und sie, Verknappung und Wartezeiten? Sie, klar. Ja, oder iPhone-Hersteller. Ich wollte sagen Telefonhersteller, aber ja, egal. Ja, ja, ja. Nee, also völlig richtig. Sie engagiert jetzt eine Kapelle, die da den ganzen Tag spielt. Sie organisiert oftmals dann kostenlose Bewirtung aus dem Wirtshaus in der Nähe, um die Wartenden damit Essen und Trinken zu versorgen. Ey, dieser Wirt, ja, der Hüpfburg. Dieser Wirt an diesem Hofgarten, der hat, glaube ich, auch von heute auf morgen das Gefühl, er ist in einem Goldtopf, gutes Geld gemacht. In einem Goldtopf gelandet, ja. Weil da natürlich der einzige Wirtshaus am Platz, ja, und die Leute, die da irgendwie fast einen halben Tag in der Gegend rumstehen. Der eigentliche Gewinner dieses Podcasts, das der Heimspielheld. Der hat es auf jeden Fall geschafft, ja, ohne dass er irgendwas geschafft hat dazu eigentlich. Ist natürlich die Hoffnung nur, dass er nicht die Einnahmen, die er dadurch generiert, wieder bei dir anlegt. Mir ist nichts bekannt. Es geht dann sogar so weit mit diesen Wartezeiten und dieser Bespaßung der Leute, dass sie irgendwann den Leuten bei langen Wartezeiten einfach 2 Gulden zahlt für ihre Wartezeiten. Mal so ganz wirre Gedanke. Stellt euch mal vor, am Schluss wird dann so ein, ja, und irgendwann hat sie festgestellt, wie sie richtig viel Geld verdient, nachhaltig und fair. Und das war so die Ergründung von, keine Ahnung, der Sparkasse oder sowas. Ende der Geschichte. War am Schluss kein Schneeballsystem mehr, sie hat es umgedreht. Wird das nicht mal ein absurdes Ende? Das finde ich auch ziemlich geil. So eine Abfolge. Allein mir fehlt der Glaube. Ja, ich glaube, es könnte schwierig werden. Vor allem gibt es die Sparkasse, glaube ich, in meiner Geschichte schon. Ich weiß natürlich nicht, ob es die Sparkasse ist oder ob es eine Sparkasse ist. Ich glaube, Sparkasse ist ja auch erst ein neuerer Zusammenschluss und egal. Ja, ich weiß nicht. Es gibt, glaube ich, schon auch so einige traditionsreiche Finanzinstitute, aber kann ich dir wirklich nicht sagen. Oh Gott, der Mensch, das stößt mich heute ganz schön auf hier. So, das klingt jetzt ja irgendwie nach einem sauber geführten Unternehmen, oder? Lupenrein. Ja, okay. Weiße Weste. Stimmt, es ist alles andere als sauber geführt. Also dieses neue Prunkgebäude, das strahlt zwar so ein bisschen Geschäftsmäßigkeit aus, aber das Chaos ist enorm. Also ich wollte gerade sagen, aber noch haben sie keine Schauspieler, die so tun, als wären sie eine Bank. Nee, ja, sie ist eine Schauspielerin. Ja, wobei sie ist tut, andersrum, ja, wie groß, tut, als wäre sie eine Bank. Also, der Kreis schließt sich zur Realität, wie schön. Die Wachen nehmen Geld von den Leuten in der Schlange, um die so ein bisschen nach vorne zu lassen. Bei den Auszahlungen werden mal 300 statt 30 Gulden ausbezahlt. Immer wieder fällt Geld zu Boden. Da steht was von Geldscheinen tatsächlich. Also vielleicht gab es da auch schon wirklich doch auch schon Geldscheine. Es landen aber auch Münzen auf dem Boden, wichtige Papiere. Irgendwann, so der eine Typ, der da die Aufsicht hat, der geht irgendwann dazu über. Das ist so ein Sandboden, ja. Und irgendwann schaufelt er einfach nur den ganzen Tag Sand über das Geld, so dass er das am Abend unbehelligt dann einsammeln kann. Okay. Ey, aber stell dir mal vor, es gäbe heute wieder so Aktionen, sowas wie beim Auszahlen gibt es so eine Option, so, ja, oder wollen sie vielleicht das Geld verdoppeln? Und dann hast du wie so ein schlechter Spieler dann so ein Ah, verdammt, 200 Euro weg. Du machst das sehr gut, das Geräusch, das gefällt mir. Adele weiß um dieses Chaos und um die Nachlässigkeit und auch um die Korruption, aber es ist einfach scheißegal. So, das Geld rollt in ihre Richtung und je mehr Angestellte sie um sich häuft, desto mehr, ja, faule Äpfel sind da auch irgendwie dabei, ne? Aber darf ich mal nochmal eine Frage stellen, was für eine Art von Lebensstil führt sie denn jetzt mit dem ganzen Geld? Weil das ist ja tatsächlich das, was sie initial in die Problematik geführt hat, dass sie quasi ein Leben über ihre Verhältnisse geführt hat, aber sie hat zwar gutes Leben, aber sie kann ja jetzt offensichtlich gar nicht so viel ausgeben, wie sie jetzt quasi einnimmt. Also die Frage jetzt schon, könnte nicht besser getimed sein, weil genau darum geht's jetzt dann. Ja. Sie ist jetzt zum einen einsam gerade. Ne? Also ihr Stier ist ausgezogen, ja, und jetzt sucht sie per Annonce eine Gesellschafterin, was in gewissen Kreisen ein durchaus bekannter Code wohl ist. Und dann zieht auch kurz darauf eine Französin bei ihr ein und da sind wir jetzt nicht ganz sicher, ob die diesen Code einfach nicht kannte oder ob es ihr aus anderen Gründen da nicht gefallen hat. Also die bleibt nur sehr, sehr kurz. Aber Adele lernt kurz darauf die 21-jährige Nachbarin kennen. Adele, wohlgemerkt, mittlerweile 40 Jahre alt. Die Nachbarin. Die heißt Rosa. Und auch die zieht dann kurz darauf bei ihr ein und aus einer mittellosen Schauspielanwärterin, oder war halt mittellos, so ganz mittellos kann die nicht gewesen sein, weil die Gegend war jetzt, glaube ich, nicht so schäbig. Aber aus so einer, ja, die wollte auch Schauspielerin werden und aus der wird jetzt relativ schnell eine mit Schmuck überhäufte junge Dame. Kann man sich aber regelrecht vorstellen, dass es natürlich unheimlich attraktiv ist, wenn da jemand ist, der dich toll findet. Ist zwar älter, aber Mensch, hat es auch karrieremäßig mit dieser Schauspielerei geschafft, hat zumindest sich da mal einen Namen gemacht und ist jetzt natürlich da erfolgreich, dass das so einen gewissen Glanz nach außen strahlt, kann ich mir gut vorstellen. Hat es mit der Schauspielerei geschafft? Das, beziehst du das jetzt auf die Bank oder auf das, auf ihre Eigendarstellung der Schauspielerei? Naja, schon auf die Eigendarstellung. Und wenn du halt sagst, Schauspielanwärterin, da ist doch selbst jemand, der sagt, hier, guck mal, ich habe ein paar Zeitungsartikel, die sind gut über mich. Das ist ja schon mehr als offensichtlich. Ja, ja, also das ist schon, das zieht an und das zieht auch nicht nur Rosa an und jetzt auch um Dominiks Frage zu beantworten, ne? Adele ist eigentlich, habe ich ja schon gesagt, immer großzügig und sie umgibt sich auch gerne mit einflussreichen Leuten und darunter auch oft Leute aus dem Klerus, ja, also sie schmeißt oft große Feten bei sich, sie umgibt sich aber auch gerne mit Leuten dann irgendwo auf dem Dorf, bei Kirchen. Kokettiert auch mit ihrem christlichen Glauben dann, weil du ja genau hast, dass das zusätzlich Vertrauen schafft. Genau, sie spendet auch viel Geld dann an irgendwie Einrichtungen, an Waisenhäuser, an Studenten, an Arme, an Kirchen. Sie besticht Pfarrer, die kritisch ihr gegenüberstehen, auch einfach direkt. Also sie ist da auch sehr direkt und skrupellos, aber eigentlich schon so ein bisschen die Wohltäterin. Und sie umgibt sich wahnsinnig viel in der Zeit auch mit Leuten, die jetzt viel mehr an, also weniger an ihr und mehr an ihrem Geld und ihrem Weinkeller interessiert sind. Also sie mimt so ein bisschen die Wohltäterin nach außen. Sie lässt auch tatsächlich bei Zahlungsunfähigen mitunter mal 5 gerade sein. Ja, also das, sie ist dann auch nicht so, dass sie dann Leuten die Beine bricht, sondern dann auch wirklich Leute mal die Schulden erlässt sogar. Sie gibt sich so als Gutmensch, als Bankerin zum Anfassen. Auf ein paar Kilo Gulden hin oder her kommt's ja nicht an. So, ja, so eine Schicht Gulden draußen im Flur, das macht jetzt das Kraut nicht fett. Also sie ist die Bankerin zum Anfassen und das ist halt auch ihr Erfolgsrezept. Ne? Also in Zeiten, in denen, und ich meine, die Zeiten haben, glaube ich, bis heute nicht aufgehört, aber es sind Zeiten, in denen Menschen den Banken nicht trauen. Naja gut, es gab schon Zeiten, wo die Bank die Institution war, aber ich glaube, da sind wir heute schon wieder ein bisschen drüber raus. Aber in der Zeit, und da ist sie ein Gottesgeschenk, ja. Und, aber nicht jeder traut ihr. Also es gibt so ein paar, ja, Gerüchte hat man ja schon und es werden auch immer absurdere Geschichten über Adele und ihr Geld und das sollen irgendwie Jesuiten und Habsburger im Hintergrund sein. Und also es werden auch jetzt wirklich Dinge einfach erfunden, weil sie irgendwie halt, keine Ahnung, gut klingen, wie das halt so ist. Aber es gibt halt immer noch keine Antwort auf, wie verdient die überhaupt Geld? Es ist aber, ja, es ist, glaube ich, egal. Den Leuten ist klar, wenn irgendwo viel Geld da ist, dann ist es auch nachvollziehbar, wenn sich das von selber vermehrt. So, da fragt man nicht weiter. Also wenn du jetzt jemanden siehst, ist ja heute noch so, keine Ahnung, bei uns in der Straße, da wohnen Leute, die haben irgendwie riesige Häuser und weiß ich auch nicht, wo die ihr Geld verdienen, aber denen traue ich auch zu, wenn die einfach Geld haben, dass das sich irgendwie von selber vermehrt. Okay, cool. Da hinterfrage ich jetzt auch nicht konkret. Wobei tatsächlich weiß ich es bei den meisten Leuten, die hier in den großen Häusern wohnen. Seit der Dorf. Moment, funktioniert doch nicht so ganz. Seit der Dorf und ich würde jetzt ganz sagen, und mein Vater war in der Bank, aber der hat da war tatsächlich nichts erzählt. Das ich wollte gerade sagen, jetzt tu mal nicht irgendwie den Anschein erwecken, als wenn du am Wochenende die Kontodaten der ganzen Mitdörfler mitgelesen durftest. Nein, nein, nein. Also da war mein Vater, da war er wirklich extrem korrekt. Aber er hat sich schon auch, also man wusste schon, man hat ihm angemerkt, dass er weiß, wie es um der Leute Finanzen bestellt sind, im direkten Zusammenhang, also wenn er mit diesen Leuten zu tun hatte, nicht wenn er mit anderen Leuten zu tun hatte. Aber das hatte ich schon den Eindruck. Dass, oh Gott, dass wie das unangenehm das auch einfach sein muss, wenn du den so klischeemäßig so in der Kneipe triffst und dann so an, kannst du mal anschreiben, würde ich nicht empfehlen. Ja. Also ich sag's nur so. Von Kneipen hat er sich ferngehalten und ich hatte tatsächlich immer den Eindruck, dass da Leute zu ihm tatsächlich so eine Art, so ein Special Bond haben, so, ne? Also ey, hier, du verwaltest mein Geld, also dir kann ich trauen und die war eigentlich mit vielen Leuten sehr, sehr, sehr, sehr gut gestellt. So hat es auf mich immer den Eindruck gemacht. Okay, also Adele. Sie hat so einen Trick eigentlich, um mit Kritikern auch umzugehen. Ne? Also immer, wenn sie was hört, dass jemand irgendwie schlecht über sie redet, dann lädt sie den zu sich ein und bittet ihn, die Anschuldigung ihr direkt ins Gesicht zu wiederholen. Und Klar, sie ist so reich und mächtig mittlerweile, dass die Leute da natürlich auch sehr, sehr schnell einknicken. Ja, und das ist total entwaffnend auch. Und also die meisten Leute lieben sie, selbst wenn sie mal ausrastet oder herumflucht, da ist sie immerhin dann authentisch in so einer Situation. Das hatte sie ja als Kind schon ab und zu, das legt sie, glaube ich, ihr Leben lang nicht ganz ab. Aber die Leute lieben sie. Sie hat insgesamt 64 Taufpatenkinder. Also die muss ja auch Einfluss haben ohne Ende. Wow, okay. 64, alter Vater. Ja. Krass. Das Unternehmen Spitzeder wächst bis ins Jahr 1872 auf mehr als 40 Angestellte. Ist das ihr Name jetzt? Spitzeder heißt sie schon von Anfang an. Nein, nein, aber das Unternehmen, dass das jetzt so ein Codename ist? Oder? Nein, das war jetzt meine Ach Bezeichnung. Ach so, okay. Sie kauft ein weiteres Haus mitten in München und richtet dort eine Volksküche ein. Das klingt so, als wäre es ein gemeinnütziges Unterfangen, ne? so ein bisschen so eine Armenküche. Und es ist unterm Strich aber eine lukrative Kneipe. Also sie macht sogar die Bierpreise ein Kreuzer billiger als in den Kneipen im Umkreis, was den Laden immer bumsvoll macht. Also das ist auch, da verdient sie tatsächlich, gibt so einzelne Beispiele, wo sie tatsächlich auch mal Geld investiert und verdient. Es aber bleibt nicht bei 8% im Monat. Nee, es bleibt aber auch jetzt nicht bei diesem einen Gebäude. Sie kauft weitere Häuser, eine Veranstaltungshalle, eine Bäckerei, Arbeiterwohnheime, eine Pferdebahn, eine Weinhandlung und ich habe keine Ahnung, was. Warum haben sie das gemacht? Ich wusste nur, wohin mit dem Geld. Das Haus ist voll. Es ist abfucking absurd. Es ist echt wirklich absurd. Diese scheinbaren Wohltaten, ja, und auch die tatsächlichen Wohltaten waren, muss man fairerweise auch sagen, es waren auch wirklich ja auch Spenden dabei für gemeinnützige Zwecke, die sie aber natürlich gezielt eingesetzt hat. Aber das bringen ihr ein Image auch so aus der Kirchenecke ein und den Spitznamen dann irgendwann Engel der Armen. Das ist ihr Spitzname. Es kommen jetzt täglich drei... Hab schon schlimmere Spitznamen gehört. Ja, und ich wollte gerade sagen, und dass die Leute halt von ihr dann im Endeffekt arm gemacht werden, ja, das lassen wir mal aus. Wieso? Bisher jeder verdient doch hier nicht. Mit. Ja, stimmt. Es ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win-Win. Oh ja, sehr gut. Es kommen täglich 300 bis 500 Leute und bringen täglich bis zu 80.000 Gulden in die Bank. Also, ey, lass mich raten. In die Bank. Die Bücher sind einfach bloß noch so Bierfilze, auf die irgendwas draufgeschrieben ist und liegen in der Ecke. Also es gibt sowas Ähnliches wie Bücher mittlerweile, dazu später mehr. Hm. Da habe ich es auch, genau, der durchschnittliche Monatsverdienst liegt bei 100 Gulden. Aber Jürgen, was mich jetzt wirklich wundert, und ich meine, das Thema hast du ja schon angerissen, aber es gibt doch Interessensverbände und die Banken der Umgebung sind ja vorher schon stark vernetzt gewesen mit Politik und dergleichen. Wieso kommt denn da kein stärkerer Gegenwind? Das kommt dann noch so. Das kommt jetzt dann noch. Aber ich glaube, das ging einfach so schnell, hat so enorm Fahrt aufgenommen, dass die Leute das gar nicht realisiert haben, so schnell mitunter. Ne? Also die ist jetzt, 4 Jahre im Geschäft und besitzt jetzt, keine Ahnung, 10 Häuser, eine Reitbahn. Und also es ist einfach im 0,nix war da so eine Art Imperium. So, es gibt schon Leute, ja, es gibt auch Banken, die das merken und die sicherlich auch im Hinterzimmer darüber reden. Und es ist aber noch kein konzentrierter Gegenangriff. Aber so Bestrebungen regen sich dann langsam. Ja, tatsächlich, der Druck auf sie steigt. Ja, die Zeitungen haben wir ja schon irgendwie gehört, dass die da irgendwie kritisch sind. Es gibt schon Untersuchungen auch von einer Kaufmannsgilde, weil es halt immer wieder Gerüchte auch um ihre Person gibt. Es gibt mitunter sogar einen Schwarzmarkthandel für diese Wechsel von Leuten, die plötzlich Panik bekommen, dass dieses ganze System kollabiert und diesen Wechsel dann plötzlich nur noch zum halben Preis unter der Hand weiterverkaufen. Aber stell dir auch mal vor, du investierst da massiv, indem du zu einer herkömmlichen Bank gehst, einen Kredit aufnimmst und das dahin schleppst, weil es ja lukrativ ist. Ja. Wie wunderbar du dich da echt irgendwie ins Verderben stürzt. Ja. Und tatsächlich ist schon so, ne? Es fängt jetzt an, es gibt Bestrebungen von Menschen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, auch diese Bank, zu stürzen, ja, und zu sagen, okay, wir sprechen uns jetzt ab und schauen, dass wir jetzt mit unseren unfälligen Wechseln da am Stück reinmarschieren und möglichst viel Geld rausziehen und dann schauen wir, ob dieses ganze Ding zusammenbricht. Und es gibt wieder so eine Auszahlungswelle tatsächlich, die einmal mehr ihr Barvermögen ziemlich zusammenschmelzen lassen, sodass sie irgendwann nur noch 50.000 Gulden an Barreserven hat. Und ja, es läuft im Grunde wieder so. Die Bank fällt und fällt nicht, ja. Und die Menschen fassen irgendwann wieder Vertrauen und drehen sich quasi auf dem Absatz um und bringen das Geld wieder zurück. Die Gier, ja, das ist das, was du vorhin gesagt hast, die Gier siegt einfach. Ja. Und unfassbar, ja. Einmal mehr entgeht Adele knapp dem Zusammenbruch. Und sie hat jetzt da so auch wieder so einen Warnschuss, ja, sie zieht Konsequenzen, sie verbietet jetzt, dass Wechsel verkauft werden. Also nur noch, es kann nur noch Geld abholen, wer auch eingezahlt hat. Und parallel dazu passiert jetzt schon auch was, dass ihr dann tatsächlich versucht, so Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Es gibt jetzt eine Entscheidung vom Handelsgericht, die ja früher schon mal gesagt haben, ja okay, das ist alles nicht gewerblich und es geht uns alles nichts an. Und die hinterfragen diese Entscheidung jetzt nochmal. Und sie verlangen jetzt, dass Adele sich als Kauffrau einträgt. Und das ist jetzt nochmal anders als so diese Gewerbeanmeldung und die Steuerzahlen. Ne? Also wenn sie jetzt wirklich als Kauffrau da mit ihrer Pseudobank irgendwie eingetragen wird, dann müsste sie wirklich auch konkret Bücher führen und müsste auch irgendwie Sicherheiten irgendwie darlegen. Und dann würde so dieses Ganze, was jetzt so ein bisschen so im Hinterzimmer gemunkelt wird, das müsste dann klar auf den Tisch. Aber wie geil absurd es ja auch ist, ja, das ist nicht gewerblich. Die hat nur 10 Häuser, eine Rennbahn, ein paar Kneipen, eine riesige Bank, mehrere Zimmer, einfach voll mit. Nee, ist nicht gewerblich. sie legt jetzt. Wie viele Leute angestellt gerade? Keine Ahnung, mehr als 10, also. Ich sag jetzt einfach mal aus der Luft so 50 bis 60. Naja, ist nicht gewerblich. Auf gar keinen Fall. Sie legt natürlich Berufung ein gegen diese Entscheidung. Ja, also das kann ja nicht sein, dass die jetzt auf einmal daherkommen. Und schränkt aber jetzt sicherheitshalber das Geschäft mit den Wechseln ein. Also sie gibt mal eine Weile keine so Wechsel mehr aus, ja, und um das wirklich erstmal auszusortieren. Also ich würde tatsächlich auch behaupten, dass sie die meiste Zeit da nicht böswillig rangegangen ist. Aber glaubst du, sie kapiert selber nicht? Oder sie will sich die Frage auch nicht stellen? Ich glaube, so, die Frage ist andersrum. Was macht sie jetzt? Sie kann es nicht mehr raus. Ich glaube, der Zug hat Fahrt aufgenommen und du kannst nicht mehr stoppen. Der Zug rollt. Es ist eine Mischung aus all dem. Es ist eine Mischung aus all dem, aus diesem, klar, wenn du es zu Ende denkst, dann kannst du nur zu einem Schluss kommen und das willst du vielleicht nicht wahrhaben. Und einem, ja, das läuft jetzt ja einfach so. Ich kann's, selbst wenn ich wollte, ich könnte es heute nicht bremsen. So, ne? Es läuft. Das ist so eine Mischung sicherlich. Und um jetzt rechtlichen Konsequenzen zuvorkommen, verleiht jetzt Adele auch irgendwie das Geld nicht mehr in ihrem Namen. Also sie leiht sich kein mehr Geld mehr von den Leuten, also gibt keine Wechsel mehr aus, aber sie verleiht auch das Geld dann, diese Kredite, nicht mehr in ihrem Namen, sondern im Namen ihrer Bediensteten. So, um so ein bisschen da quasi das von ihrer Person auch abzulenken. Und da die Buchhaltung nach wie vor fehlt, könnt ihr euch vielleicht ausmalen, also es gibt so ein paar Bücher, ja, aber das hat eigentlich den Begriff Bücher nicht verdient. Da könnt ihr euch vielleicht ausmalen, wie sich da jetzt einige Leute auch ziemlich bereichern. Ich wollte gerade sagen, da kommt es immer so auf die Arbeit mit so einem schlechten, angeklippten Schnurrbart, so, das ist jemand anderes, also das war nicht ich, der die Wechsel ausgegeben hat. So ungefähr. Und ich glaube, jetzt erreichen wir langsam einen Punkt, wo sie auch in so eine leise Panik vielleicht auch verfällt, ne? Also sie sieht jetzt, okay, da könnten ihr jetzt wirklich auch rechtliche Folgen irgendwie drohen oder es könnte tatsächlich das System irgendwie zum Einsturz bringen. Und sie berät sich jetzt, also sie sucht Kontakt zu Ministern und zur Polizeidirektion und versucht rauszufinden, ob da irgendwas gegen sie läuft gerade. Und sie versucht dann auch bei der Gelegenheit, den Leuten dort direkt lukrative Geldanlagen schmackhaft zu machen, um die so ein bisschen auf ihre Seite zu ziehen. Schlägt aber leider fehl. So, nicht wenige in der Stadtverwaltung und der Regierung haben jetzt dann langsam Angst, dass wenn diese Bank zusammenbricht, dass auch die gesamte Privatwirtschaft eigentlich zusammenbricht. Big to fail. Genau. Und sie fangen jetzt sicherheitshalber mal an, von der Polizei dieses Anwesen überwachen zu lassen. Und auch da geht Adele jetzt sehr frontal damit um und versucht die Polizisten auf der Straße mit irgendwie Krediten und Wechseln irgendwie so auf ihre Seite zu kriegen. Und bald schon stehen viele Beamte und Soldaten in ihrer Schuld, was ihr dann so ein Gefühl der Sicherheit wiedergibt. Hey du, willst du einen Kredit? Zwinker, zwinker. Später engagiert sie sogar zwei ehemalige Polizisten als Wachmänner und Aufseher. Aber es scheint, als würden die sie eher so ein bisschen von innen ausspionieren. Also das, man muss dann sagen, Mitte 1872 lässt ihre Menschenkenntnis dann auch so ein bisschen zu wünschen übrig. Sie hat jetzt mittlerweile 80 Angestellte und es gibt einen zum Beispiel bei diesen Angestellten, der sich quasi eigentlich da anstellen lässt, um Recherche für ein Buch zu betreiben. Und er hat vor, so ein Schmähbuch gegen Adele Spitzer zu schreiben und sammelt da halt irgendwie ja, mehr oder weniger Beweise. Und er schreibt es dann auch und sie erfährt dann kurz vor Erscheinen dieses Buches davon und kann dann dem Verlag gegen ein horrendes Geld dieses Buchmanuskript abkaufen. Also es erscheint dann nie, aber es ist natürlich ein sauteures Draufzahlgeschäft für sie. Und sie trifft ein paar letzten Endes teure Entscheidungen oder schlechte Entscheidungen in diesem Jahr. Und ja, insgesamt ist die Situation jetzt auch schon so langsam arm. Ich will nicht sagen, dass es vollständig kippt, aber ihr Ansehen bröckelt ein bisschen, die Gerüchte werden immer mehr, die Skepsis der Leute nimmt zu. Die Leute haben mittlerweile nicht mehr nur Angst, dass es irgendwie zusammenbrechen könnte, sondern auch, dass das Ganze so erfolgreich werden könnte, dass die Stadt irgendwann dem einen Riegel vorschiebt. So, weil es nicht sein kann, dass eine Frau an Banken und staatlichen Kontrolle vorbei quasi so viel Geld verwaltet. Und aber jetzt also, ist die Frage, ist die Logik, dann muss ich noch investieren, solange es geht? Oder ist die Logik, dann muss ich mein Geld rausholen, bevor das irgendwie explodiert? Ich denke, du wirst für beide Lager Beispiele finden. Also ich glaube, dass die Zahl der Skeptiker langsam immer mehr zunimmt. Also das ist jetzt so ein konstanter Zulauf, aber dass es jetzt noch nicht den Punkt erreicht hat, wo es komplett kippt. Ich glaube, es gibt auch wirklich welche, die dieses Pyramidensystem jetzt auch als solches schon verstanden und durchschaut haben. Ich würde fast sagen, die Dachauer Bank steht jetzt kurz vor ihrem Zusammenbruch. Adele muss jetzt vor Gericht auch gegen einen Wechselfälscher aussagen. Und das ist jetzt gar nicht so spektakulär. Klar, wenn du viel Erfolg hast, dann ist auch viel passiert, viel Kram. Und es gibt auch nicht nur einen Angestellten, der irgendwann mal wegen irgendwas vor Gericht landet. Also wo auch dann, keine Ahnung, also die so offensichtlich irgendwie misswirtschaften oder Geld mitgehen lassen, dass sie gar nicht anders kann, als die dann auch irgendwie verhaften zu lassen. Aber vor Gericht kommt es jetzt zum Eklat darüber, über die Frage, ob sie ein Privatier ist, so wie sie sich selbst ja sieht, eigentlich nach wie vor als Privatperson, oder ob sie eine Bankier ist oder gar eine Kauffrau. Also das ist so eine Frage, die dann in eigentlich einer anderen Sache vor Gericht plötzlich hochkommt und wo die Diskussion dann losgeht. Und es ist kurioserweise, also obwohl eigentlich die öffentliche Stimmung so langsam umschlägt und ich sage, es steht eigentlich fast vorm Zusammenbruch, noch immer entwickeln sich die Einlagen positiv. Also das ist genau das, was Philipp jetzt glaube ich meinte, es gibt immer noch, also es gibt jetzt Leute, die das verstehen und sehen und sich wahrscheinlich ausrechnen, okay, es können noch 3 Monate gut gehen. Das also, nehme ich noch mit. Ja. Genau. Wir sind im September. Könnte das Risiko noch wert sein, so. Ja, okay. Im September 1872 und jetzt schon bei 150.000 Gulden täglich, die da eingezahlt werden. Adele versucht ein bisschen einzubremsen und kündigt an, dass sie nur noch 3% Zinsen vergeben will. Ja, also ein enormer Rückschritt. Und sie kürzt auch das Zeitfenster, in dem Leute sich das Geld auszahlen lassen können. Und parallel dazu schaltet jetzt das Innenministerium große Anzeigen in der Zeitung, in denen es vor der Bank warnt. Also keine irgendwie Beschuldigungen oder irgendwas, aber einfach so eine Art, ja, seid vorsichtig, ja, passt auf euer Geld auf. Oder also du kannst ja nicht einfach so öffentlich Schmäh betreiben, aber so zur Vorsicht mahnen. Aber ist ja schon sehr, ja gut, aber ich meine, das ist ja dann auch jedem klar, dass das, also ja, du, wir stehen jetzt. Wenn das nichts ausmacht, so, dass das Ministerium einseitige Zeitungsannoncen schaltet, weil wir haben ja jetzt auch schon ein paar Mal beschrieben, wie krass halt irgendwie eine Zeitung damals noch als Informationsmedium da war und eine ganze Seite Anzeige vom Staat, der ja letztendlich dahinter steht. Also das finde ich schon ziemlich deutlich. Ja, als Warnzeichen. Wir sind jetzt auch genau an dem Punkt, wo diese Warnzeichen immer deutlicher werden, immer deutlicher zutage treten. Es gibt jetzt einen Tag, da steht eine Dame nervös quasi da bei der Auszahlung und sie hat aber dieses Auszahlungszeitfenster irgendwie verpasst und sie wird dann laut und Adele lässt sie dann quasi von ihrem Ex-Polizisten aus dem Haus abführen. Und daraufhin eskaliert die Lage so ein bisschen. Ne? Also Adele erkennt, okay, das war ein Fehler, ja, sie hätte sie einfach auszahlen sollen. Und sie versucht ihr dann auch am nächsten Tag das Geld hinterher schicken zu lassen. Aber es ist zu spät. Also es spricht sich rum, dass Adele eine Auszahlung verweigert hat. Und das ist jetzt das Signal, wo es die meisten Leute checken. Okay, scheiße, im Englischen sagt man, the shit hits the fan. Und vor allem, wenn du jetzt früh dran bist, kriegst du dein Geld vielleicht noch. Ist dann natürlich, denke ich, die nächste Motivation, dass du jetzt und zwar sofort und schnell hingehst. Also die Polizei rät jetzt Adele, dass sie sofort bankrott erklärt und sich verhaften lässt. Ja, währenddessen blasen jetzt quasi die Gegner von ihr zum Angriff. So, die Leute um sie rum, sie sagen, ja, sie soll doch abhauen, ja, also irgendwie Geld schnappen, irgendwie flüchten, durchbrennen. Mhm. Und sie ist eigentlich müde. So, sie wirkt jetzt ziemlich kränklich und alt in diesen Tagen, so irgendwie platt. Sie hat jahrelang jetzt geschuftet für diese Bank, ja, eigentlich ziemlich pausenlos, und das macht sich so ein bisschen bemerkbar. Aber sie ist noch nicht bereit aufzugeben. Ja, sie will auch nicht fliehen. Also sie sagt, okay, das wäre jetzt ja quasi ein Eingeständnis, dass da was nicht rechtens ist. Sie ist immer noch auf dem Trip. Eigentlich geht alles mit rechten Dingen zu. Also sie hat jetzt Angst, dass sie bespitzelt wird, wenn sie da jetzt irgendwie fliehen würde und verhaftet zu werden. Und das will sie nicht machen. Am 8. November 1872 nimmt die Dachauer Bank nur noch 15.000 Gulden ein. Also es gibt immer noch Leute, die Geld einzahlen. An dem Tag zahlt sie aber schon 40.000 aus. Am 11. November, also 3 Tage später, sind es 8.500 Einnahmen versus 65.000 Gulden Ausgaben. Und damit kam die Erfindung des umgedrehten Schneeballsystems. Genau, das nennt man dann das Schneelawinensystem. Ah. Also wenn das jetzt so weitergeht, dann geht es nicht mehr so weiter. Ich glaube, wir sind jetzt auch bald... Relativ schnell, nicht mehr. Bald wieder an dem Zeitfenster von wenige Tage. Sie erhält einen Brief, Zitat: "So, Kanaille, mit dir geht's zu Ende." Absender unbekannt. Sie verlässt die Erfindung von Twitter. Sie verlässt das Haus nicht mehr. Also zu groß ist die Gefahr, dass jemand da denkt, sie könnte irgendwie abhauen und sie verhaftet. Die Gerüchte um die Zahlungsunfähigkeit der Bank machen jetzt natürlich klar die Runde. Die Folgen sind, glaube ich, jedem klar. Der Polizeikommissar, das ist jetzt auch so eine kuriose Nummer, der fängt jetzt auch gezielt solche Zweifel zu streuen, ja, und geht dann auf Leute zu, die Wechsel besitzen, und verspricht ihnen, dass er für sie diese Wechsel einlöst. Was er aber eigentlich macht, ist, diese Wechsel einzusammeln, um sie quasi als Beweismaterial für einen Gantt-Prozess, also was ist wie ein Insolvenzverfahren mehr oder weniger, für so einen Gantt-Prozess zu sammeln. Ist ja auch nicht die feine englische Art von dem Guten. Nee, nicht so richtig. Und ich glaube, es gibt dann auch einen Punkt, wo er dann versucht, die irgendwie, kommen wir gleich dazu. Aber wie sammelt der die ein? Naja, also der geht zu den Leuten und verspricht denen, also du wirst wahrscheinlich, also die Bank kippt gerade, du wirst dein Geld wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Wenn du mir den Wechsel gibst, kann ich dir dein Geld besorgen, weil den Polizisten kann sie die Auszahlung mehr oder weniger nicht verweigern. Und dann sind die Leute quasi bereit, das in die treusorgenden Hände der Polizei zu geben. Ach so, sozusagen, wie es so vom Klischee ist von so einem Anwalt, der eine Sammelklage anstrebt. So ein bisschen. Aber mal von der Polizeiseite aus. So ein bisschen. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich erklären die denen auch, dass das dann quasi schon Teil des Insolvenzverfahrens dann ist, so, ne? Mehr oder weniger. Aber ob die Leute das verstehen, weiß ich natürlich nicht. Und also, ob allen klar ist, was ein Gantt-Prozess ist, keine Ahnung. Ja, gut, aber dass die hops geht, das wird sich null Königs rumsprechen, und dass da irgendwie das komisch ist und. Also es ist jetzt noch der Typ, der, ihr wisst schon, der mit dem Sand und den Münzen, der kriegt jetzt auch so ein bisschen Panik, packt 20 Gulden in einen Umschlag und schickt die an den Packung Sand? Nee, ohne Sand, aber schickt die an den Polizeikommissar, woraufhin Adele dann vorgeladen wird, weil es ist ja offensichtlich ein Bestechungsversuch, ne? Sie kann sich dann mit dem Argument tatsächlich rausreden, dass wenn sie bestechen würde, sie mit deutlich höheren Summen bestechen würde. Du, das war gerade meine nächste Frage. Wenn 100 so ein Monatseinkommen ist, mit 20 zu bestechen als eine Bank, ist schon echt lausig. Ja, also das war so eine Einzelaktion halt von diesem Typ, der irgendwie Panik bekommen hat, und mir ist nichts Dümmeres eingefallen. Und der wird jetzt die 20 Gulden hat er noch im Sand gefunden. Ja, so ungefähr. Der wird jetzt vorgeladen, und da wird er dann quasi vor den Augen der Polizei von Adele amtlich geohrfeigt. Offensichtlich ist es so ein Ding in der Zeit, ja, dass man sich gegenseitig ohrfeigt, weiß ich nicht. Und dann zahlt sie noch eine lächerlich kleine Strafe, weil der Bestechungsversuch war auch eine lächerliche Summe. Also ist die Strafe auch lächerlich. Und dann damit ist die Sache erledigt. Aber dieser Polizeikommissar, der lässt natürlich trotzdem nicht locker, ne? Also der lungert jetzt nonstop vor dem Anwesen rum, der schaut durchs Fenster, der befragt die Leute, ja, ob sie noch Geld bekommen haben quasi, oder ob die Bank schon zahlungsunfähig ist. Also sie warten jetzt quasi auf den Moment, wo sie ihr beweisen können. Wo sie zuschlagen können. Ja, also. Wenn du jetzt zum Fenster rausschaust, dann ist vielleicht da auch gerade der Kommissar und schaut rein. Und er wartet jetzt auch so. Rat die nicht um. So ein Der Kommissar geht um, und er geht um mit diesem Paket an gesammelten Wechseln, ja, um, also er wartet jetzt quasi einen guten Zeitpunkt ab und jetzt versucht er quasi diesen Fall zu beschleunigen, indem er gesammelt diese Wechsel da auf den Tisch legt, ne, und sagt so, also kann gar nicht sein, dass du die jetzt alle auszahlst. Und sie muss jetzt tatsächlich Leute in den Friseurladen schicken. Und mit Leute meine ich, dass da ihre Bediensteten 30 Mal zwischen Bank und Friseurladen hin und her laufen und da quasi die Reserven, die eisernen Reserven ankarren. Und die müssen die irgendwann mit so einer Schaufel rausbaggern, das ist ja Wahnsinn. Sie zahlt aus und zahlt aus und zahlt aus und trotzdem zieht sich die Schlinge immer mehr zu. 12. November 1872. Also hofft sie, dass das nochmal gerade auf null gut geht. Naja, es und ging dann ja, in die andere Richtung kippt, es also ging ja schon in die zweimal. Andere Richtung eine Welle gibt. Es ging ja schon zweimal gut. So, ja, eben, ne? Eben. Hofft sie da drauf? Ich denke schon. Oder ist für sie klar? Ich denke, wenn sie wirklich klar wäre, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht doch versucht hätte, irgendwie abzuhauen. Aber oder was zu retten oder keine Ahnung. Also sie fängt dann schon auch noch an, was zu retten. Kommen wir gleich drauf. Also 12. November ist jetzt ein großes Polizeiaufgebot und ein paar Soldaten und aber auch endlose Mengen von Schaulustigen, ja, die da um diese Bank rumstehen. Also du kriegst quasi keinen Platz mehr, alles steht voll. Ihr wird klar, dass ihre Verhaftung jetzt dann ansteht. Sie versucht jetzt noch irgendwie ein paar Wechsel zu zerreißen, irgendwie so ein paar Beweise irgendwie zu, wobei ich, das ist glaube ich auch einfach so eine Panikaktion. Ja, das klingt wie, ich habe die Wohnung voll Drogen und spül noch einen Joint mal ja, im Klo runter. Ja, so ungefähr. Sie schmeißt noch ein bisschen Geld nach hinten in den Garten. Sie schickt noch den einen oder anderen Geldboden aus, der dann aber auch von der Polizei irgendwie abgefangen wird. Mhm. Und dann schlägt die Polizei zu. Also räumt erstmal alle Menschen, die nicht zur Bank gehören, quasi aus dem Gebäude. Und das sind noch Leute, die halt wirklich jetzt am Schalter stehen und betteln, dass sie noch ihr Geld kriegen, aber die Polizei. Gott, überleg mal, du hast echt so Haus und Hof da investiert und hoffst dann, dass das noch ausgezahlt wird. Das ist ja grausam. Genau. Adele und ihre Angestellten werden jetzt verhaftet, aber jetzt nicht gleich abgeführt, denn sie wird jetzt erstmal da mit dem Vorwurf konfrontiert, quasi, dass sie mehr Schulden angehäuft hat, als sie in der Lage ist, abzubezahlen. Und demnach wäre dann so dieses Wechseleintauschen strafbar. Das nennt sich strafwürdige Überschuldung. Also es gibt schon dann so einen Tatbestand eigentlich, ne, dafür. Und schon interessant, dass es das damals alles schon gab. Ja, und der muss jetzt aber erstmal bewiesen werden. Und jetzt steht die Polizei in diesem Haus und verlangt die Bücher. Ja, und was soll ich, Hotzenplotz. Was soll ich sagen? Kopfkratzen. Also sie holt jetzt sowas Ähnliches wie Bücher aus dem Schlafzimmer und also die Polizei ist fassungslos und erstaunt über das Ausmaß an Chaos. Sowas hätten sie nicht erwartet und haben sie auch noch nicht gesehen. Niemand wie Bierdeckel. Auf die Idee, sich mal vorher Bücher zeigen zu lassen, ist noch keiner gekommen. Nee. Also seit der erste Polizist da drin war und mal grob die zwei gab keine richtige Rechtsgrundlage dafür bisher. Ja, und ich wollte gerade sagen, hast du jemals von irgendeiner Bank, wo du dein Geld angelegt hast oder investiert hast, hast du da jemals irgendwas in die Richtung gesehen? Könnt ihr mir mal die Bücher zeigen? Das wäre schon geil. Mal ganz im Ernst, das ist doch eigentlich jetzt genau die gleiche Nummer bei der, wie heißt es, was hops gegangen ist? Wirecard. Was die große Schauspielerei nur war? Wirecard. Ja, also du fragst du nicht in der Nacht. Ich sag ja, wir sehen das jetzt mit Abstand natürlich völlig klar, aber du nicht, ich nicht, Philipp nicht, wir sind alle nicht gefeit vor sowas. Ja, also ich habe auch Geld Banken anvertraut, von denen ich nichts weiter weiß eigentlich als, oh, die haben vielleicht einen guten Ruf. Ich kenne da die Internetseite, das schaut ganz vertrauenswürdig aus. Lege ich mal ein Konto an. So, ja. Guck dir an, bei MTGOX haben ganz viele Leute damals Bitcoins gekauft und ja, jetzt sind wir wieder bei Bitcoins, aber es geht mir nicht um den Bitcoin selber, sondern das war ja, und ich hoffe, die Info ist gerade nicht falsch, vermeintlich war das ja ursprünglich mal eine Magic the Gathering Karten-Sammelseite, daher kommt eigentlich dieses MTG, das steht für Magic the Gathering. Echt? Und das hat nichts mit Mt. Gox zu tun oder irgendwas, das ist einfach eine Webseite, die ein Typ geschrieben hat, um Spielkarten zu tauschen und er hat dann, als es mit dieser Bitcoin-Geschichte losging, einfach angeboten, ja, kannst auch hier Bitcoins kaufen. Das hat auch lang funktioniert, bis die halt irgendwann da diese Sicherheitslücken hatten und dann die auch Konkurs anmelden mussten. Die Details weiß ich auch nicht en Detail, von daher lest euch mal ein, das ist aber auch eine hochinteressante Geschichte. Habt ihr das mitbekommen es gibt jetzt gerade so einen neuen Trend an digitalen Gütern, die versteigert werden, also die sind quasi durch die Blockchain verifiziert, das heißt... Oh Gott, ich bin jetzt schon raus. Das heißt, dann ist es jetzt schon so viel Bullshit. Ja, das heißt, es gibt dann quasi Kunstwerke, Kunstgegenstände, Dinge, die es quasi nachweisbar gibt es ein Original und das kann nicht ohne weiteres kopiert werden. Also es gibt ein Original, das du abgesichert durch die Blockchain, ohne dass ich das jetzt technisch genau erklären könnte. Und das ist gerade der neueste heiße Scheiß bei Tradern. Und das hat angefangen mit Clips von NBA-Spielen, die auf so eine Art und Weise quasi verifiziert wurden und gehandelt wurden. Und da verkaufen gerade Leute digitale Kunstwerke. Dieser Finn Kliman zum Beispiel hat jetzt 100 Musikschnipsel produziert, die quasi einmalig sind, dadurch, dass sie in dieser Blockchain-Methodik irgendwie quasi so einen Stempel an, das ist das Original. Ja, so wie du sonst einen Brief dazu kriegst zu deinem Bild, das ist das Original, hier Brief und Siegel, kriegst du es halt jetzt digital. Und das wird jetzt versteigert oder kannst du verkaufen. Und da gehen teilweise Dinge für Millionen von Euro über den Tisch. Das ist komplett absurd. Also es ist wirklich komplett absurd. Mir fällt jetzt gerade Begriff nicht ein. Dominik, ich habe es dir doch geschickt die Woche. Was ist das? Non-fundable? Es ist am Ende des Tages, ist glaube ich auch relativ einfach zu finden und man kann es in die Shownotes packen, aber es ist halt absoluter Irrsinn und es ist ein deutliches Zeichen von, es gibt immer noch genügend Trottel auf dieser Welt, die einfach bereit sind, Geld sinnlos auszugeben und oder Dinge nicht zu hinterfragen. NFT heißt es. Non-fungible Token. Wenn wir uns anschauen, dass wir jetzt lachen über die Menschen aus dem 18. Jahrhundert. Bist du in der Null besser. Schneeball, wird 1:1 heute wieder genauso passieren. So, das passiert ja, wie gesagt, ständig und genauso. Und ich sage auch mal andersrum, es gibt ja auch Sachen, die Sachen, die du gerade genannt hast, ich bin da nicht allzu tief drin, aber es gibt ja so Dinge, die funktionieren, sowas wie, sind wir wieder beim Bitcoin, das funktioniert deswegen, weil viele Leute auf das System vertrauen und committen. Und solange das der Fall ist, funktioniert es an sich. Aber was ist denn? Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich ist bei so Sachen. Das ist wie bei Aktien. Ja, genau. Was ist denn aber mit Währung und Gold und Öl und was ist? Okay, Öl hat vielleicht einen praktischen Wert, aber Gold hat längst nicht den praktischen Wert, den wir ihm zuschreiben. Ja, was ist denn da anders? Es ist halt vielleicht noch ein. Aber das ist ja das Deprimierende, dass wenn du da mal das anschaust, da steckt ja wirklich. Also, ich habe tatsächlich, das habe ich aber schon ein paar Mal erwähnt, die kurze Geschichte der Menschheit. Wo mal aufgezeigt wird, wie quasi die verschiedenen Staaten entstanden sind, wie das System Geld entstanden ist. Geld ist Glauben. Ja, ja. So, das ist einfach ein Glaube, dass das schon passt. Ja, Vertrauen nennen vielleicht. Ja. Ja. Mhm. Aber Fakt ist, da ist nichts dahinter. Mhm. So, das ist ein soziales Gebilde. Absolut richtig. Das ist faktisch so deprimierend, wie das ist, aber es ist so. Ja, aber selbst Grundstücksbesitz ist es ja. Also wer sichert dir zu, dass du dieses Grundstück hast? Unsere Gesellschaft. Das ist nichts, was du, das kannst du ja nicht rumtragen oder irgendwas. Und du kannst keinen davon abhalten, der da mit dem Bagger anrollt und sich ein Haus hinstellt. Also du kettest dich an den Bagger vielleicht und der rollt nicht drüber. Ja, genau, aber sozusagen, wenn du jetzt nicht so ein System hast wie, ja, wir haben da eine Polizei, die sagt, dass du das halt nicht darfst und jemand davon abhält, dann, ja. Das heißt halt, was willst du denn wir machen, bräuchten ne? eigentlich ein amerikanisches System und jeder bewaffnet sich und verteidigt quasi sein Eigentum selbst. Also so einen super libertären Ansatz, finde ich. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dazu aufrufen, ob wir da aufrufen sollten, so The Purge-mäßig. Du, ich rufe überhaupt nichts auf. Ich habe mir kurz mal überlegt, ob ich von diesem Finn Kliman mal so Musik kaufen soll. Ich bin ja anfällig für sowas. Also ich mach das nicht. Ich mach's wahrscheinlich auch nicht. Also das finde ich tatsächlich absurd. Und das Absurdeste dran finde ich kurioserweise, dass es mit Clips aus NBA-Spielen angefangen hat. Also digital, den Wunsch, digitale Kunstwerke zu verkaufen und da natürlich mit einem, oh, das gibt's nur einmal, das kann nur einmal verkaufen, das kann ich ja nachvollziehen. Ja, und Leute, die Kunst sammeln, das ist ja auch so. Du hängst dir ein Stück Papier mit Farbe drauf an die Wand. Ja, ob das jetzt 10 Euro wert ist Material oder 100 Millionen, weil es irgendwie andere Leute auch toll finden. Und eigentlich wird nur unterschieden durch ein Echtheitszertifikat, von dem du auch nicht weißt, ob es echt ist. So. Also gibt es auch die geile Story, dass Sylvester Stallone sich so ein Kunstwerk von einem Künstler gekauft hat, der da so Heu aufgebracht hat aufs Bild. Und im Laufe der Zeit trocknet es halt komplett aus und rieselt ab. Ah. Und der muss halt irgendwann gesagt haben, ja, hab das wieder angeklebt, irgendwie mit Uhu. Und da haben halt alle gesagt, ah, das darf man nicht, auf keinen Fall. Dieses Kunststück zerstört sich in 10 Jahren von selbst. Naja, das ändert sich halt zumindest. Das ist ja auch, wenn du irgendwas kaufst mit in Öl gemalt, das ändert sich ja alles. Also nichts ist auf ewig beständig, gibt es ja nicht in der Form. Also, wir können ja jetzt mal näher reinschauen, was passiert, wenn so ein System kollabiert. Ja? Oh ja, gerne. Also, wie gesagt, die Leute kratzen sich am Kopf, als sie einen Blick in diese Bücher werfen. Kein Schwein in diesem Gebäude weiß, wie viel Geld in diesem Haus sein müsste. Niemand weiß es. Es gibt kein Kassenbuch. Aus den Büchern, mit Anführungszeichen, geht nicht hervor, wie viel Außenstände diese Bank hat, also wie viel Geld die irgendwie verliehen haben. Es werden aus allen Ecken und Ritzen Wertpapiere und Münzsäcke rausgezogen, aus Schränken, aus Kommoden, hinter Dielen, dazwischen auch noch irgendwie Schmuck und andere Wertgegenstände. Es gibt sowas Ähnliches wie ein Quittungsbuch mit Auszahlungen, aber kein Schwein kann es entziffern. Viele haben nur mit XXX unterschrieben. Also es ist ein einziges Chaos. Aber eigentlich auch, wie geil, du, stell dir mal vor, du hast Nachbarn und ihr beide investiert, keine Ahnung, ihr verpfändet euer Haus und haut das Geld dahin. Und du hast das Glück, du warst 3 Tage früher dran, du hast plötzlich das Doppelte von deinem Haus plötzlich und dein Nachbar, ja, dem kurz eigenes Haus nicht mehr wollte, der war halt einen Tag später dran. Ja, das ist ja aber doch das Geile an diesem Schneeballsystem. Die Leute, die da früh rein und früh rausgehen, die sind da ganz dicke im Geschäft. Das kollabiert nur für die. Ich habe gar kein Problem. Wo ist denn das Problem mit Schneeballs? Ja, ich weiß gar nicht, was alle haben. Kollabiert nur für die, die am Ende dieser Kette stehen. Also, sie kratzen jetzt quasi alles zusammen, was in diesem Haus irgendwie Wert hat und versuchen dann hochzurechnen und zu schätzen. Sie kommen dann auf ungefähr 2 Millionen Gulden Guthaben, die 10 Millionen Gulden Schulden gegenüberstehen. Hobbala. Hobbala. Wahrscheinlich sind es mehr. Also sehr wahrscheinlich sind es mehr. Adele ist gefasst. Sie ist fast schon befreit, als die Gerichtskommission unter ihren Augen die Bücher zu verstehen versucht und das Haus auf den Kopf stellt. Also sie macht jetzt da so einen Prozess durch. Ich weiß nicht, sie findet so ein bisschen zu ihrer Selbstsicherheit zurück. Und es geht alles quasi, solange dieses drohende Ende noch nicht wirklich final bestätigt ist, weil sie sich immer noch so ein Stück weit im Recht sieht. Rosa an ihrer Seite ist ein Schatten ihrer selbst. Also die weiß, was blüht. Aber Adele, glaube ich, blendet's aus. Okay. Viele Polizisten lassen gefundene Geldbündel und Wertpapiere verschwinden. Also die Betrügerin wird jetzt in den letzten Stunden auch noch selbst zur Betrogenen. Rosa und Adele werden schließlich abgeführt, weil sie keine Vermögensaufstellung vorlegen können. Und die Bediensteten werden nach Hause geschickt. Und auch da nicht wenige davon haben deutlich vollere Taschen als am Anfang dieses Arbeitstags. Die Dachauer Bank wird versiegelt. Die Münchner... Mit so einem riesigen Aufkleber auf die großen Türen vorne drauf. Die Münchner neuesten Nachrichten verlieren sich in Jubelstürmen. Ja, viele der anderen Blätter müssen schließen. Auch wie absurd, dass alle Zeitungen zumachen, die noch irgendwas Positives geschrieben hätten, weil sie alle ihr gehören. Aber jetzt muss ich schon mal blöd fragen, so die neuesten Nachrichten, also das ist jetzt damals halt die größte Zeitung einfach gewesen oder die eine, die jetzt dieses Thema für sich ausgemacht hat. Weil, also gab es eine Süddeutsche, eine Merkur, eine Abendzeitung, also, sonst nee, vor die, glaube ich, zu der Zeit, das weißt du halt. Ja, so genau weiß ich es nicht. Also die neuesten waren halt die lautesten und kritischsten von Anfang an. Okay, deswegen sind die bemerkenswert. Die New York Post. Und die sind auch unabhängig geblieben. Und das macht sie bemerkenswert. Andere, da wurden irgendwie Leute geschmiert, da wurden Anzeigen geschaltet, da wurden teilweise halt komplette Blätter gekauft und so. Also das sind halt die, wo ich sagen kann, das ist tatsächlich die freie Presse, ja, die es auch geblieben ist. Bei den anderen weiß ich es nicht. Und die, ich habe gerade mal nachgeguckt, die älteste Zeitung Deutschlands, von wann schätzen ihr, ist die, die es heute noch gibt? Wahrscheinlich sogar aus 1850. Vor der Zeit wahrscheinlich sogar noch, ja. Keine Ahnung. Es gibt die Hildesheimer Allgemeine Zeitung, kurz HAZ, ist Hildesheim einzige Tageszeitung und 1705 gegründet. Krass. Also, dass du auch so viele verschiedene Regierungsformen und sowas mitmachst und, keine Ahnung, irgendwie weiter bestehst, ist schon krass. Ja, nicht schlecht. Das muss echt hart sein, wenn das irgendwann pleite geht, weil das ist ja tatsächlich, ist neulich in Zuge der Corona-Drought quasi hat eine fränkische Brauerei mit langer Tradition zugemacht. Und das ist schon, wenn du dann schreiben musst, hier 300 Jahre Tradition und du bist derjenige, der quasi dieses Familienunternehmen dann zumachen muss. Das ist schon richtig bitter. Mhm. Und ich glaube, wenn es 1700, ist schon bitter. Mhm. So, wenn du da mal 400 Jahre später der Depp bist, der dann halt Pech hat, weil die Welt so ist, ja. Der Insolvenzverwalter sammelt 33.000 Anträge von Geschädigten. Man geht aber von einer hohen Dunkelziffer an zutiefst Beschämten aus, die sich einfach nicht melden. Mhm. Also es melden sich eigentlich nur die, die hoffen, dass sie da noch irgendwie Geld zurückkriegen. Dafür wird in den folgenden Monaten etwas anderes gemeldet, und zwar etliche Selbstmorde. Naja. Ist ja immer bei Black Friday und Co. der Fall, wenn du dein ganzes Geld verloren hast, dann ist es halt ganz häufig irgendwie eine Kurzschlussreaktion. Selbst bei den GameStop-Sachen, als Leute plötzlich nicht mehr mit den Aktien, die sie hatten, handeln konnten, gab es Selbsttötungen. Das ist ganz, ganz schlimm. Also vielleicht sollte man an der Stelle auch... Dass der Handel über diese Apps und sowas wurde ja dann irgendwann eingestellt, und im Zuge dessen muss das wohl passiert sein, ganz tragisch. Also ich glaube zwar, dass wir jetzt nicht irgendwelche hier Anlagetipps gegeben haben, und wenn, dann tut es mir leid. Hört nicht auf uns, bitte, hört nicht auf uns. Es geht da eigentlich immer eine Regel so, legt nur Geld an, das auch weg sein kann. Also gerade in so riskante Anlageformen. Ich meine, das sollte eh klar sein, aber vielleicht ist es doch ganz gut, wenn wir das hier nochmal unterstreichen. Mhm. Absolut. Und wir sind kein vernünftiger Finanzpodcast. Also hört euch an, das Schneeballsystem eine dumme Idee ist, und auf alles andere hört bitte nicht auf uns in die Richtung. Also Achtung, Achtung, euer Audiogerät ist nicht kaputt. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Dominik hat seine Kopfhörer abgenommen, und was jetzt passiert ist, sagen wir so, ein klanglich besonderes Erlebnis. Es dauert auch nur bis zur nächsten Kapitelmarke. Viel Spaß! Hört aber auf Leute, die Warnungen und den Rest. Ich sag euch, dieses NFT-Ding, das geht noch richtig steil. Nein. Merkt euch meine Worte. Ja, böse, gut, dass du selber nicht investierst. Jetzt stell dir mal vor, du hörst es in 10 Jahren und denkst, Alter, hätte ich bloß auf mich selber gehört. Ja. Oder du denkst in 10 Jahren, warum habe ich das gesagt? Also ich habe tatsächlich investiert. Oh Gott. Also dann ist es auch wieder gut mit Bitcoin jetzt mal. Ich habe tatsächlich das erste Mal über Bitcoin geredet. Da stand er bei 23 Euro, glaube ich. Da habe ich das erste Mal so mit jemandem so, ja, eigentlich müsste man das mal irgendwie. Mhm. So, 23 Euro. Ich erwarte wieder ein visuelles Signal, wenn das Thema vorbei ist, gell? Ja, war bei mir ähnlich mit Apple-Aktien damals. Ich habe gesagt so, die sind so niedrig. Ich glaube, mein erstes Gehalt sollte ich rein investieren. Hätte ich das gemacht, könnte ich mir heute einfach ein Haus davon leisten. Es ist... Wir könnten jetzt einfach 10 Minuten so tun, als würden wir wirklich über was reden, was ihn überhaupt nicht interessiert, und einfach weitermachen. Aber hätte Fahrt gelegt. Nee, mal schauen. Wenn dann reden wir jetzt voll über irgendwas, was ihn total interessiert. Sollen wir beide einfach sagt mal... So, warum habt ihr mich dann nicht dazu reden lassen? Lass uns über Filme reden. Nein, sollen wir einfach mal lachen? Oder über NBA, über Basketball? Ja. Er hört uns. Ich glaube, also, er hört uns. Es war so ein dermaßen offensichtlich affiger Lacher, dass der garantiert nicht authentisch war. Und das damit mit solchen einfachen Tricks kriegt ihr mich nicht wieder zurück ans Mikro. Ich weiß gar nicht, woran hast du festgemacht, dass ich die Arme hochgereist habe? Ja, voll interessante. Also ich habe tatsächlich für diejenigen, die zuhören, ich habe den Kopfhörer abgenommen. Ich weiß nicht, was die beiden reden. So, weil ich denke, es geht immer noch um Bitcoin. Stressig. Philipp, kannst du das dann im Schnitt eins auf links und eins auf ganz rechts, so dass man beides irgendwie hören kann? Wird kotzen im Schnitt, weil wir jetzt offensichtlich übereinander reden. So. Aber einfach, das wäre voll geil, wenn ich wirklich gar nicht, wir tun das jetzt mal next level. So, das nächste Mal erzählt der Jürgen die Geschichte, und der Philipp und ich hören einfach nicht zu. Ja. Oh, das Philipp, ist eine gute Idee. Philipp, ohne zu überlegen, Philipp, welches NBA-Team findest du gut? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Ist egal, einfach nur eins, das dir einfällt. Ja, so hätte ich jetzt auch gesagt wahrscheinlich. Ja. Das ist cool, dass die heute noch so einen Status haben, weil die Moment, in den 80ern die, mal... Ich habe ja eine starke Vermutung. Wie heißen sie? So, ich habe das Gefühl, das Gespräch geht deutlich weiter. So wie ich den Jürgen kenne, redet ihr schon über irgendein Thema, was mich brennend interessiert. Kann das sein? Ich glaube, er hört tatsächlich mit. Ja. Ich habe es mir schon gedacht, dass er mithört. Miami Dolphins? Nein, Miami Dolphins ist, glaube ich, NFL, also Football. Hornets gibt es noch in... stimmt. Ist das Miami? Weiß ich gar nicht. Es gibt schon ein paar. Jetzt geht nicht mehr um Bitcoin. Ich werde jetzt mal... Ja, aber es ist, Lakers, Sport ist einfach nicht mein Ding. Lakers gegen Cowboys habe ich ja mal gesehen, sogar in L.A. Ich wusste es. Komm, so. Wo ich rein, geht's Lakers gegen Cowboys, und das macht schon überhaupt gar keinen Sinn. Das eine ist Basketballteam, das andere ist Footballteam. Messi, diesen Moment wurde ihm präsentiert von Ach. Er hat's gemerkt. Gott, ist das absurd. Ich habe dem Philipp gerade das Ende der Geschichte erzählt. Jetzt können wir eigentlich dann auch den Deckel drauf machen. Dann gehe ich mal in den Keller. Nein, kann ich jetzt aber wieder, können wir jetzt endlich weitermachen, ja? Wir haben noch 30 Seiten. Dahin. What the fuck? Wo geht's deutlich hin? Du hast jetzt den kompletten Prozess noch, oder was? Ein bisschen was passiert schon noch. Also jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel, aber ein bisschen was. Also schieß los. Ganze Gemeinden geraten jetzt in Schieflage. Ingolstadt hat auch 140.000 Gulden angelegt bei Adele Spiegel. My son, die bläht. Am 11. Dezember... Am 11. Dezember wird jetzt dann so Tabula Rasa die ganze Wohnung auseinandergenommen und versteigert. Also alles, was irgendwie zu Geld zu machen ist, wird verkauft, um zumindest einen Teil der Forderungen zu begleichen. Und diese Gantmasse, das also alles, was jetzt da zusammengetragen wird, wird dann anteilig ausbezahlt und jeder Anleger kriegt im Schnitt ungefähr 15% von dem Geld, was er angelegt hat, wieder. Ja, aber immerhin. 8%. Also heute sind diese Zahlen deutlich niedriger in solchen Fällen. Also 15% würde man sich da heute wünschen. Ja. Ja, also die meisten, das ist halt das Tragische dran, die meisten, die da Geld verloren haben, sind ja die, die keines hatten. Die, die vorher schon Geld hatten, die haben nicht mit Adele Spitzeder Geschäfte gemacht. Also die, die reich waren, haben sich da ferngehalten. Ja. Das war schon tendenziell, ich meine, bis auf Ausnahmen, ja, wie offensichtlich Ingolstadt, aber das war schon die Arbeiterklasse so und die Armen. Eine Karikatur aus der Zeit trägt die Unterschrift: Viel war es nicht, aber alles. So, für viele Leute. Okay. Naja, es war für viele Leute nicht viel, aber... Genau, es war keine absolut hohe Summe für viele, aber es war halt für die alles, was sie hatten. Adele wird verhört und jetzt auch erstmal so in Untersuchungshaft gesteckt. Und was ihr dann letzten Endes so das Genick bricht, ist jetzt gar nicht mal ihr Pyramidensystem, sondern, ja, also die Steuer. Vielleicht warum? Also tatsächlich gilt sie nicht als Kauffrau, ja, nach wie vor nicht. Sie hat da ja Berufung eingelegt, das ist quasi noch offen, die Entscheidung. Und sie können ihr jetzt gar nicht so richtig, dass sie keine Bücher hatte und so, das können sie ja gar nicht so richtig vorwerfen damit. Aber was für eine geile Logik. Die hatte keine Bücher, damit ist es keine Kauffrau. Naja, hätte sie keine führen müssen, weil sie ist ja keine Kauffrau. Ja, offiziell ist sie mehr oder weniger als Privatperson, hat sie Geld verliehen, so mehr oder weniger. Das ist zwar natürlich völliger Bullshit, aber so ist halt die Rechtslage. Sie hat den Leuten gesagt, es gibt keine Absicherung, ja. Also sie hat niemanden betrügerisch da irgendwie Geld abgenommen. Und was tatsächlich aber, woraus sie ihr dann letztendlich einen Strick drehen können, und ich meine, so läuft es ja in vielen Prozessen, dass man dann für eines kann man die Leute nicht belangen, also versucht man irgendwie einen anderen Hebel. Und es ist tatsächlich, weil sie dann doch irgendwie am Ende noch versucht hat, Kohle auf die Seite zu schaffen und Geldboten loszuschicken und irgendwie Dinge zu verschleppen. Also das ist dann tatsächlich das, wofür sie letztendlich verurteilt wird. Der Prozess zieht sich ziemlich lang, weil es gibt potenziell über 30.000 Geschädigte und das Spektakel ist auch enorm. Ja, also den Prozess will niemand verpassen. Es werden Eintrittskarten verkauft und Operngläser verteilt im Gerichtssaal. Also die Vorstellung für einen Gerichtsprozess Karten zu verkaufen, finde ich einfach absurd. Und tatsächlich ist der Fall, das ist alles kompliziert. Also nein, eigentlich ist es gar nicht kompliziert, aber es ist alles irgendwie doch anders als wir es mit unserem Rechtsempfinden heute sehen würden. Ich meine, sie hat sogar Steuern gezahlt. Und sie argumentiert jetzt, wenn sich niemand eingemischt hätte, würde das Ganze heute noch weitergehen, also hätte jeder sein Geld bekommen. Ja. Und ja, da wird der Mathematiker jetzt was anderes. Ja, und sie argumentiert auch, das Geld hätte gereicht, wenn sie am Ende nicht beklaut worden wäre. Also sie hat schon auch zwei, vielleicht nicht übermäßig starke Punkte, aber sie hat schon auch zwei Punkte, ja, die sie da noch bringt. Und sie spielt dann auch natürlich ihre Rolle, sie ist eine Schauspielerin, sie bricht in Tränen aus, sie teilt dann heftig gegen die Polizei aus, die ja alles quasi dann am Ende zum Einsturz gebracht hat. Und sie versucht dann noch 30.000 Gläubiger als Zeugen in den Zeugenstand zu rufen und am Ende der Show bricht sie bewusstlos zusammen. Also eine bühnenreife Inszenierung vor Gericht. Und naja, genau, natürlich ihre Beziehung mit den Frauen ist natürlich auch was vor Gericht sehr, sehr breit getreten wird, weil es natürlich auch spektakulär ist. Ja. Long story short, sie wird für schuldig befunden und bleibt für insgesamt fast 4 Jahre im Gefängnis. Also sie wird zu 3 Jahren verurteilt, aber so diese ganze Untersuchungshaftzeit und so, das zieht sich so über 10 Monate. Rosa muss ein halbes Jahr ins Gefängnis und tatsächlich hat sie aber da eine sehr, sehr luxuriöse Behandlung. Also sie hat ihren Hund dabei die meiste Zeit. Sie ist in einer Dreierzelle, wo sie aber alleine drin ist. Sie wird überdurchschnittlich gut behandelt. Und was gut in ihr Weltbild passt, und sie tröstet sich auch die ganze Zeit ein bisschen so mit dem Gedanken, dass nach diesem Prozess muss eigentlich ganz München weiter hinter ihr stehen, ne, weil sie gesehen haben, Moment, müssen, redest du jetzt von Rosa? Wer das Opfer ist. Nein, schon von Adele. Moment, aber die hatte doch mal 6 Hunde, warum ist jetzt nur noch eine? Naja, gut, das sind ja, das sind ja schon ein paar Jahre, ein paar Jahre später und vielleicht durfte sie ins Gefängnis keine 6 Hunde mitnehmen, sondern halt nur einen. Das ist eh, dass man da überhaupt einen Hund mitnehmen darf. Ja, ich wollte es gerade sagen. So. Also sie hat dann auch immer mal wieder so die, so, ja, so schwankt dann so zwischen Tobsuchtsanfall und irgendwie Melancholie und das ist dann auch so ein bisschen der Grund, warum sie nicht ins reguläre Gefängnis dann am Ende kommt, sondern so also ihre Nobelzelle so ein bisschen behält. Sie darf dann da auch malen, also sie fängt mit der Quellmalerei an, sie macht dann auch ein paar Übersetzungen fürs Gericht, also irgendwie konnte sie dann doch schon auch Sprachen. Hier habe ich irgendeinen vollkommen Quatsch stehen. Naja, sie wird auch regelmäßig besucht von Leuten, denen sie eigentlich Geld schuldet, aber weiß heute keiner, was da genau besprochen wird, ob die dann beschimpft wird oder ob die irgendwie, keine Ahnung, ob sie ihnen verrät, wo Geld versteckt ist oder, also das ist nicht überliefert, was in diesen Besuchen besprochen wird, aber es sind einige, die dann sie besuchen. Nach 3 Jahren und 10 Monaten wird sie im Alter von 44 Jahren entlassen, sichtbar gealtert und irgendwie auch gebrochen, ja, ein Stück weit zerstört. Sie ist auch halbseitig gelähmt, also die Haft ist ja dann doch auch trotz der guten Behandlung nicht so gut bekommen. Ihre ganzen Freunde und Geschäftspartner sind logischerweise weg. Sie kommt aber dann bei einer Dame unter, der sie erst viel Geld eingebracht hat und dann aber auch viel Geld für sie verloren hat. Trotzdem nimmt die sie auf und pflegt sie auch so ein bisschen und sie hat auch eine Haushälterin da, die sie pflegt und mit der sie sich dann auch liiert, also die dann irgendwie ein Paar werden. Und es dauert ja Wochen und schon stehen Menschen vor ihrer Tür, nicht um Geld zu fordern, sondern um Geld anzulegen. Die haben es nicht gehört, oder? Jesus, Maria und Josef. Mach's nochmal. Also kein Witz, sie ist auf freiem Fuß und ungefähr, ja, sie kommt nach Hause und es steht eine Schlange an Leuten vor der Tür. Ist ihre Reaktion dann the fuck? Ja, dass sie einfach sagt so, the fuck? Nee, ihre Reaktion ist, okay, so aus Gewohnheit schreibt sie jetzt schon mal ein paar Wechsel. Sie nimmt dann das Geld und fährt erstmal auf Kur. Lässt sich da auch so ein bisschen irgendwie jetzt aushalten von diesem Geld. Sie folgt auch kurz dem Ruf der Bühne und macht nochmal ein Gastspiel in Hamburg, das aber dann komplett von den Kritikern zerrissen wird. Also das ist eine komische Geschichte irgendwie. Die wird dann da verkauft, als da kommt die große Betrügerin auf die Bühne und es ist dann aber so eine schlechte Performance, dass sie keinen Bock mehr hat, da nochmal aufzutreten. Und dann gibt es auch riesen Knatsch mit diesem Theater und also es ist irgendwie ganz seltsam. Ja, ja gut, wie willst du auch der Sache gerecht werden, auf eine Bühne zu gehen, ein Stück zu spielen, wenn die Leute eigentlich nur die Betrügerin dahinter sehen wollen? Ja, das ist sicherlich auch ein Punkt. Sie tritt dann als Adele Vio, also mit dem Mädchennamen ihrer Mutter, dann noch mit selbstgeschriebener Musik in Kneipen und Cafés auf. Und als sie da aber bei einem Abend einen Eintritt verlangt, kommt tatsächlich die Polizei und erinnert sie höflichst daran, dass es ja noch ein paar Leute gibt, die Geld von ihr wollen. Sie schlägt sich trotzdem da irgendwie dann durch. So, als ich weiß jetzt nicht genau, wie dann der Status von den Leuten ist, nach dem Gefängnis, die ihr da Geld gegeben haben. Also das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ja, wie gesagt, sie schlägt sich jetzt, glaube ich, die nächsten Jahre mehr so durch. Ein bisschen Musik macht sie, sie hat ein bescheidenes Einkommen, sie verkauft auch noch ihre Memoiren, da kommt ein bisschen Geld rum, aber sie macht auch immer mal wieder ein krummes Ding. Also ich kann jetzt euch dazu nicht die Details liefern, aber sie landet auch das ein oder andere Mal noch im Gefängnis und macht so ein bisschen, ja. Ja, wirklich im Gefängnis, okay. Ja, also tatsächlich, es gibt einen Fall jetzt dann so unmittelbar nach dem Gefängnis, wo sie dann noch mal quasi ein bisschen Geld ansammelt und dann kommt tatsächlich auch wieder die Polizei und sie wird beschuldigt, dass sie da halt wieder die Leute betrügt und sie wird dann erstmal mitgenommen und es kommt dann aber am Ende raus, naja, also tatsächlich, Leute, wenn die so dumm sind, ihr nach dieser ganzen Sache noch Geld zu geben, dann kann das nicht ihre Schuld sein. So, das ist quasi das offizielle Urteil und sie wird wieder nach Hause geschickt. So, ist aber auch was dran, wenn ich mal ganz ehrlich sein darf. Es ist was dran, aber sie macht später noch andere krumme Dinge und landet dann tatsächlich auch nochmal zwischenzeitlich im Gefängnis. Naja, ja, auf der Bühne versucht sie es immer mal wieder, das wird aber nichts Großes. Sie trifft auch dann später nochmal auf Rosa, was irgendwie auch nur mal so eine ganz unschöne Szene wird, weil sie sich von ihr ja dann auch so ein bisschen verlassen fühlt, ne? So, die hat dann irgendwie keinen Kontakt mehr und also sie kriegt nicht mehr so richtig Zug in ihr Leben, so und eiert so ein bisschen in der Gegend rum. Am 27. Oktober 1895 verstirbt Adelheid Spitzeder im Alter von 63 Jahren, je nach Quelle an Herzversagen oder Schlaganfall. Sie ist dann mittlerweile ziemlich alleine und verarmt. Ja, wie zigtausende Haushalte, die im Laufe ihres Lebens ihr Geld gegeben haben, halt auch. Ne? Ich hoffe zumindest nicht, dass alle verarmt, also verarmt waren sie dann sicher, aber zumindest hoffentlich nicht. Ja, viele, auch viele schon. Total einsam. Viele schon. Also ich habe tatsächlich jetzt überlegt, ne, ob ich euch noch mit so einer Top 10 der besten Pyramidensysteme irgendwie ankomme. Das würde aber jetzt wirklich den Rahmen sprengen und tatsächlich sind die dann am Ende des Tages auch sehr, sehr ähnlich. Aber scrollt euch mal durch den Wikipedia-Artikel, so ein paar Highlights sind da schon dabei. Interessant ist vielleicht mal nochmal ganz kurz so der historische Anfang des Ganzen. Also es soll wohl 1837 schon mal was gegeben haben in Ohio, das so ähnlich war wie ein Schneeballsystem. Da hat jemand versucht, eine Bank zu gründen, aber keine Lizenz bekommen und dann irgendwie ein Aktiensystem mit unzureichender Deckung erfunden, mehr oder weniger. Aber ob das jetzt wirklich schon ein Schneeballsystem war, das ist so ein bisschen umstritten, glaube ich. Und zeitgleich mit Adele gab es auch nochmal ein paar Amerikaner, waren es, glaube ich, die auch eins gestartet haben, aber da gibt es auch keine so richtigen Quellen. Also sie gilt schon als erstes Pyramidensystem auf jeden Fall in Europa, wahrscheinlich aber auch als erstes Pyramidensystem der Welt. Und in den 1870er gab es noch ein paar Fälle und dieser Charles Ponzi, das ist dann eben der 1920 dieses Thema so richtig aufbläst. Also der dann auch irgendwie, ich weiß nicht, einige Millionen Dollar, ich glaube 7 Millionen Dollar hat er irgendwie für sich ergaunert. Ich weiß nicht, wie viel Schaden er verursacht hat, ob das der Schaden war. Ich glaube, die 7 Millionen Dollar hat er. Das war so das, was er verprasst hat, glaube ich. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber der ist halt dadurch sehr berühmt geworden, weil das wahnsinnig groß geworden ist auch. Und es ist halt einfach der Namensgeber. Egal wie groß oder klein es war, naja, das gut. Fällt halt immer wieder der Name. Ja, aber der Name kam, also das Schneeballsystem heißt heute Ponzi Scheme, weil er natürlich einen gewissen Erfolg damit hatte. So, und deswegen bekannt wurde. Und dann hieß es so. Ja. Ja, nein. Ich meine sozusagen, dass nicht unbedingt der Ruhm jetzt daher kommen muss, dass das irgendwie das Größte oder Wildeste oder irgendwas war, sondern dass das für die Sache selber dann namensprägend wurde, sodass es uns heute immer ein Begriff ist, selbst wenn das vielleicht historisch nicht mal so bedeutsam genau. wäre. Genau, also es war weder das Größte noch das Erste, es war halt irgendwie aus irgendeinem Grund in der Zeit dann irgendwie das Bekannteste und wurde dann von den Medien wahrscheinlich auch in den 1920er Jahren dann irgendwie mehr oder weniger weltweit vielleicht aufgegriffen sogar und hat deswegen dann wahrscheinlich seinen Namen bis heute gehalten. Ich wollte sagen, und mal ganz ehrlich, ist ein guter Name. Ist ein guter Name, aber habe ich auch lange gebraucht zu checken, dass das eigentlich ein Name ist. Ich habe immer gedacht, das bedeutet irgendwas anderes, das Ponzi Scheme. Ansonsten werde ich natürlich an der Stelle nicht müde, die zwei Herren vom Entbehrliches Podcast zu nennen, weil die sich auch schon mal mit eben so Ponzi-Schemes verschiedenster Art auseinandergesetzt haben. Da gibt es auch ganz viele Folgen dazu. Also man kann auch die Version dieser Geschichte bei zum Beispiel Geschichten aus der Geschichte nochmal nachhören. Da war, wie gesagt, auch der Autor von diesem Buch mal zu Gast. Grüße gehen raus. Heute gibt es jetzt das klassische Pyramidensystem auch immer noch. Heute haben wir aber eher so Dinge wie Multilevel-Marketing und Network-Marketing. Also auch Müllum. Also Dinge, wo es quasi, es gibt ein Produkt in der Regel, aber es wird nicht das Geld wirklich mit dem Produkt verdient, sondern das Geld wird dadurch verdient, dass du neue Leute anwirbst, die dann das Produkt verkaufen oder auch wieder neue Leute anwerben und so wird nach unten immer prozentual quasi, wirst du beteiligt. Also die Leute, die relativ früh dran sind, die verdienen dann und die hinten raus, die zahlen da ziemlich, ziemlich drauf. Und es gibt ja ganz viele von diesen komm in die So-und-So-Gruppe und investier Geld Videos, wo du Geld investieren musst, damit du ein Video angucken kannst, um in die Gruppe zu kommen. Und dann wird dir sozusagen in der Gruppe irgendwann mehr oder minder erklärt, naja, du machst halt dein Geld damit, dass du jetzt Leute wieder anwirbst, in die Gruppe zu kommen, weil dann kriegst du einen Prozentteil dafür, dass du das Video verklopfst, das du gerade gesehen hast. Ja, das ist dann schon wieder relativ nahe am Pyramidensystem. Aber also da, ich habe auch noch ein, zwei Links die für die Shownotes, wo es, wie gesagt, Steuerung F hat dann ein, zwei auch Dokus, die irgendwie einen ganz schönen Impact hatten. Also die mussten da auch mal ein Video wieder offline nehmen, weil es da irgendwie großen Gegenwind gab. Mhm. Aber sehr, sehr gutes Video zum Thema Network Marketing. Und ganz wichtig, wir sagen, dass hier jetzt natürlich nicht über alle irgendwo sich befindlichen Videos, sondern nur, dass es das gibt. Ja, genau. Und auch ganz schön zu dem Thema noch als letzte Empfehlung, habe ich gar noch nicht hier in meinem Dokument verlinkt, muss ich da den Link noch raussuchen? Dann, nein. The Dream, eine Podcast-Serie aus den USA, die jetzt, ich weiß gar nicht, ob die schon in der dritten Staffel sind, aber wo sich einer mal wirklich ausgiebig mit hey, welche Leute sind denn da anfällig für so ein Ding und wie genau läuft es denn ab und gerade so ein Multi-Level-Marketing-Ding halt mit Verkauf von, wahrscheinlich ist es Kosmetik, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es ist schon eine Weile her, dass ich es gehört habe, aber sehr, sehr gut gemacht, wenn einen das interessiert, kann man sich das auf jeden Fall mal anhören. Dann werfe ich auch noch oben drauf die John Oliver-Folge eben genau über dieses Multi-Level-Marketing, ist auch sehr gut. Tja, und wenn sie nicht gestorben ist, so amüsiert sie uns noch heute. Nee, auch wenn sie doch gestorben ist. Jetzt kriege ich vielleicht sollte ich das mit dem Signature-Satz einfach lassen, wenn ich noch nicht mal gerade rausspreche. Signature. Philipp, ich spreche das nochmal neu ein. Ne? Lass es aber bitte genauso drin. Okay. Auch wenn sie schon gestorben ist, so amüsiert sie uns noch heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich drauf, euch das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder heißt. Ach. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke und ciao. Und die anderen sagen leider nichts mehr. Das hier ist alles so laut. Ich habe das Gefühl, ich kann hier subversive Botschaften einfach drunter reden. Wenn Sie das rückwärts anhören, dann habe ich eine Geschäftsidee für Sie in einer Telegram-Gruppe. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Also wir machen das ja viel besser. Bei uns dürft ihr Geld bezahlen, damit ihr bei uns in die Gruppe kommt. Und dann dürft ihr auch neue Leute anwerben, die dann Geld bezahlen, dass sie bei uns in die Gruppe kommen. Und ihr kriegt nichts dafür, außer uns. ist doch noch ein viel besseres System. Also wir nennen zumindest nichts von echt. Nichts von echtem Wert. Nennen wir es das Schneemann-System. Und wie war das mit dem, das ist kein Pyramidenschema, sondern das ist, wie haben auch das schön, denn, dass der Schneemann auf der 8-Terrasse ist. Das ist auch irgendwie schwierig. Der Schneemann auf der 8-Terrasse, das gefällt mir. Sehr gut. Großartig. Gute Nacht, Josh. Gute Nacht, Josh. Ach, Coins, das ist auch gut. Ach, Coins? Die werden generiert von Dominik mit zum Thema Bitcoin-Nerven. Kann ich mir jetzt diese NBA-Videos kaufen eigentlich? Wir schalten jetzt hier mal ab. So, Kinder, abschalten. Podcast-Bastet und Entbehrliches noch hören. Und dann ab ins Bett. Wo man das kaufen kann. A Step-by-Step-Guide to creating and selling verkaufen ist ja, dass ich da nicht drauf komme, ist ja noch besser. Wir verkaufen so einen Kram. Wir verkaufen unseren Podcast über die Blockchain. Ah, so viele Bullshit-Worte auf einmal. Nee, jetzt da müsste ich noch E-Mobilität mit reinbringen. Vielleicht. Skalierbarkeit vertikal. Und immer schön. Die Energiewende. Im Homeoffice. Agile. Bye. Ach so, was für einen Link wollte ich jetzt noch raussuchen? Muss ich mal schnell noch machen. Ab diesem Zeitpunkt gibt es nichts mehr Vernünftiges zu hören. Vielen Dank.